Hey, jetzt kommen die Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles, immer auf der Lauer und immer etwas schlauer. Moin, moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Gamer Plauschangriffes. Mein Name ist Gregor. Ich bin der Tim. Und ich bin der Christian. Ja, wir sitzen heute hier und ihr habt es wahrscheinlich schon am etwas anderen Intro gehört, um über ein ganz spezielles Thema zu reden. 25 Jahre Alf. Haha, ich lach mich tot. Ja. Hallo? Okay, dann gehe ich jetzt mal wieder. Eigentlich, also Gordon Shumway, was halten Sie davon? Was halten Sie davon, Gordon Shumway? Dann können wir ja auch über den Untergang und die Drogenexzesse des Vaters da reden. Bei so, oh, das war sehr lustig. Ja, es ist, nee, eigentlich war es ja traurig. Na, es hat schon Illusionen zerstört, wenn du dann Willie Tanner dann siehst, oder Max Wright, glaube ich, hieß er. No? Ja. Wenn du dann Fotos Max von ihm Wright siehst, macht einiges wrong, wenn man nicht fragt. Als homosexuelle Cracknutte. Ja. Einfach mal alles fallen lässt. Ja, sich mal fallen lässt, ja. Ins Gemächt eines großen schwarzen Mannes. Auf einmal war es da. Er wusste auch nicht, was ihm da geschehen ist. Ey, du musst doch so viel Kohle verdient haben als Alfs Babysitter. Wahrscheinlich, ne? Aber vielleicht war der Schmerz die ganze Zeit da drin. Du weißt schon, als ernsthafter Schauspieler bist du gezwungen, mit so einer leblosen Puppe zusammenzuarbeiten. Und Alf. Oder als er gemerkt hat, dass Alf gar nicht real ist. Vielleicht hat ihn das auch einfach so von den Socken gehauen. Ja. Oh, jetzt kommt Crack und schwarze Männer. Was kommt denn als nächstes? Alf ist nicht real. Gibt's den Weihnachtsmann auch nicht? Es ist die Ursprungsidee, aus der wahrscheinlich Breaking Bad entstanden ist. Leicht adaptiert. Ja. Das ist dann Willy Penner. Eigentlich muss man dazu sagen, wir wären ja vier gewesen, was ja auch zum Thema des Podcasts gepasst hätte. Also wir haben ja auch die Protagonisten des Podcasts eigentlich danach ausgewählt, wie viele Protagonisten eigentlich die Serie hat, über die wir heute reden wollen. Müssen wir gleich noch streiten, wer ist. Wir werden auf jeden Fall noch darüber reden, wer wen am liebsten hat. Oder so. Ja. Das ist auch eine große Diskussion damals auf Schulhofen gewesen. Ja. Ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, im Mai 84, wir haben gerade festgestellt, das ist ein Jahr vor meinem Geburtstag gewesen, und ungefähr 7 Jahre vor Tims Geburtstag und 28 Jahre nach Gregors erstem Geburtstag. Mhm. Habe ich mein erstes Auto bekommen. Wurde die Welt um einen Enkel freuen sich. Wurde die Welt um einen der vielleicht sogar die beste Comic-Serie oder die besten Comicfiguren der Welt bereichert. Und zwar um die Teenage Mutant Ninja Hero Turtles. Also Ninja-Hero-Turtles. Ja, ich finde es erstaunlich tatsächlich, dass hier quasi gefühlt 5 Generationen von Turtles-Fans dran sitzen. Ja. Weil so anders als bei vielen Comic-Serien, die ich damals geschaut habe, in den guten alten 80ern-Anfang der 90er von He-Man und Real Ghostbusters und wie die dort alle heißen, Turtles sind anscheinend etwas, was sich nicht nur aus meiner Zeit gehalten hat, sondern auch in die Kindheit dann der nächsten Generation dort mit rein. Wobei Real Ghostbusters habe ich auch noch gesehen, und was ich letztens wieder gefunden habe, war in Humanoids. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gab es auch nur, das waren 13 Folgen. Nee, sag mir und nicht. Das hat der Videogame-Nerd, glaube ich, nochmal zuletzt vorgestellt. Das kannte ich tatsächlich damals auch nicht, aber das sah sehr interessant aus. Hätte ich geguckt, wenn ich das irgendwann entdeckt hätte. Das ist wahrscheinlich genauso spannend wie Turbo Teen. Kennt ihr Turbo Teen? Der Junge, der sich in ein Auto verwandelt, aber auch Treppen hochfährt. Und dann, wenn er mit Wasser in Berührung kommt, mit kaltem Wasser, glaube ich, wird er wieder zurück zum Menschen. Ja, genau. Aber er wird auch von einem Monster-Truck verfolgt, der gegen ihn die amerikanische Version von Ranma. Aber hier, in Humanoids, erklär's mal ein bisschen. Das war ja so Horror-mäßig aufgebaut. Also ja, so. Also es war schon sehr viel expliziter als das, was es heute irgendwie gibt. Es geht halt darum, dass durch Bohrungen am Erdkern, die in Humanoids freigesetzt wurden, das sind so mehr oder minder Dämonen, die verbannt wurden, und dann ein Team von Menschen, die in wirklich lächerlichen Anzügen, und auch die Synchro ist ganz, ganz schlecht und so, aber dann halt anfangen, gegen diese Inhumanoids zu kämpfen, die halt wirklich haushoch sind und unterschiedliche Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel auch bei dem einen, der hat so eine durchsichtige Magenwand quasi, und dann sieht man einfach, wenn er Leute verschlingt, wie in der Magensäure die Menschen sterben. Super. Ja, genau. Oder halt auch, wie diesen Inhumanoids irgendwie Arme abgerissen werden. Und das ist halt auch einfach so gezeigt. Also das ist, glaube ich, von 84 oder 86. Ich bin mir jetzt gerade sicher, dass ungefähr 90% der Leute einen Tab aufmachen, Inhumanoids anklicken. Und das später gucken wir. Ja, man kann es sich halt auch gut angucken. Gibt es auf DVD, nicht in deutscher, aber nicht in deutscher Tonausgabe. Waren halt auch nur 13 Folgen, ist nicht weiter produziert worden. Warum auch immer. Ich glaube tatsächlich ist es wahrscheinlich eine, die hier tatsächlich nicht gelaufen ist. Ja, damals auch noch die Möglichkeit, analog mit einer Satellitenantenne Zeug zu empfangen und da auch einige andere Sachen gesehen, wo ich mir dachte, oh, Comics, jetzt kann ich den ganzen Tag Comics gucken, das ist voll großartig. Ich mochte die Visionaries, wer die vielleicht noch kennt. Nee, die kenne ich tatsächlich nicht. Visionaries waren auch ganz großartig, ich mache mal jetzt die Anführungsstriche in die Luft, die hatten so Rüstungen an und so ein großes Visier auf der Brust, wie so ein LED-Anzeige und dort konnten sie so den Geist eines Tieres dann drauf haben. Da hat der eine so den Geist des Wolfes bekommen und der andere den Geist des Bären und die konnten dann so die Brust ausstrecken, dann sind sie so zu, da sind so elektrische Tiere rausgekommen. Und die hatten auch so Wappen, wie so alte so von Asterix und Obelix. So ein bisschen eine Mischung aus Thundercats und Captain Planet. Ein bisschen, ja. Nur nicht so richtig homoerotisch wie Captain Planet. Ja, Captain Planet fand ich aber super. Ich gebe euch Liebe! Ja, aber ich kann da immer nur zu sagen, Südamerika, Element der Liebe, die haben da auch nichts anderes. Stimmt. Was soll denn sonst gehen? Ja, Jesus? Eben. Aber Gott, es war Afrika. Nee, ich könnte nee, schon... Nee, Mati war Brasilien, glaube ich, tatsächlich. Nee, aber du hast es gerade ausgeführt, Chris, eigentlich wollen wir hier zu viert machen, weil das Thema die Teenage Mutant Ninja Hero Turtles dann sind. Leider ist uns ein Mitglied abhanden bekommen. Wir haben aber ein weiteres Mikrofon hier am Laufen und werden gegebenenfalls eventuell dann Castings während dieses Podcasts ablaufen lassen. Wir werden nachher natürlich auch Pizza bestellen. Also ich meine, Turtles Cast ohne Pizza... ist halt nicht vorstellbar. Eigentlich nicht, nee. Eigentlich, es gibt wenige Casts, wo man was dazu essen kann, während man darüber spricht. Und bei den Turtles, die assoziierst du natürlich immer mit Pizza. Also das ist halt irgendwie, vielleicht sind die Erfinder ja auch eigentlich Pizza-Hersteller. Es gibt keine offizielle Tiefkühlpizza von den Turtles. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Warum macht Wagner nicht einfach vier verschiedene Geschmacksrichtungen? Drückt auf jede eine Figur, da gibt es noch irgendwas mit Sammelscheiße. Weißt, heutzutage würde das doch funktionieren. Ja, ich weiß gar nicht, es gab doch auch früher immer diese Benjamin-Blümchen-Torte und so. Ich glaube, unabhängig davon, dass Benjamin Blümchen lange nicht so cool ist wie die Turtles, aber die gleiche Synchronstimme hat wie Mr. Krabs, wie dem auch sei, kennt ihr diesen Ausschnitt, Entschuldigung, ich muss es jetzt einmal sagen, bei SpongeBob, wo Mr. Krabs im Krankenhaus liegt und der fliegende Holländer kommt vorbei, um seine Seele zu holen. Und dann fragt er, bist du Eugene Krabs? Und er so, nein. Und dann wird seine Stimme so ganz leicht gefragt, nein, mein Name ist Benjamin Blümchen. Das ist ganz groß. Ich weiß nicht, wie sie es in den Staaten gemacht haben, aber hier war es wirklich ganz super. Ja, das ist fantastisch. Okay. Wahrscheinlich irgendein Gag, der dann direkt hier nicht übersetzt werden konnte. Ja, aber es ist schon sehr symptomatisch, wenn die Turtles natürlich für das beliebteste Essen jedes Kindes dann stehen, was Pizza ist, aber der gut situierte deutsche Elefant hat eine Torte. Scheint nur so ein Kaffee, ne, mit ein bisschen Zucker mit dabei. Ja, die schöne Candice-Zucker. Ja. Aber jetzt mal wieder, um aufs Thema zurückzukommen. Ja. 84 erschien die erste Ausgabe von Turtle Comic von Peter Laird und Kevin Eastman. Das sind quasi die beiden Turtles-Erfinder. Und damals war es ja eigentlich eine Parodie auf das, was damals irgendwie aktuell war. Also Daredevil beispielsweise, das war halt alles immer sehr, sehr düster. Und das waren halt, ich meine, Ninjutsu-Schildkröten. Punkt. Ja. So, also mehr muss man eigentlich nicht sagen. Es hat mich tatsächlich auch überrascht, dass ich habe mir den Comic im Nachhinein mal kurz da reingeschaut und ich kannte die Turtles eigentlich nur eben über die TV-Serien, über die Filme, was das doch eine doch ziemlich andere Ausrichtung das auf jeden Fall. No? Ja. Also genau, und der erste Turtles-Comic hatte beispielsweise einen extrem expliziten Humor und darüber wurde er dann auch irgendwie bekannt und dann wurde es halt später für die Fernsehserien angepasst. Also im ersten Turtles-Comic war es zum Beispiel auch so, dass die Turtles allesamt die gleiche Bandana-Farbe hatten. Alles rot. Also die eigentliche Augenfarbe, Augenbinden, die waren alle rot, was halt später dann aus Merchandise-Gründen voraussichtlich oder wahrscheinlich abgeändert wurde. Wenn sie Haare gehabt hätten, dann hätten sie so Sailor Moon-Style dann unterschiedliche Haarfarben gehabt. Genau. Aber das hätte das Ganze auch sehr ruiniert, glaube ich. Ich stelle diese These jetzt mal auf. Turtles Sailor Moon Crossover wird man bestimmt im Internet finden, wenn man danach googelt. Es gibt ein Turtles Power Ranger Crossover. Und offizielles? Ja, ein offizielles. So wie Star Trek und Doctor Who? Ja, also sie sind offiziell in der Power Rangers Serie aufgetaucht. Oh, ja, bestimmt. Also passt ja eigentlich auch tatsächlich so richtig rein, ne? Ja, so richtig gut. Sind die Power Rangers aus einer anderen Dimension eigentlich fast schon. Das sind echt die coolen Power Rangers. Das ist genau wie damals, diese coolen Crossover von Dark Horse Comics. Batman gegen den Batman gegen das Alien, der Predator gegen Tarzan und mein absoluter Favorit war aber kein Crossover, aber Too Much Coffee Man. Der erinnert mich an den Mad-Typen, nicht an den Jungen. Der also, immer, ich will es alle machen, ich will es alle machen. Guck mal, was ich kann. Nein, Stuart. Hast du wieder deine Hose kaputt gemacht? Was hast du mit deiner Hose gemacht, Stuart? Ausgezogen, weil ich sie voll gemacht habe. Too Much Coffee Man. Jede Seite war wahrscheinlich verwackelt. Ja. Konntest du nur lesen, wenn du geschüttelt hast. Und Spezialbrille. Ich merke schon, ich bin der Einzige, der tatsächlich über die Turtles reden will. Ja, Entschuldigung, aber es bietet einfach so viel. Ja, ich weiß, ich weiß. Und die Turtles, damit, es gibt ja ganz sicher Leute, die, die Turtles jetzt nicht kennen oder noch nicht so gut kennen. Du meinst, die hier auf Game One Day unterwegs auf sind? Auf unserer Welt? Auf unserem Planeten unterwegs sind und tatsächlich noch nicht was über die Turtles gehört haben, aber führ doch bitte aus. Ja, also die Turtles sind vier Schildkröten, mutierte Schildkröten und die werden trainiert in Ninjutsu von einer Ratte, von Meister Splinter. Die mal ein Mensch war. Die mal ein Mensch war, aber auch in, also es kommt drauf an. Also ja, stimmt, entweder war sie, da wir hier in den Comics sind, können wir, glaube ich, in den Comics war sie nicht ein Mensch, sondern das Haustier von, wie hieß er, Hamato Yoshi? Genau. Hamato Yoshi und in einigen Serien ist er quasi Hamato Yoshi, also jetzt zum Beispiel auch in der neuen auf Nickelodeon, da war er Hamato Yoshi und ist dann durch einen Unfall mit Mutagen zur Ratte geworden. Warum und, auch nicht? Ja, passiert, ne? Weil die Ratte da war gerade. Es sind die 80er, ja? Da wurdest du nicht dann irgendwie entstellt oder sowas, sondern wurdest zu einem Supermonster. Also frag das Swamp Thing. Und vielleicht sollten wir auch noch kurz sagen, weshalb wir eigentlich jetzt gerade zu Turtles, über die Turtles reden. Willst du das tatsächlich? Das sollte doch die Überraschung sein am Ende, aber. Ist es so? Okay. Also es gibt mehrere Gründe eigentlich. Zum einen. Das muss man auch dazu sagen, unser Freundessender quasi Nickelodeon, weil wir alle irgendwie beim gleichen Konzern sind. Unser Neffensender sozusagen. Genau, der quasi Mütterchen Nickelodeon. strahlt ab dem 4. November, das ist der Sonntag, wenn ich mich nicht täusche, um 10 Uhr morgens. Ist also eine sehr, sehr unchristliche Zeit für jeden, der jetzt gerade zuhört. Die neue Turtles-Serie aus. Und Tim und ich sind über interne MTV-Server bereits an die Folgen gekommen. Ja, und, war ganz komisch. Auf einmal waren die da. Ja, und sind große Fans der Serie tatsächlich und wollten eigentlich einen kleinen Podcast machen, nur über diese Serie. Und dann dachten wir, warum denn nicht über alles? Dann haben wir mit Nickelodeon gequatscht. Und ich habe jetzt gerade noch kein Feedback bekommen, deswegen will ich kein Gewinnspiel ankündigen. Wahrscheinlich werdet ihr es aber im Text lesen. Es gibt auch noch Zeug zu gewinnen oder es gibt später Zeug zu gewinnen, eins von beiden. Da steht dann, es gab leider nichts zu gewinnen. Genau, nee, dann steht da, wir machen es später. Also wir haben auf jeden Fall was, aber wir sind halt gerade am Schauen. Und nachher mit dem Pizzakarton einfach da so ein leerer Zettel, leider gab es nichts zu gewinnen. Tut uns leid. Und wir werden später auch nachreichen, beziehungsweise, also es ist gerade alles ein bisschen auf Kippe, weil es recht spontan war, dass wir jetzt so reagieren müssen. Ein Interview mit Kevin Eastman, also mit einem der Turtles-Erfinder, was ja ganz geil ist für uns. Das ist sehr schön. Wir werden mit ihm telefonieren, hoffentlich. Hoffentlich wird er mehr als ein Wort sagen. Und dann werdet ihr das auch bei uns auf der Seite finden. Aber der Hauptgrund ist tatsächlich die neue Nickelodeon-Serie. Ja. Und um da hinzukommen, also ins Jahr 2012, wo die Serie jetzt startet, müssen wir uns natürlich auch durch den ganzen Turtles-Wulst erstmal sprechen. Natürlich. Synergieeffekte. Genau. Warum nicht alles kombinieren, was zu kombinieren geht? Ja. Mich hat das ja damals mega geflasht irgendwie, diese Turtles-Marke, weißt du, diese Brüderlichkeit, die sie irgendwie mit Humor verknüpft haben, das war für mich echt, also wenn ich mich mit meinen Kumpels getroffen habe und wir haben dann das Merchandise gekauft und dann war einer mal Leonardo und der andere war Raphael und dann musste man irgendwelche Aufgaben lösen, das war schon geil, weißt du? Ja, die super Detective-Freunde. Ja, nur halt als Turtles. Aber stimmt schon, das war schon die coolere Ausgabe der TKKG. Ja, sozusagen hier. Aber, und sie haben ja auch noch ein bisschen Hintergrund vermittelt. Also wenn du dich dann mit den Turtles beschäftigt hast, dann hast du halt gemerkt, deren Namen sind natürlich nicht durch Zufall entstanden, sondern es wurde auch in der Serie später erklärt, das sind halt Künstler der Renaissance-Zeit. Und bei einem muss ich tatsächlich den Namen nachlesen, weil den kann ich nicht auswendig. Und zwar, also klar, Leonardo ist Leonardo da Vinci, dann Michelangelo ist Michelangelo Buonarroti, dann Raphael ist Raphael Santi und dann kommt Donatello, der halt auf Donato di Niccolo di Bettabardi genannt Donatello. Und das konntest du dir jetzt nicht mehr. Nee, das konnte ich mir leider nicht merken. Sind halt alles Maler und Bildhauer aus der Renaissance-Zeit. Du hast den Vorteil hier, dass wir kein Bild haben. Du kannst ja, ich warte mal, lass mich mal kurz erinnern. Klick, klick, klick. Genau, ich muss mich kurz erinnern. Das war Nicola di Benato de Badi. So, und Genau, und da gab es dann, später gab es auch noch in einer der Realverfilmungen oder der Realserien gab es ja noch einen fünften Turtle. So, kannst du dich erinnern, wie sie hieß? Die Venus de Milo. Ja, ja. Venus de Milo. Die süße Kös. Ja, die süße Kös. Und da war man dann auch ein bisschen geschockt von der Serie, deswegen wurde sie auch nach einer Staffel abgesetzt. Aber die Grundserie der Turtles, über die wir jetzt quasi reden, die 80er- und 90er-Serie, hatte 10 Staffeln. So. Ja. Was tatsächlich aber auch erklärt, dass es in die Kindheit mehrere Generationen dann reingereicht hat, ja, wenn das Ding über 10 Jahre dort gelaufen ist. Also auch ursprünglich in den Staaten, glaube ich, ab 87 gelaufen. Mhm. Hier in Europa jetzt, ich kann mich jetzt nicht so weit zurückerinnern, ob ich die tatsächlich erst in den 90ern oder kurz vorher gesehen habe, aber es müsste um den Dreh gewesen sein. Hier hat es ja immer ein bisschen länger gedauert. Aber das Ding war eigentlich immer irgendwo zu sehen, als ich aufgewachsen bin, konntest du immer mal bei... Auch als du aufgewacht bist eigentlich. Also immer, wenn man aufgewacht ist, macht man den Fernseher an, läuft's. Ja, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch die Kultur bei den Kindern ist oder so, ist aber die Samstagmorgens-Cartoons, ne, da konntest du dich ja eigentlich am Samstag komplett versorgen. Da konntest du dann einschalten, dann gab es den Disney-Club später noch mit der Gummibärenbande und allem dem, was sonst gelaufen ist. 56 Spider-Man. Das war genau meine Zeit, 2 Folgen. Du musstest maximieren die Comic-Anschauzeit, weil du tagsüber ja nicht, weil du in der Schule warst, ja, und nachmittags noch nicht alles vollgekleistert mit Yu-Gi-Oh! Und Power Racers. Ja, und Rauchen. Und Rauchen, Rauchen und Sex und alles zusammen. Ja, was die 8-Jährigen heutzutage so machen. Damals war das noch ein bisschen anders. Ich habe zuletzt mal so wirklich so einen 8-Jährigen an der Ecke gesehen, der hat sich schön eine Fluppe durchgezogen. Ja. Und denke ich, ja, warum denn auch nicht? Gott sei Dank war das Spritzbesteck. Ich hatte andere, meine Mutti. Ich hatte andere Hobbys, sei es ihm gegönnt. Ja, aber genau, die Serie, die damals lief, hat ja auch quasi im Teenager-Alter angefangen, der Turtles. Ja. Damals hat man es, glaube ich, gar nicht so explizit wahrgenommen, wie jetzt in der neuen Nickelodeon-Serie, wo das halt immer wieder thematisiert wird, dass sie ja erst 15 sind. Das ist kindlicher gehalten. Genau, ja. Und damals war es halt so, da, ich hätte sie auf 20, also Teenage, klar, aber ich hätte sie auf 18 bis 20 irgendwie. Hätte ich auch tatsächlich eher in die Richtung gedacht. Natürlich, als Kind hat man nicht den Vergleich, wie es beim selbst dann rüberkommt, aber die kamen mir immer älter als 15 vor, auf jeden Fall. Und in der Serie sind sie aber auch gewachsen, also irgendwann waren sie halt in ihren 30ern. Ja. Sache ist natürlich auch dort, 15 ist das Datum ab da, wo sie mutiert sind. Mhm. Ne? Also, dass sie 15 Jahre alt geworden ist, was für mich nie eigentlich so bedeutet hat, was die geistige Reife so angeht, weil ich glaube nicht, dass sie so eben wie ein Mensch dann aufgewachsen sind. Vielleicht waren die schon mit 1. Ja, also es ist ja auch die Frage, ob es Schildkröten oder Menschenjahre sind. Schildkröten werden ja bekanntlich sehr alt. Eben, dann sind es eigentlich Halbjährige, ja, genau. Die wir dann dort angucken, statt 15-Jährige. Und also es gibt immer wieder, es ist schwierig über die Turtles zu reden, weil halt simultan immer sehr, sehr viel passiert ist. Also mit dem ersten Comic kam halt irgendwie die Welle, dass es in den USA sehr, sehr groß wurde. Dann wurde es ja, dann gab es Angebote, das Ganze als Serie zu verfilmen, das haben sie wahrgenommen. Ja. Da gibt es dann halt 10 Staffeln und innerhalb dieser Staffeln haben sich halt auch sehr, sehr viele Dinge verändert. Also als es dann nach Großbritannien kam, da kam es zuerst hin, da wurde aus Ninja Turtles, so hieß es eigentlich, wurden die Hero Turtles, weil Ninja halt nicht ins Kinderprogramm passte. Und die Nunchucks von Michelangelo wurden halt auch entfernt für die Serie. Und ich glaube ab Staffel 4, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, das müsste ich nachgucken, aber ich glaube ab Staffel 4 war es, da hatte er dann einen Enterhaken, also so einen Haken. Am Seil, den Haken. Genau, einen Haken am Seil. Und das konnte man dann auch zeigen. Und mittlerweile ist es so, ab Staffel 8 war es, glaube ich, dass es auch hier offiziell Ninja Turtles hieß und auch das Nunchuck wieder da war. Also genau, und aber die Gegner haben sich geändert. April zum Beispiel, also die Reporterin mit der, beziehungsweise, das ist ja auch ein Punkt, sie ist entweder mal Reporterin, dann ist sie Wissenschaftlerin. Also meinst du jetzt also geändert innerhalb jetzt nicht wegen des Hero, wegen der Hero-Änderung? Genau, also nicht jetzt wegen der Hero, aber genau, innerhalb der... Zum Hero-Ding möchte ich noch kurz reinwerfen, das ist eine Sache, in England gab es, glaube ich, so lange Zeit war sehr verpönt eben solche asiatischen Kampfsportelemente, so Wurfsterne und Ninjas und sowas waren dort sehr verpönt und wurden auch offiziell dann zensiert und schon rausgeschnitten aus Fehlern. Das war natürlich der Nebeneffekt, dass wir dann hier dann auch die Hero Turtles hatten aus der einen Synchro, die draußen standen ist. Als Beispiel Soul Blade, der Vorgänger von Soul Calibur, Mitte der 90er rausgekommen. Selbst da wurden noch die ganzen Wurfstände rausgeschnitten aus dem Spiel und entsprechend Waffen rausgenommen, weil das einfach in England nicht ging. Wo das dann aufgeweicht wurde gegen Mitte, Ende der 90er, dann haben wir hier tatsächlich auch die Ninja Turtles bekommen. Also innerhalb der Serie, aber unabhängig von dem Hero-Kontext, April selbst ist von, was war sie, Assistentin von Baxter Stockman zu Beginn? Oder wie war das? Ich weiß nicht, in der Serie glaube ich nicht, da war sie ja immer Reporterin, aber ursprünglich ja. mal. Ne? Also der Punkt ist ja, dass sie mal Reporterin war, dann war sie in einer anderen Serie, war sie Wissenschaftlerin. Und jetzt in der neuen Nickelodeon-Serie ist es so, dass sie die Tochter von einem Wissenschaftler ist. Und da ist sie auch offenkundig halt auch erst 15, 16. Ja, also, passend zu den Turtles. Genau, passend halt. Zu den Turtles, weil sich da auch so eine Liebelei irgendwie entwickelt zwischen Donatello und April, oder zumindest von Donatellos Seite aus. Ja. Und damals war es auch so, die letzte Folge ist brillant, oder? Aber da können wir nachher noch drüber reden. Es war auch so, dass innerhalb dieser 10 Staffeln die Turtles halt Kontakt quasi zu 3 Menschen haben. Das eine ist April und Neil, das andere ist ihre Kumpanen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie sie heißt. Ida oder sowas. Ah, die mit der Brille, der Nerd genau, sozusagen. Genau. Ja. Und mit Casey Jones, ein Typen mit einer Eishockeymaske, den sie auch treffen. Dann stimmt, ist er erstmal böse im Sinne von, die wissen halt nicht, wie sie ihn einschätzen sollen. Das ist der typische Jason-Look eben mit der Eishockeymaske. Genau, die 90er, ja. Wo man dachte, hey, das ist mega cool, das Gesicht nicht zu zeigen. Aber damals, ich habe ihn auch immer Jason genannt, irgendwie, weil ich hatte ihn tatsächlich so ein bisschen in diese Freitag der 13. Richtung. Gut, so und bei dem ganzen Vernuschelten in Deutsch sagt jemand Casey, das ist eigentlich Jason, eigentlich fast. Jason! Jason. Das ist auch das Geilste, wir haben gerade natürlich das Intro nochmal gehört, ihr habt es ja auch gehört, hoffentlich, wenn Gregor dran gedacht hat, das ranzuschneiden. Natürlich! Dann, Upsi! Das Alf-Intro läuft natürlich, ist doch klar. Das Weggenuschelte, da fliegt dir doch das Blech weg. Kannst du vielleicht hier gleich nochmal einspielen, das ist so fantastisch. Du meinst, da fliegt dir doch das Blech weg. Genau, und das ist so fantastisch, diese kleinen Gags. Ich erinnere mich auch noch an eine Szene, wo Michelangelo irgendwie gegen einen Elektroroboter kämpfen musste und ihn halt besiegt, indem er einen Hydranten aufschlägt. Und dann sagt er irgendwie, Wasser und Elektrizität vertragen sich nicht so gut. Und dann fällt er halt in so einen bayerischen Slang und sagt so, gell? Also es gibt halt oft so Sprachgags, also wo sie entweder mal sehr, sehr schnell reden oder halt irgendwas sehr, sehr auf Lokalität oder auf lokale Begebenheiten. Lokalkolorit. Ja, okay. Und das macht Spaß, die Serie zu sehen. Also ich war damals wirklich sehr, sehr großer Fan. Also die Synchro war auch fantastisch. Ja, aber was ich halt auch sagen muss, ist, was ich auch sehr viel mit Turtles verbinde, ist halt die Actionfiguren. Ja. Da habe ich auch ein ganz großes Trauma erlebt. Ich hatte die damals, also ich hatte echt viele, also für meine Verhältnisse, so 10 Stück oder so, alle mit rausgenommen, einen Sandkasten mit meinen Kumpels gespielt und den coolsten habe ich im Sandkasten verloren. Der die meisten Waffen in seinem Panzer, der konnte man den Panzer so runterklappen. Ja. Und da war ein Arsenal an Waffen drin und keine Ahnung. Und den habe ich verloren und ich habe wirklich eine Woche lang bin ich jeden Tag zu dem Sandkasten gegangen und habe danach gegraben. Ich hatte das gestern, ich habe meine Kopfhörer verloren. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Ich habe meine Kopfhörer verloren und bin komplett 3 Kilometer zurückgelaufen, weil kein Bus mehr kam. Das war mega doof. Dann waren natürlich nicht mehr da. Ich verliere meine Kopfhörer ständig, aber tatsächlich so, wenn man als Kind dann seine Lieblings-Action-Figur dann irgendwo liegen lässt, irgendwann konnte ich meine ganzen He-Man-Figuren nicht mehr finden, die ich, glaube ich, fast komplett irgendwann mal hatte. Oh, traurig. Ich weiß nicht, wo die abgeblieben sind. Wahrscheinlich in irgendeinem Speicher vegetieren die dort dahin. Aber tatsächlich, ich habe zum Spielzeug nicht so eine große Bindung, weil da war ich, glaube ich, dem schon entwachsen, was das Spielzeug tatsächlich angeht, weil ich hatte He-Man-Figuren, Tatsache. Ja, und Hordak und wie die dann alle hießen. Hordak, ich erinnere mich. Hordaks wilde Horde. Eine Doppelnennung, die eigentlich nicht nötig ist, aber trotzdem war es Hordaks aber wilde Horde. Aber die halt cool klingt. Ja. Ich hatte die Actionfiguren auch. Ich bin ja kein Einzelkind. Also, und ich hab einen Bruder, der auch Turtles-Fanat war. Und da war es dann natürlich immer ganz... Jüngerer Bruder. 3 Jahre und 3 Monate jünger. Also hast du das Spielzeug, was du haben wolltest, ihm so aufgezwängt, sagt, dass du dir das wünschst. Genau, das war tatsächlich meine Sache. So, ich habe ihm gesagt, pass auf, ich wünsche mir Raphael, du wünschst dir Michelangelo, dann können wir zusammen spielen. Und eigentlich habe ich dann auch mit beiden gespielt. Okay. Und da war es dann so, dass wir, dadurch, dass ein Freund von uns hat einen Spielzeugladen Und da hast du dann natürlich auch Sachen zum Einkaufspreis gekriegt, was ein großer Vorteil ist, wenn es sehr, sehr viel Merchandise gibt zu irgendwelchen Sachen. Und da hatten wir auch den Turtles Zeppelin, Turtles Bus, irgendwelche Fahrzeuge. Und also Turtles war genau mein Ding, ich hatte alles davon. Die Kinder in der Nachbarschaft müssen euch gehasst haben, oder? Ja. Nee, wir waren sehr, sehr beliebt, deswegen. Sie kamen rüber. Und ich nenne sowas die Pommes-Freunde tatsächlich. wir hatten ein griechisches Restaurant vor etlicher langer Zeit und meine kleine Schwester, die gerade 18 geworden ist, ich bin so alt, hat irgendwelche Schulfreunde vorbeigebracht, ne, weil die kostenlos dort Pommes essen konnten. Nachdem es keine Pommes mehr gab, sind die Schulfreunde auch nicht vorbeigekommen, natürlich. Oh, so, sind traurig. So deshalb sind es die Pommes-Freunde tatsächlich, die dann, solange ich da spielen kann, okay, aber sonst will ich mit dir nichts zu tun haben. Ja, so war meine Kindheit. Voller Pommes-Freunde. Und jetzt das Arbeitsleben. Und mein Arbeitsleben ist auch so, ja. Wahrscheinlich werde ich auch mein Altersheim lieben. Chris nennt es auch das Pommes-Leben. Ja. Chris und sein Pommes-Leben. Ich schreibe ein Buch. Pizza mit Pommes müssen wir dann bestellen. Oder ich hoffe, wir bestellen aber eine essbare Pizza und nicht irgendeine aus der Serie, weil die waren immer recht. Ja, die waren immer ein bisschen ungeil. Das haben die bei Cinemassacre mal gemacht, ne? Alle Pizzen nachgekocht. Stimmt, ja. Der Videogame-Nerd oder der James Rolfe, der den zeigt, hat die alle mal gekocht oder besser gesagt gebacken und tatsächlich eine Verkostung gemacht mit allen möglichen Versionen. Ja. Und da war der Ekel teilweise ihm richtig ins Gesicht geschrieben. So. Schön. Ja, mal sehen, was heute kommt. Bitte keine Anchovies. Bitte keine Anchovies, bitte. Also die Kinder in der Nachbarschaft, das Spielzeug. Genau, und also damals waren Actionfiguren sowieso irgendwie Teil der Jugendkultur. Mittlerweile glaube ich, dass es gar nicht mehr so der Fall ist, dass halt Actionfiguren so einen hohen Stellenwert haben. Ja, wir sind Kindern tatsächlich, also ich sag wir mal jetzt im übertragenen Sinne, sind tatsächlich noch rausgegangen zum Spielen. Ja. Und mussten oder haben eben nicht unsere iPads, was wir sich in den Park mitgenommen, um dort dann irgendetwas anzustellen, sondern tatsächlich bin auch als Kind eigentlich nur draußen auf den Spielplätzen gewesen die ganze Zeit. Ja, ja. Und da hat man Höhlen gebaut in Büschen und sowas. Das ist großartig. Büsche. Ja, Büsche. Das sind diese Dinger, diese grünen Dinger. Die kleinen Bäume. Keine Bäume sind. Ich nenne es Kleinbaum. Ja. Und da war es aber auch geil bei den ganzen Actionfiguren, weil also bei Captain Planet war es ähnlich. Captain Planet und Turtles, das war so für mich das Geilste. Und da gab es auch massig Merchandise, massig Actionfiguren. Dann hast du natürlich auch selbst Crossover erstellt. Weißt du, dass auf einmal Captain Planet, weil er verletzt war, musste er mit dem Turtles Zeppelin fliegen. Aber es hat mega viel Spaß gemacht. Der Turtle Zeppelin hat keinen Sprit mehr und deshalb wird Captain Planet als Benzin benutzt. Also, genau. Und damals, eine Sache noch kurz. Damals war es ja auch so, dass Trödelmärkte tatsächlich Hochkonjunktur hatten. Da hat man noch was gefunden eigentlich. Genau, und da gab es dann halt dieses. Ich glaube, heutzutage wird auch sowas viel, viel mehr kontrolliert. Halt diese ganzen nicht lizenzierten Sachen. So Jeans mit Turtles-Aufdruck und sowas auf den Knien oder Super Mario auf den Knien. Und dann gab es Knight Rider irgendwie Unterwäsche. Und tatsächlich hatte ich Turtles. Also von Michael Knight war, ne? Es gab Turtles-Schuhe, die hatte ich sogar. Turtles-Schuhe sagen wir tatsächlich. Ja, die gab es noch bei Deichmann. Ne? Ja, die waren bei Deichmann, glaube ich, offiziell. Und die gab es mit grünem Licht und ohne grünem Licht. Und ich fand Licht immer ein bisschen doof so. Aber du hast trotzdem die mit Licht gehabt. Ja, weil sie geiler waren. Das war voll scheiße. Problem war, dass die anderen dich in der Dunkelheit gefunden und dann verprügelt haben. Der dicke Junge kann nicht so schnell wegrennen. Man sieht den Lichtstrahl. Turtle Power, ich verstecke mich. Ja, und dann zappelt man auf die Füßen und die ganze Zeit blinkt. Ja, du siehst nur noch zwei Beine mit leuchtenden Schuhen aus der Toilette rauskommen. Oder irgendwann nachts so über dem Mast, über so einem Strommast oder Telefonmast hängen diese Schuhe, die so blinken. Ja. Da sind die Mütter gehen mit dem Feldstecher dann, um ihren Sohn zu suchen. Die dort da hin. Blinken rote, ja, das ist meine. Aber nee, tatsächlich war es so. Und ey, das ganze Merchandise, so also Actionfiguren und irgendwie Turtles Jeans, also was man für einen Scheiß hatte. Ich bin jetzt, wenn ich jetzt drüber nachdenke halt, dann frage ich mich echt, wie meine Eltern das ausgehalten haben, diesen ganzen Scheiß andauernd zu kaufen und in der Bude rumhängen zu haben. Und ich bin jetzt ab und zu für Super Nintendo Sachen, auch auf Trödelmärkten hier in Hamburg. Und da habe ich letztens die Actionfiguren gesehen von 1988, also genau die ich auch hatte. Und habe mir da wieder zwei habe ich mir gekauft und da war es so, dass der Junge, das war ein kleiner Junge, der das halt verkauft hat, war so 12 oder so, der meinte so, das waren meine Lieblingsfiguren und dann habe ich ihn gefragt, was er dafür haben will, dann wollte er 1,50 € für beide, habe ich ihm halt 3 gegeben, weil ich mir so schäbig vorkam, diese tollen Sachen für so wenig Geld zu verkaufen. Ja, aber vor allem, dass der 12-jährige Junge, der seine ehemaligen Lieblings-Action-Figuren verkauft, weil er zu alt geworden ist. Ja. An Leute, die jetzt, endlich wieder jung genug im Kopf sind, um damit was anzufangen. Genau, das war auch so ein lustiger Gang, weil die Action-Figuren halt älter waren als er. Also sie waren doppelt so alt wie er wahrscheinlich. Und er hat sie wahrscheinlich von seinem Vater bekommen. Und der Vater war halt mit da und guckte dann so, nach dem Motto so, eigentlich würde ich sie auch gerne selbst behalten. Ja. Es ist also grün. Es ist Anne. Anne, was kann man für dich tun? Oh, ich muss kurz stören, Leute. Ja. Ich bin mir so nein. Und zwar braucht die Sarah dich und lieber Tim wegen eines Paketes. Na gut, Tim, okay. Dann kommen wir nachher wieder. Also ja, du. Ja, tut mir leid. Ich danke so lange für dich. Ja, genau, erzähl mir was. Dann ist es entweder die Pizza oder der Kopf von Gwyneth Paltrow, der jetzt gekommen ist. Für Tim. What's in the box? Ja. What's in the box? Anne, aber schön, dass du dich dem Anlass entsprechend dann gekleidet hast. Welche Schildkröte bist du denn? Ich bin Raphael. Ich sehe gar kein Rot bei dir. Ja, ich weiß, aber ich mag Raphael am liebsten. Warum Raphael am liebsten? Weil der diese geilen Gabeln hat. Ich nenne die jetzt einfach mal Gabeln. Ja, Dolche waren das verdammt nochmal. Sei. Weil ich nicht weiß, wie die heißen. Wie heißen die? Die heißen Sei. Sei? Sei, ja. Dolche. Okay, Sei. Und Handdreizacke heißt es, glaube ich, auf Deutschen. Im Deutschen. Handdreizacke. Ja. Und weil er der knallharte Badass der Gruppe ist, würde ich sagen. Ich würde dir tatsächlich oft beipflichten. Ja, der hat ziemlich oft Ärger gemacht und so. In der neuen Serie ist er wirklich halt extrem in diese Richtung gedrückt. Ja, sehr, sehr gut. Das wird dir sehr, sehr gefallen. Raphael, hast du heute Abend vielleicht was vor? Ja. Aber vielleicht können wir zu den Bewaffnungen sogar was sagen, weil die Jungs haben ja alle unterschiedliche Waffen bekommen. Leonardo als Anführer, sie haben ja auch unterschiedliche Charaktere gehabt, sodass jeder sich irgendwie mit einem ein bisschen identifizieren konnte oder halt zumindest sagen konnte, den mag ich, den mag ich nicht. Und du hast den Vorteil natürlich in den 80er Jahren, wo Ninja- und Actionfilme bei den Kindern alle ganz hardcore dann abgingen. Anne lacht wieder gegenüber dem alten Mann, der hier wieder dann Sachen erzählt. Ich hatte als Kind auch Ninja-Sterne tatsächlich, die ich dann an die Bäume geworfen habe und so einen Schwachsinn dann gemacht habe. Oh, Und du hattest durch die Turtles, die dann verschiedene solche Ninja-Waffen hatte, auch unterschiedliche Kampfstile, die sie dann zeigen konnten. Ne? Der Leonardo mit seinen beiden Katanas, der natürlich dann, obwohl ich glaube, in der Serie konnte er eh nichts schneiden damit, sondern hat nur gehauen eigentlich so mit dem Griff und solche Sachen gemacht. In der neuen Serie gibt es schon explizite Gewalt, also auch mit den Katanas. Ja. Das ist recht. Es war ja auch eine der Sachen, warum die dann Roboter geworden sind, die Gegner in der TV-Serie. Ne, weil die kannst du ja dann ruhig mal durchsäbeln, dann den Foot Clan oder diese kleinen Rattenvernichtungsmaschinen vom Doktor. Da kannst du mal durchziehen. Das kannst du bei den richtigen Menschen natürlich nicht machen in der Kinderserie. Ja. Also nur kurz zu den Bewaffnungen. Leonardo, der ja der blaue Turtle war, hatte Katanas, 2 Stück. Und dann gab es Donatello, der war der lila oder violett angezogene Turtle. Der hatte Bo, also so einen Schlagstock. Ja, den Bo-Stab. Genau, Bo-Stab. 6 Fuß ist er lang. 6 Fuß. 2 Meter. Ja. Und dann gab es Raphael, das ist quasi der rote Turtle mit seinen Sei. Sind 2 quasi Handdreizacke. Die hat immer so schön so gewirbelt. Genau. Mit den Fingern so. Und dann gab es Michelangelo mit den Nunchucks. Hat er 2 Stück und ab Folge, oder wie gesagt, ab Staffel 3 oder 4 hat er dann diesen Enterhaken oder Kletterhaken gehabt, weil es sich halt angeboten hat, damit sie nicht andauernd alles zensieren müssen, wenn der auftaucht. Und also damals war mein Lieblingsturtle war eigentlich Leonardo, weil er so diese Anführermentalität natürlich hatte. Weil du wolltest hatte. Auch der Anführer sein, ja? Nicht nichts am besten, das, aber hat Befehle gegeben. Aber es hat sich auch was mit den Schwertern noch zusammen, irgendwie Zusammenhang, weil ich die Schwerter als coolste Waffe empfunden habe. Mittlerweile würde ich in der Retrospektive, wenn ich drüber nachdenke, wer eigentlich der coolste Turtle war damals, würde ich fast sagen Donatello. Weil er so schlau war und smart und sowas. Und jetzt auch in der neuen Serie, ist es auch ähnlich. Da hast du halt... Da sind die Charaktere noch weitaus irgendwie in diese Extremen gedrückt. Also, ja klar, du musst heute noch mehr schablonhafter, glaube ich, denken, damit du dann Identifikationsfiguren dort hast. Und Donatello war eben für die Nerds gedacht. Ne? Der war super klug, konnte alles erfinden, konnte alles anstellen. Ist es der Kopf von Gwyneth Paltrow? Ich weiß wirklich nicht, was es ist. Öffnen. Aber es ist vom Zoll. Ja. Das fühlt sich auch flauschig an. Oh, flauschig. Ich weiß genau, was es ist. Ja, weißt du? Ja, ist wahrscheinlich das zweite Paket, davon das unterwegs war. Davon hast du mir letzte Woche erzählt. Es kann auch, vielleicht ist es auch das erste, was jetzt von Kickstarter kommt. Das ist jetzt natürlich auch deine Weltpremiere. Ja. Das erste Kickstarter-Paket, das in der Redaktion ankommt. Aber sprich ins Mikro rein, wenn du sagst, was es ist. Grinst dann, haut ab. Ja, er hat T-Shirts bestellt, hat sich beschwert, dass sie nicht ankamen und dann haben sie es nochmal geschickt. Jetzt gibt es das zweite Paket. Doppelt. Krieg ich jetzt eins? Jetzt kommt eine ganz witzige Geschichte. Ich hab bei hat sie mit den Turtles musst du ins Mikro was sagen. Es podcasten hier. Es kommt eine ganz witzige Geschichte. Ich habe bei einem Online-T-Shirt-Dienst T-Shirts gekauft. So, und dann hieß es, die sind auch unterwegs verschippt gegangen. Und dann sind die wiedergekommen. Also, beziehungsweise dann haben sie mir ein zweites Paket geschickt. Mit den T-Shirts nochmal. Und dann kam hier ein Paket an und ich bin zum Zoll gefahren. Entschuldigung. Und in der Zwischenzeit war es aber so, dass bei dem T-Shirt, die sie mir als Ersatz geschickt haben, eins nicht mehr lieferbar war. Das, was hier angekommen war, war aber mit dem, was nicht mehr lieferbar war. Und dann war ich schon davon ausgegangen, dass ich vielleicht jetzt zweimal die T-Shirts kriege. Und siehe da, ich habe jetzt die T-Shirts alle fünfmal. Und jetzt kommt das Wichtige, wenn ich Meister Splinter wäre, würde ich dich jetzt fragen... Du bist jetzt natürlich in einem moralischen Zwickmühle. Nee, bin ich nicht. Wirst du das zurückschicken und da dann auch... Also was hast du aus den Turtles gelernt? Nein, pass auf, wenn man es jetzt mal ganz logisch durchdenkt, ist das ein Versäumnis der Post. Die Firma hat ihr Geld zurückbekommen und wenn die Post zu dämlich ist, ein Paket zu tracken, gehe ich doch jetzt nicht zur Post und sage denen, hier ist mein... Also ja, also ist die Post quasi Schredder. Ja, okay. Also genau, so, wir haben daraus gelernt, solange es den Staat betrifft, können wir ruhig das Geld behalten. Ja, natürlich. Okay, kommen wir vielleicht kurz zurück. Gut. Anne, kannst du uns kurz nochmal erzählen, was mich interessieren würde, natürlich von wegen Altersunterschieden. Ja. Wie hast du die Turtles erlebt, so als junges Küken? Na, du hast auch die Comicserie geschaut, oder nicht? Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich weiß auch nicht mehr, wie alt das war. Und ich weiß auch nicht, welche von den 100.000 verschiedenen Serien das war. Aber ich habe sie geschaut und ich glaube, das war die ganz frühe, wo es noch wirklich um Shredder und Crane oder wie der heißt. Hieß er Crane? Der Crane. Typ in dem Gehirn? Ja, Crane. Das Gehirn im Bauch. Das Gehirn mit dem Typen, meinst du? Ja, ja, das war total... Ey, das hat mich ja am meisten verwirrt von allem, weil ich noch so klein war und dachte, wieso hat der jetzt ein Gehirn in seinem... Vor allem als Hirn hätte man sich vielleicht auch einen weniger dämlich ausschauenden Körper dann suchen können, als dieser rosa Blob, der ein bisschen so wie bei Captain Future der eine aussah. Ja, aber das, auch das ist in der neuen Serie sehr, sehr gut gemacht, ja. Aber da können wir nachher da noch können drauf wir kommen. Im Detail, ist das Slimer da drauf oder was das soll das? Das ist Slimer, genau. Auf dem einen T-Shirt. Das ist Kawaii Slimer sozusagen, so niedlich. Ja. Oh, und die Muppets. Yay. Tolle T-Shirts. Die sind sehr gut. Die waren mir zu teuer, glaube ich, wo ich die bestellen wollte. Okay. Ja, was wolltest du genau von mir wissen? Nee, aber tatsächlich, Chris hat es vorhin schon ausgeführt, die alte Turtles-Serie ist sehr lange Zeit gelaufen, mindestens 10 Jahre, dass die tatsächlich in die Jugenden von mehreren Generationen reingereicht hat. Ja, dann ist das wohl auch die ich erlebt habe, ja. Ja. Weil wir, also ich bin ja gar nicht so viel jünger als Chris, obwohl Chris das immer behauptet. Das stimmt, ich denke immer, du bist mega viel jünger als ich, aber ich bin... Das sind, glaube ich, nur 2 Jahre. Gell? Ja, du bist ja 19 und ich bin 21. Genau. Ja, aber was so die... Wie alt die... bin ich denn dann? Du bist so 14, wenn du bist viel jünger als wir. Eben, und nicht 54 wie manche andere dann hier. Nein, aber die Sache tatsächlich, wenn da mehrere Jahre auseinander liegen, man erlebt ja dann andere Comicserien und andere Trends oder sowas dort mit, aber die Turtles scheinen tatsächlich bei jedem irgendwo mal Fuß gefasst zu haben. Ja. Ich glaube, das liegt aber auch wirklich daran, dass die Turtles einfach auf eine nicht kontroverse Art und Weise Tabus halt brechen. Weißt du, die haben... Und in Knochen. Die haben, also wenn man sich jetzt auf diese TV-Serie besinnt, die haben da in der Kanalisation gewohnt, wo sie skaten konnten, wo sie immer Pizza gegessen haben, wo sie fürs Gute eingestanden sind, wo sie die super besten Freunde waren, wo Daddelautomaten rumstanden und all so ein Kram. Und das sind alles so Sachen, die man sich als Kind quasi, glaube ich, gewünscht hätte. Aber sie hatten trotzdem, und das ist ja auch was die Kinder oft wünschen, was sie aber nicht offen zugeben, so eine weisende Hand. Ja, also mit Disziplin Splinter, war sie, halt auch ganz wichtig. Genau, wo sie halt Moral anstand. Moralapostel. Ja. Genau, und sowas lernen. Und das ist ja auch was Kinder oftmals nicht zugeben. Aber eigentlich wünscht man sich als Kind natürlich auch ein bisschen geleitet zu werden. Und wenn du es mit einer Ratte verpackst, ist natürlich cooler als dein alter Vater und deine alte Mutter. Mutter, genau. Genau. Es hat nicht gleich, wenn eine Ratte redet. Kind, diese Ratte überträgt Krankheit. Ist mir egal. Ja. Aber zeitgleich, deswegen ist es halt relativ schwierig, die Turtles irgendwie als Thema zu behandeln, weil zeitgleich so viel geschehen ist. Also zu dem Merchandise gab es dann ja auch noch Brettspiele, dann gab es ein Rollenspiel, also so ein Pen-and-Paper-Spiel gab es auch. Und das ist aber nicht zur Cartoon-Serie, sondern zum Comic erschienen. Genau, aber halt relativ simultan alles, weißt du, was ich meine? Und dann gab es ja auch noch die, weil sie eben so krass durch die Decke gegangen sind, womit keiner gerechnet hat, gab es dann ja auch noch den Film, also den ersten Turtles-Film, der ein unfassbarer Erfolg an den Kinokassen war, für das, was er gekostet hat. Ja, wer war alles im Kino beim Film? In dem Alter war ich nicht im Kino. Aber, ich habe den tatsächlich im Kino damals gesehen. Ne, und respektabel. Es war respektabel, vor allem, weil der Film ja sich eher an so Elemente der Ursprungscomics da gehalten hat, was so da viele Sachen angeht. Und er mir auch als kleines Kitty dann erstaunlich hart vorkam in einigen Szenen dort. Ja, wobei man ja bei den Filmen auch direkt wieder sagen muss, das hat so ein bisschen auch dieses Bud Spencer, Terence Hill Synchro-Syndrom, weil die Filme sowohl textlich als auch was die SFX, also die Soundeffekte angeht, in Deutschland einfach komplett überarbeitet wurden. Da wurde eine witzige Comedy-Tonspur drunter gelegt, plus diese Boing, Doing, Bang-Dinger, wenn geschlagen wurde, was es halt in jeglicher anderen Synchroarbeit nicht gab. Das war Krimi. Oberübel. Elektrisch? Was soll das? Oh Mann, Ninja-Kampfwürste. Dazu, ja. Jetzt müssen wir natürlich so einen kleinen Kraken am Schlagen. Ich habe ein Interview geführt mit Dave Rapuza. Dave Rapuza ist einer, der hat für MTV unter anderem gearbeitet, für League of Legends, ist ein Grafiker. Mhm. Und seine bekannteste Arbeit ist eigentlich sind Turtles Artworks. Und ich habe ihn halt gefragt, warum er sie so düster dargestellt hat in seiner Version. Da hat er gesagt, ja, bei uns war es halt so damals. Die Serie und sowas, das hatte halt diesen, oder da war es so, bei uns war alles relativ witzig gehalten in der Originalverfilmung, das gab's halt dort nicht. Und für sie war es halt totaler Ernst. Also waren einfach Ninja-Schildkröten, die gegen Ninjas Food-Clan-Soldaten kämpfen. Und da war es halt nicht mit Boing, Tung, Tang unterlegt oder mit Bing, Bam, Bums und. Genau, da war's ein Action-Streifen schon fast, also Live-Action. Und so haben Kinder das damals in den Staaten wahrgenommen, diese Filme. Und für ihn war es auch klar, so wenn der Schredder die Turtles erwischt, dann tötet er sie. Das war für mich damals, wäre das halt so ein Punkt gewesen, ja, er will sie fangen. Ja. Also so fangen und dann kitzeln. Weiß ich nicht, vielleicht kitzelt er sie dann zu Tode. Aber damals hat man das irgendwie nicht so wahrgenommen. Also diese Bedrohung, die der Schredder eigentlich darstellt. Das ist jetzt auch in der neuen Nickelodeon-Serie, wird halt viel, viel deutlicher gemacht. Dass zum Beispiel die Familie, also in der neuen Nickelodeon-Serie ist so, dass die Familie vom Splinter quasi durch den Kampf von Splinter oder durch die Fehde von Splinter und Shredder gestorben ist. Halt ja. Die komplette Familie, die Frau und das Kind sind halt getötet worden durch einen Unfall oder durch die Fehde oder durch die Fehde. Während dieses Kampfes, aber wobei man da halt noch kurz, um einmal einzulenken, sagen muss, dass Shredder aktiv eigentlich in dieser Serie noch gar nicht so wirklich eine Rolle gespielt hat. Das stimmt. Also es wird ein Hintergrund um ihn aufgebaut und er wird etabliert als der große Widersacher vom Splinter, aber die wirklichen Feinde der Turtles sind noch ganz andere. Genau, ja, jetzt gerade. Aber lass uns erstmal nochmal über die Filme sprechen, bevor wir, sonst glaube ich, kann man sich die Infos sehr schwer dann rausklauben, wenn man sich den Podcast dann nachher anhört. Der erste Film 1990 rausgekommen, glaube ich. Mein Geburtsjahr im Übrigen. Alter, hör auf, da war ich 5. Aber der erste Film, der hieß ja auch Teenage Mutant Ninja Turtles, also im Originaltitel, bei uns hieß er Turtles. Und ist von Steve Barron. Sind 93 Minuten, das ist halt mit einer 12er Freigabe bei uns, was natürlich auch zu verschulden ist durch diese Soundfiles, die es nicht überall gibt. Mhm. Und ist mir natürlich nicht unbedingt jetzt negativ aufgefallen, weil ich weiß jetzt nicht, ob was für einen Effekt hier in Deutschland speziell die Comics vorab gehabt haben oder ob es die hier überhaupt für Nicht-Hardcore-Comic-Leser zu kaufen und zu lesen gab. Das ist der Punkt, also die waren sehr, sehr schwer zu bekommen und eigentlich auch diese Serie in dem Sinne Also Comics gab es in Deutschland eigentlich ab dem Punkt, wo diese Cartoon-Serie, die ja sehr freundlich war, hier erschienen ist. Aber das waren dann mehr so dann jetzt nicht die originalen Comics, nee, genau, sondern etwas, was wahrscheinlich so mit Stills aus der Serie vielleicht teilweise, was ja so auch ist gern, es abgelaufen. Gern dann gemacht wurde mit den vielen Comic-Heften dort gemacht sind. Mir kam es dann nicht besonders verändert vor. Also ich wusste zum Beispiel jetzt bis heute nicht, dass da eine ernsthaftere Ausrichtung oder sowas dann im Ursprung mal gewesen ist. Für mich ganz, ganz natürlich, dass da die Boing-Geräusche, ja, und der Humor dann dabei gewesen ist. Ich habe mir vor 3 Monaten ungefähr, habe ich mir den Film nochmal besorgt in der Videothek und also tatsächlich in einer Videothek und habe dann im Zuge dessen, dass ich irgendwann mal einen Turtles-Podcast machen wollte, mich natürlich auch mit der englischen Version befasst. Und da gibt es eine Szene im Film, da wird Aprils Wohnung wird da überrannt vom Foot Clan. Und da gibt es zum einen halt eine starke Veränderung, da sieht man halt die Turtles kämpfen und die Nunchuck-Sachen sind rausgenommen. Mhm. Halt der Standard damals. Zeitgleich habe ich mir die Szene aber, weil da eben extrem viel Glockengeräusche, Pfeifen und sowas drin vorkam, habe ich mir die Szene nochmal im Englischen angehört. Und das ist komplett ohne das. Da hörst du halt auch noch irgendwelche Schreie und all sowas. Das ist ein ganz, ganz anderes Gefühl. Und das war auch so, da ist mir aufgefallen, dass ich die Turtles so in dieser Form gar nicht so geil gefunden habe. Also diese Sequenzen. Weil für mich gehört das halt zusammen. Turtles, Humor, Brüderlichkeit. Das ist irgendwie so ein, das funktioniert in Wechselwirkung. Aber es funktioniert nicht, wenn es nicht da ist. Dann ist es halt immer noch komisch und, also es ist absurd, weil halt Schildkröten Ninja-Aktionen vollführen, aber es ist halt nicht mehr so lustig und cool. Mhm. Und in dem Film gibt es auch noch eine andere Szene, die auch geschnitten wurde für Deutschland. Ist jetzt ein Spoiler, aber bei einem Film von 22 Jahren ist es, glaube ich, okay. Ja, ich glaube, das können wir jetzt hier machen. Oder warum? Ich gebe hier dem einen, dem das jetzt wirklich stört, gebe ich jetzt 3 Sekunden. Okay, da ist es nämlich so, dass am Ende im Original Splinter Shredder noch an so einem Nunchuck festhält, bevor er dann loslässt und Shredder quasi in den Tod stürzt. Oder es wird nicht aufgedeckt, was mit Shredder passiert, aber er stürzt offensichtlich in seinen Tod. Er wird bestraft. Und halt in der deutschen Version fehlt diese Szene, halt, wo quasi noch so eine Moralentscheidung von Splinter da irgendwie stattfindet. Und man merkt halt schon, dass der Jugendschutz damals stärker in sowas eingegriffen hat. Also, aber damals als Kind ist es dir halt nicht aufgefallen. Also Nö. Mir ist es nie aufgefallen. Und, du hattest ja aber auch nie die Referenz. Genau, du hattest nicht keine Referenz. Es gab halt VHS-Tapes und die waren auf Deutsch, Punkt. So, ja, es gab halt keine alternativen Tonspuren und Making-ofs und sowas dazu. Ich glaube, mit der Kultur, so, wo einfach nicht alles so einfach übers Internet an Informationen und Vergleichen dann verfügbar war, ich glaube, da gab es auch keinerlei Aufregung oder sowas. Nee. Ist dann, also heute gibt es dann den Fanboy, die Fanboy-Rage. Ja, wie konntet ihr es wagen, die 3 Sekunden dort umzuschneiden und dort was zu machen? Aber ich glaube auch im Effekt damals, also ich finde es auch positiv als Kiddie, glaube ich, hätte ich mich auch eher damit identifiziert und da mehr Spaß dran gehabt. Und Wäre das vielleicht tatsächlich doch einen Tacken zu düster gewesen. Ja, also die haben schon richtig gemacht, die Ausrichtung zumindest, die in Amerika sowieso schon mit der TV-Serie in Richtung mehr kiddiehaft dann gegangen ist, hier auch für die Filme zu übertragen. Ich meine, mit Ausnahme des ersten Filmes, der zweite und der dritte, die danach gekommen sind, waren ja eindeutig dann mehr ins Kindliche dann gemünzt. Das auf jeden Fall. Ja. Also es ist auch zum Beispiel so, dass Elemente im Deutschen extrem verändert wurden. Es gibt eine Szene, da wird der Foot Clan halt von, ich weiß nicht genau, wie er heißt, ich glaube Tatsu, dazu aufgefordert zu kämpfen. Und in dem Moment wird halt so eine Kavallerietrompete eingespielt im Deutschen. Was die Sequenz einfach total absurd macht. Und auch das ist im Englischen nicht zu finden. Also, wie gesagt, mir gefällt die Version besser. Und ich sehe gerade auch ein paar Trivia-Sachen. 1991 wurde der Film tatsächlich für beste Kostüme und bester Fantasy-Film für den Saturn Award nominiert. Ja, das sind die Fantasy- und Science-Fiction-Awards in den USA. Genau, also für beste Kostüme ist schon mal ganz geil. Und dann noch bei einem Budget von 13,5 Millionen US-Dollar. Was meinst du, wie viel der Film eingespielt hat? 100 Millionen? Oder? Ja, der war sehr erfolgreich. 200 Millionen. Also in heutigem Geld sind das ungefähr 500 Millionen Dollar, so ja, mit Inflation und also allem. Das ist schon krass. Und nach seinem Kinostart in Deutschland am 13. Dezember 1990 sahen 1,16 Millionen Leute den Film, was auch schon echt beachtlich ist. Das ist echt beachtlich für einen Film, der primär an Kids geht und vor allem zur damaligen Zeit. Für den Film selbst, der Film selbst hat natürlich die Origin-Story, würdest du heute sagen, natürlich wieder mal gezeigt, wie die Turtles dann eben entstanden sind, also Sachen, die wir eigentlich schon im Grunde auch im Comic schon mal gezeigt bekommen haben, aber dort nochmal in anderer Form etabliert wurden. Und natürlich Spezialeffekte. Die Turtles waren Männer in Kostüm. Ne? Und ich als Kind der ich wollte fast schon 70er sagen, nein. Als Kind der 80er und 90er, ich bin großer Fan der ganzen alten Godzilla-Streifen. Ja, und ich die, auch. Und die sind ja auch nichts anderes als Männer in Kostümen drin, die dann in Kulissen sich dann dort behaken und kämpfen. Ich fand es immer sehr erstaunlich, wie agil und mobil die Kostüme gewesen sind und tatsächlich auch, na, lebensecht will ich es jetzt nicht unbedingt nennen, ne, aber die haben schon einiges mit so Animatronik in den Köpfen gehabt, dass die auch so Lippenbewegungen und Gestik und Mimik und so weiter haben. Ich fand das als Kind auf jeden Fall sehr beeindruckend, was die mit den Kostümen dort angestellt haben. Ja, also das auf jeden Fall. Also ich finde, die Nominierung ist auch keinesfalls irgendwie falsch vergeben gewesen. Das war... kann ich nichts gegen sagen. Also ich fand die Kostüme immer sehr gut und ich fand auch ganz einfach, dass, also der erste Film steht doch schon irgendwie sehr stellvertretend für das ganze Franchise, unabhängig jetzt von irgendwelchen Tonspuren oder sowas. Nee, er fasst schon sehr gut zusammen. Er hat dann eben Elemente aus den Comics, aber auch aus neueren Versionen. Er hat eigentlich den Zeitgeist, auch wenn das ein sehr überstrapaziertes Wort ist, aber der hat den Zeitgeist tatsächlich sehr gut eingefangen und erklärt auch natürlich, dass es auch eben dadurch, dass es ein guter Film für Kids gewesen ist, auch den großen Einspielerfolg, den es weltweit gab. Und natürlich logische Konsequenz, ne, der Erfolg der Turtles, dass da auch so viel Geld mit reingekommen ist, ist es natürlich im Endeffekt auch nicht dabei geblieben. Ich habe vorhin dann kurz den zweiten, den dritten Film erwähnt. Ich fand den zweiten als Kind auch tatsächlich immer noch nett und natürlich inklusive der allergrößten Koryphäe der 90er Jahre, Anfang der 90er. Zwei Punkte, jetzt musst du, einen davon wusste ich, der andere, den Cameo quasi, den wusste ich gar nicht. Oh, den wusstest du nicht? Also nee. Okay, als Wrestling-Fan, aber das überlasse ich dir dann. Ja, als Wrestling, achso. Also, das überlasse ich dir danach. Ich möchte ja nicht alles davon wegnehmen, aber natürlich Vanilla Ice, das großartige Go Ninja, Go Ninja, Go. Stimmt. Go Ninja, Go Ninja, Go. Go Ninja, Go Ninja, Go. Go Ninja, Go Ninja, Go. Go Ninja, Go Ninja, Go. Go, Go, Go, Go. Inklusive Musikvideo, was dann auf MTV rauf und runter gelaufen Danke, ist. Danke, Markus Kafka. Wenn er denn damals schon da war. Aber ja, das stimmt natürlich. Also, das ist, glaube ich, eine der letzten Kampfszenen, wo Vanilla Ice einen Auftritt hat, dann kommen die Turtles, kämpfen, glaube ich, gegen Tocker und Reza, also die beiden quasi von Shredder mutierten Superkämpfer. Ja, das eine ist eine Schnappschildkröte, das andere ist, glaube ich, so ein Hund oder Fuchs. Ja, oder genau. In der Serie waren es ja Wolf, glaube ich. Rocksteady und Bebop waren es ja in der TV-Serie gewesen. Das waren natürlich nicht dann die du im zweiten Film dort gesehen hast. Nee. Ne? Dort ist Shredder eben dann wieder zurückgekehrt und hat die Turtles dann weiter behakt in der weiteren Geschichte. Wie war das Geheimnis des U's, glaube ich, ist es, ne? Ja, genau. Und Shredder hat dieses U's, dieses Mutagen dazu benutzt, dann sich selbst seine Mutanten zu erschaffen, genau. Tocker und Reza. Also das Reza Tocker mit. Ist kennt man, glaube ich, sogar aus Turtles in Time noch. Ja, aber eine der Bosse, Tocker ist eine Schnappschildkröte und Reza war ein Wolf. Und die wurden dann quasi, das sind so die Obermotze neben Shredder in diesem Film. Und im Kampf von denen der Kampf verlagert sich quasi in eine Disco und da tritt Vanilla Ice auf und der ist halt dann auf einmal Ninja-Fan und dann kommt halt dieses Ninja Go. So spontan wie Vanilla Ice ist, hat er natürlich gleich den perfekten Rap. Auch den perfekten Beat. Also, ja, natürlich. Hat halt alles gepasst damals. Ja. Und das Lustige ist, dass als das alles dann beendet war, kamen die Turtles dann nach Hause in die Kanalisation und Splinter war natürlich pissig. So, weil die Turtles wollten sich in diese Geheimorganisation, in diesen Food Clan einschleusen, weil sie halt neue Mitglieder gesucht haben. Auch so offen, so per Stellenanzeige. Wir suchen Food Clan Mitglieder. Naja, auf jeden Fall, für unsere Geheimorganisation suchen wir Ninjas. Habt ihr folgende Qualifikation? Genau. Ihr hast Schildkröten? Ich hab eine Empfehlung von Dr. Evil, die kann ich nur mitbringen. Aber auf jeden Fall kamen die Turtles nach Hause und dann kam es natürlich auch die Moral von der ganzen Geschichte, dass sie quasi eine der Ninja-Grundlagen, zwar das Unsichtbarsein und das leise Kämpfen, oder das gar nicht kämpfen, ja, leise und unsichtbar sein, missachtet haben. Der beste Ninja ist den du nicht siehst. Genau, und da war es dann so, dass Splinter, weil er auch in der neuen Serie ist eigentlich Splinter der lustigste von allen, hat Splinter schon wieder seine lustige Art gezeigt und hat halt zu Go Ninja, Go Ninja, Go, die es wahrscheinlich schon auf Platte gab, direkt produziert, hat er sie quasi ihre Strafaufgaben machen lassen dafür. Und also ich fand, als Kind fand ich das Geheimnis des Ustes war weitaus düsterer als der erste Teil. Ja. Und also auch in Deutschland. Mhm. Fand ich auch gar nicht schlecht. Nee, also als Kind hat es mir auch ganz gut gefallen. Heutzutage muss ich sagen, der erste Film ist weitaus besser, aber er ist immer noch nicht geil. Also wenn man die Turtles-Filme guckt, darf man heutzutage nicht erwarten, dass man nicht sieht, dass es Kostüme sind. Nein. Also man muss tatsächlich dann auch mit der rosaroten Kinder aus den 90ern Brille dann denken. Genau, aber in den 90ern fand ich das total geil, auch das Geheimnis des Us, und ich habe mega mitgefiebert. Und ich habe jetzt gerade auch noch mal beziehungsweise das wusste ich, das mit Vanilleeis wusste ich, das mit dem anderen wusste ich nicht, das habe ich jetzt gerade nachgelesen. Du hast gerade gesagt, Wrestling-Fans werden es gesehen haben, also und zwar der Super-Shredder. Gespürt haben vielleicht. Ja, oder gespürt und gesehen. Sehen konnte man es nicht direkt und auch für einen 5-Sekunden Auftritt, aber. Aber der Super-Shredder, den es in diesem Film gibt, Achtung Spoiler, wird gespielt von Kevin Nash. Kevin Nash dürfte einigen bekannt sein als Diesel, quasi als Sidekick. Der Big Daddy Cool, damals. Big Sexy, Big Nasty. Genau, und damals quasi der Sidekick von Shawn Michaels, also der Bodyguard. Und dann halt mit Razor Ramon oder mit Scott Hall, wie er dann hieß, verbündelt und heutzutage ist er, glaube ich, so ein Waffennah, oder? Ich habe ihn bei Twitter gefunden, der hatte so ein Profilbild mit so einer Waffe, die er ganz komisch in die Hand kann. Das kann vielleicht durchaus sein, der hat im letzten Jahr tatsächlich nochmal für die WWE dann gekämpft als Diesel. Tatsächlich ist er nochmal zurückgekehrt. Echt, als Diesel mit dem... Ja, genau. Ich glaube, war das im letzten Jahr beim Royal Rumble dann aufgetreten mit schwarz gefärbten Haaren, weil seit einiger Zeit hat er seine natürliche Haarfarbe von Grau. Ja. Ne, wieder mit schwarz gefärbtem Haar, mit dem alten Diesel-Power und alles und so weiter. Hat er den Kampf gewonnen? Nee, natürlich nicht. Kevin Nash zu der Zeit damals, wann ist der Film rausgekommen? 91. Ja. Ne, und so die große Zeit so als Wrestling-Fan Kevin Nash, die kam so eher Mitte der 90er, wo er dann eben zum Bodyguard von Shawn Michaels zum World Champion und sowas so wurde. Also damals war er zwar, hat schon gewrestelt, aber jetzt nicht zu den bekannteren Leuten. Da hat man natürlich als Person von größerer Statur, wo du natürlich auch dann Bindungen zu Hollywood dorthin hast, sind da des Öfteren natürlich mal Wrestler aufgetreten. Also Kevin Nash kann man ja auch aus dem Punisher-Film mit Thomas Jane als den Russen. Ja, aber ganz, ganz schlimm, auch aus Monster Brawl. Kennst du, aus Monster Brawl ist ein Film, eigentlich die perfekte Idee, ja, die man haben kann. Passt in dem Fall sogar ein bisschen, weil es auch wie die Turtles heutzutage quasi Trash wäre, ja. Monster Brawl ist ein Film, wo Mumie gegen Zombie und Co. wrestlen. Okay, den habe ich mir ausgeliehen, ja. Das ist der erste Film, bei dem ich Sachen vorgespult habe, um zu den Kämpfen zu kommen, die aber so scheiße waren, dass ich sie auch vorgespult habe. Ich habe den Film innerhalb von ungefähr 7 Minuten gesehen und da spielt Kevin Nash auch mit, aber es ist der größte, also es ist auch für Trash- oder Wrestling-Fans gar nicht geil. Monster Brawl, jeder, der an dem Film mitgearbeitet hat oder finanziert hat, gehört eigentlich... Es gibt tatsächlich... Standrechtlich erschossen? Nein, ich meinte, gehört die Lizenz entzogen. Ich meine, wer sich in den ganzen Direct-to-DVD-Movies in der Videothek bewegt, der wird eh über das ganze Angebot von Steven Seagal und Wesley Snipes und alle, die dann mittlerweile dort verendet sind, sozusagen gestolpert. Es gibt tatsächlich auch eine ganz große Abteilung mit diversen Ex-A- und B-Wrestlern. Unter anderem Kevin Nash hat auch mit Kurt Angle so einen Horrorfilm gedreht vor einiger Zeit, wo er dann irgendwie... Stimmt, Kevin Nash und Sid Vicious sind so Mörder, die dann solche Leute mit Haken aufschlitzen und Kurt Angle ist der Polizist, der die in so einer Kleinstadt dann jagt. Aber ne? Es gibt ja auch zum Beispiel, Seed, gab es ja auch von Uwe Boll. Ja. Mit dem... Der mit dem ganzen Splatter-Kram am Anfang, wo so Hunde dann gezeigt werden, die geschlachtet werden. Genau. Mit diesem Peter-Film. Dann gab es ja auch, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, mit dem Kane-Darsteller, wo er einen Massenmörder spielt. Das war See No Evil. Ja, genau, See No Evil. Auch noch halbwegs okay. Ist tatsächlich kein guter Film, aber immer noch der Beste aus diesem ganzen Konglomerat. Aber um die Brücke da wieder zu... John Cena-Sachen sind ganz, ganz schlimm. Die sind wirklich schlimm. Ja, demnächst kommt The Marine 3. Nicht mehr mit John Cena, sondern mit The Miz. In der Hauptrolle. Super geil, habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Und Randy Orton drehte 12 Rounds 2 Electric Boogaloo oder sowas dann hier. Aber nein, das als kleiner Exkurs nur die Sache. Er ist dort als Superschredder aufgetreten, so als in den Horrorfilmen so diese typische Post, wir haben alles gewonnen Szene, ne, wo das Monster nochmal aufsteht und dann nochmal dann besiegt wird. Da ist Kevin Nash für so gefühlt eine halbe Minute im Kostüm zu sehen und natürlich, weil das doch ein immens großer Mensch ist mit 2,11 Metern oder was auch immer deren Körpergröße, dann hat gegenüber den Turtles, passt das Wort Superschredder ganz gut zu ihm. Ich weiß nicht, Superschredder selbst, ist er in der TV-Serie mal aufgetreten, weil es konnte man ihn im Kontext des Filmes nur? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ich würde einfach jetzt mich mal aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass in der TV-Serie wirklich alle Charaktere irgendwie mal abgehakt wurden. Es gab ja so viele, um jetzt nochmal irgendwie auf die Figuren zu kommen, es gab ja so viele Varianten und Gegner, die man so eigentlich gar nicht kannte, die dann vielleicht mal in einer Folge der Serie vorbei irgendwie vorgekommen sind, sei es nun irgendwelche Roboter oder schieß mich tot. Da gehe ich von aus. Worauf ich nämlich auch noch zu sprechen kommen wollte, kennt ihr die Punk Frogs? Die gab es nämlich auch mal kurz bei den Turtles. Das waren quasi, da hat Crane irgendwo in Sümpfen dieses Mutagen ausgeschüttet und da sind Frösche bei rausgekommen, die in so Hawaii-Hemden rumgelaufen sind. Moment, das war die Folge, die wir jetzt gerade noch gesehen haben, wo du meintest, die ist aber lustig. Okay, die hieß die Frösche, die Folge, das weiß ich noch. Das sind die Punk-Frogs gewesen. Die sind die Punk-Frogs, deswegen war ich mir unsicher. Ja. Aber das war auch mega absurd, weil der eine hatte so eine... Ja. Und einer hieß auch Attila the Frog und so. Ja. Es war schon sehr witzig. Es ist schon eine sehr bunte Supporting-Cast sozusagen, auch in der TV-Serie speziell gewesen. Wie hießen diese Aliens, die mit dem Auto rumgeflogen sind, so aus den Jetsons quasi entflogen, die den Turtles geholfen haben? Es waren noch so Aliens, die in einem Auto rumgeflogen sind. Jetzt mit so komischen Punker-Frisuren. Doch, die waren doch, glaube ich, auch tatsächlich so schon öfters mal vorgekommen. Moment, vielleicht kann man das hören. Moment. Quack. Wäre vernünftig, wären Quack. Das sind die Punk-Frogs. Ja. Die fand ich aber auch sehr cool eigentlich. Ja. Vorstellen müssen, aber macht dich dann Kermit dann immer sein. Applaus, Applaus, Applaus. Hätte nur gefehlt, dass er so zitternd durchs Bild läuft, geklatscht. Das wäre großartig. Ja, mit den Armen dann auch noch hin und her. Nee, es kann durchaus sein, dass Super Shredder dann nochmal da aufgetaucht ist, da als kleines Cameo im Film dort gewesen. Und ich habe den Film tatsächlich auch nicht, ich habe ihn aber auch schon seit etlicher langer Zeit nicht mehr gesehen, auch nicht tatsächlich als schlecht oder irgendwie sowas empfunden. Heutzutage ist es ja irgendwie so, das Internet diktiert hier einem quasi heraus, ob du deine Filme, die du damals gut gefunden hast, gut findest oder schlecht findest. Ich habe bis vor einigen Jahren noch gar nicht gewusst, dass die Rückkehr der Jedi-Ritter ein schlechter Film ist. Ne? Bis das Internet mir das gesagt hat. Und dann saßt du da und dachtest dir, ja doch. Man muss dazu noch sagen, also in Teil 1, wie ich es gerade gesagt habe, wo quasi angedeutet wird, dass Shredder stirbt, das wird halt auch aufgegriffen im Teil 2. In Teil 1 sieht man das Gesicht von Shredder noch und im zweiten Teil war es zum Beispiel nicht zu sehen, aber da war es halt angedeutet, dass er halt entstellt ist, indem er deshalb hat er die Maske getragen. Genau, dass er die Maske trägt, aber auch, dass die Kamera halt explizit sein Gesicht nicht zeigt und er halt auch immer versucht, wenn er mit Leuten redet, das Gesicht nicht zu zeigen. Und da haben sie halt versucht, dann quasi so eine fortlaufende Entwicklung auch einzubauen. Was ich jetzt gerade gelesen habe, was ich nicht wusste, ist der Punkt, dass der Turtles 1 hatte irgendwie, was haben wir gerade gesagt, 13 Millionen hat er gekostet. Turtles 2 hat 25 Millionen gekostet. Der Turtles 1 hat 201 Millionen eingenommen. Turtles 2 hingegen hat nur 75 oder 78 Millionen eingenommen. Ist natürlich auch dann ein krasser Verfall. Ja, aber das ist fast schon normal bei solchen Sachen. Du kannst nicht immer dann richtig ganz genau den Zeitgeist, um wieder dieses Wort zu verwenden, dann treffen. Und ich glaube, die Turtles haben tatsächlich, was das Kino angeht, ihren Zenit eben mit dem ersten erreicht. Der zweite ist eben Der ist auf der Welle mitgeschwommen, des Erfolgs. Ja, und den hast du dann auch mitgenommen. Tatsächlich, wir werden den Verfall der Qualität der Filme und der Popularität gleich im dritten Film dann nochmal, glaube ich, ansprechen, den ich auch, ich weiß gar nicht, ob der müsste eigentlich auch in den Kinos gelaufen sein. Ich habe den irgendwann mal nachmittags auf ProSieben oder sowas, glaube ich, dann im Nachhinein geguckt. Mir war aber auch lange Zeit nicht bewusst, dass es einen dritten Turtles-Film gab. Und ich glaube, das war auch ganz gut so, ne? Weil da war schon, ich glaube, hat sich nicht mehr gelohnt, dass die Macher sehr, sehr viel Geld investiert haben, weil der schon qualitativ, ja, nicht allzu berauschend. Ja, aber allein auch der Plot, dass die Turtles irgendwie zeitreisemäßig ins frühe China oder Japan wandern. Ja. Als Spielefan hätte ich da nichts gehabt. So Turtles und Zeitreisen passen ja gut zusammen, das wissen wir ja. Aber innerhalb dieses Filmes, ich weiß es nicht, die Idee hört sich ja eigentlich ganz cool an, ne? Das sind Ninjas und die gehen ins alte Japan der Antike, wo sie mal richtig dann Ninjas sein können. Aber, ja, aber es war ein Kinderfilm. Ich meine, er hatte eine 6er-Freigabe und war halt auch noch weitaus harmloser als die Filme davor. Und es war einfach viel zu absurd, die Geschichte, um das Ganze nachzuverfolgen für Kinder. Also Kinder können keine zwei Parallelstränge, oder drei waren es in dem Fall sogar, mit Zeitreisen und Co. Und dann funktioniert das und das und das. Das ist Assassin's Creed für Kinder quasi. Und das funktionierte nicht. Also das, was mir da wirklich halt in Erinnerung geblieben ist, ist dieser dämliche Rap, der dann irgendwann kam von den Turtles. Das war einfach nur unangenehm. Und das ist auch wirklich so, eigentlich die einzige Szene, die mir wirklich prägnant aus diesem Film in Erinnerung geblieben ist. Plus das komische Cover, wo die irgendwie so vor so gelben Strahlen irgendwo hinspringen, glaube ich, oder sowas. Ja, das war das deutsche Cover. Also das britische Cover und deutsch-britische. Und dann gab es die deutsche VHS, da waren sie nämlich auf Kampffähren unterwegs. So richtig Samurai-Style. Ja. Obwohl sie ja eigentlich Ninja sind. Eben. Und Ninja Samurai ist alles das Gleiche. Alles das Gleiche. Wen interessiert? Ist so eher alles China. Ist alles Asien. Ist alles Asien, genau. Ja. Nee, aber zeitgleich gab es dann ja quasi auch, oder war es zeitgleich, bin mir gerade gar nicht so sicher, die ersten Turtles-Videospiele. Na, das ist schon tatsächlich ein bisschen vorgekommen. Also um das zum Abschluss zu bringen, der dritte Film selbst, wenn wir vom Verfall gesprochen haben, was so das Einspielergebnis dann gesprochen hat, ich glaube, der dritte hat nicht mal ansatzweise das reingeholt, was die ersten beiden Filme dann an Geld dann eingespielt haben. Und da gibt es auch, glaube ich, ein ganz schönes Video-Review vom Videogame-Nerd mal wieder, der dann die VHS mit dem Katana zerteilt hat am Ende, nachdem er sich das Ding angeguckt hat. Die Kostüme waren wesentlich schlechter als beim ersten und beim zweiten. Also man hat dem Film von vorne bis hinten angemerkt, dass diese Art der Filme einfach ihrer Zeit nicht mehr gemäß waren. Tatsächlich ist ja auch gar nicht mal so weit weg gewesen. Ich glaube, der dritte Film war 93, der erste Film 1990. Du hast nur 3 Jahre Unterschied eigentlich gehabt, aber da war die Filmserie an sich schon effektiv vorbei, bis es dann später dann wieder hochgekocht ist. Aber du hast die Spiele angesprochen. Aber vielleicht sollten wir noch über den Film von 2007 reden, über den CGI-Film. Wollen wir oder wollen wir da? Sollen wir einfach kurz die ganzen Filme abhaken? Und dann lass uns die Filme abhaken. Ja. Ich war mir nicht sicher, weil es gab ja noch eine weitere Turtles-Serie vorne dran, der 2007er Kinofilm. Ich kann mich erinnern, so um die Jahrtausendwende war die Rede, dass dann nochmal ein Turtles-Kinofilm kommen soll, aber dann eben nicht mehr mit Realschauspielern, sondern computeranimiert. Und da sollte natürlich unser aller Regisseurliebling aus Asien, John Woo, irgendwie mit dran beteiligt sein, ein Regisseur. Und da habe ich damals so im ganzen Face-Off und Hard Targets und Takeshi Miike wäre auch geil gewesen. Turtles-Film von Takeshi Miike. Oh, weil das wäre der größte Splatter. Und am Ende werden sie zu Turtles-Suppe oder so. Ja, irgendwie sowas. Sowas ganz Krasses. Nee, es ist nicht selbst opfern. Ja. Ihr Endgegner ist ein riesiger Fleischwolf. Und der eine muss sich reinschmeißen. Ja. Es wäre wahrscheinlich sehr großartig gewesen. Aber die Rede war tatsächlich seit Anfang der 2000er, dass da ein Film kommen soll. Ist dann lange Jahre irgendwie dann wieder verschwunden und irgendwann 2007 war es tatsächlich soweit. Genau, aber es war ein Animationsfilm und der beruht auf der Zeichentrickserie der frühen 2000er, wollte ich sagen. Aber das 2003 bis 2008, 2009 oder wie lange die gelaufen ist. Genau, und da war es dann so, dass die Grundstruktur des Ganzen war halt auch komplett anders. Also Leonardo war irgendwie auf Reisen und hat versucht, sich selbst zu finden. Und Michelangelo... Entschuldigung, aber der Plot war ja im Grunde genommen der, dass die Turtles sich entfremdet haben quasi, genau, und jeder sein eigenes Ding. Also die Turtles waren quasi Geschichte. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Ja. Ja. Wir müssen uns trennen. Genau, und Michelangelo war als Clown irgendwie auf Partys zu buchen und Raphael war halt irgendwie nachts, wurde er dann quasi genau, zum... Wie ist der Nightwing? Ich glaube ja, aber auf jeden Fall in Verkleidung. Ja, genau, in Verkleidung, was auch total absurd war, wenn man gesehen hat, dass er Turtles ist. Aber... Und Donatello ist irgendwie bei einer Telefonhotline gelandet und musste irgendwelchen Leuten bei Computerproblemen helfen und so weiter und so fort. Und dann kam halt quasi der so ein reicher, ich weiß gar nicht mehr, was ein Technologiekonzern, ja. Und deren Anführer oder deren Geschäftsführer musste 13 Krieger fangen. Und mit denen konnte er dann irgendwie ein Ritual vollziehen, dass alle 1000 Jahre? 3000 Jahre? Ich weiß einmal, es leider. Genau, alle 3000 Jahre kann irgendein Ritual stattfinden. Dafür müsste man dann die und die Leute fangen, um dann zum Superboss aufzumutieren. Und Splinter hat davon Wind bekommen und hat dann Leonardo gesagt, hier, pass auf, sammelt deine Brüder, ihr müsst zum letzten Kampf. So, euer größter Kampf. Und tatsächlich ist der, auch wenn ich den Plot jetzt nicht mehr ganz zusammenbekomme, ist der Film gar nicht schlecht. Also er hat 2-3 gute Gags so und hat sonst ein relativ gutes Tempo. Also ich bin halt von dem Film nicht so super überzeugt. Das muss ich halt ja also mal sagen. Ich finde also richtig überzeugt liegt, bin ich ja auch nicht, aber es ist halt trotzdem noch nicht scheiße. Der war okay, aber was mich glaube ich am meisten gestört hat, war das Visuelle. Also nee, ich habe gerade nur C64-Version von Splinter und April gerade hier. Großartig. Also die visuelle Auslegung der Turtles hat mir nicht gefallen. Die hatten glaube ich sehr sehr plumpe Köpfe und dann sehr schlaksige Körper und das hat irgendwie für mich alles nicht zusammengepasst. Mhm. Und inhaltlich, wie du sagst, ja, Gags waren leider ein bisschen wenig auch. Und aber der war schon okay, nur irgendwo, wenn mal auch Herzblut und viele Kindheitserinnerungen an etwas hängen, dann ist es schwer, irgendwie so diese Erwartung zu erfüllen. Und deswegen war halt dieser Turtles-Film von 2007 für mich nicht unbedingt gut. Okay. Punkt. Krustige Kruste? Im Gegensatz zu der Serie, es gab ja nicht nur die, über die wir jetzt geredet haben, die unsere Jugend bestimmt hat, es gab ja auch noch dann eine Realserie und es gab noch eine andere Comicserie, war das schon, es war nicht schlecht. Also ich meine, er hat ja auch irgendwie 40 Millionen Dollar gekostet. Mhm. Da kann man schon mal davon ausgehen, dass die Animationen und sowas ganz gut sind. Und wie gesagt, ein, zwei gute Gags waren dabei. Muss tatsächlich sehen, Animationsfilme sind normalerweise das Niveau, was du von so Pixar und anderen Sachen gewöhnst, ist natürlich eine ganz andere Liga. Ja, klar, aber klar. Die sind tatsächlich sehr, sehr, sehr teuer. Das in der Richtung 150 plus Millionen Dollar. Ja. Da ist für 40 Millionen ist das fast schon Spar-Animationsfilm. Ja, ein Animationskünstler, der ein bisschen... Dass die da aber noch einen gut aussehenden Film rausbekommen haben, das ist schon sehr zu beglückwünschen. Ja. Ja. Und es hat eingespielt 90 Millionen, damit ist er halt quasi der zweiterfolgreichste Turtles-Film, den es gab. Und damit ist das Thema, glaube ich, auch schon fast abgehandelt. Es gab dann auch noch ein Ubisoft-Spiel quasi, das simultan erschienen ist. Genau, ja, aber was man zu Film noch sagen kann, ist, dass es jetzt halt letztens Gerüchte gab, dass ein neuer Turtles-Film kommen soll. Und dahinter dahinter sollte kein anderer stehen als Michael Bay. Und irgendwie. Also per se ist es schon mal ein Name. Also wenn deine Lieblingsmarke mit Michael Bay in Verbindung gebracht wird, hast du entweder mal Angst. Ja, also dass du sagst, okay, es wird jetzt bayifiziert. Aber du musst auch sagen, wenn sich jemand wie Michael Bay, der ja nun mal mit der bekannteste Produzent, Regisseur, ist, den man in Hollywood finden kann, oder der das meiste Geld in die Hand nimmt oder Hand nehmen lässt, dann ist es auch schon mal eine Wertschätzung der Marke. Also das muss man auch so rumsehen. Klar, nur... Das wird also nicht jeder mit Michael Bay irgendwie assoziiert. Nur was assoziiert man als erstes mit Michael Bay? Explosion. Und was gibt es bei den Turtles selten? Explosion. Genau. Und die Pizza wird explodieren, genau, ist doch klar. Eine Explosion der Geschmacksknospen. Schlechten Geschmacks. Die Sache war gar nicht die... Also das Schlimme an dieser Meldung war da, ich weiß gar nicht, vor 1-2 Monaten, glaube ich, gar nicht, dass Michael Bay das machen soll, weil, wie du schon sagst, es hätte auch was Gutes draus, oder es könnte auch was Gutes draus werden. Das Schlimme war, dass der Plot so halb geleakt ist und der einfach irgendwie bis auf die Charaktere nicht mehr wirklich irgendwas mit diesem Franchise zu tun hatte und irgendwie die Turtles Produkte eines Alien-Experiments waren und keine Ahnung was und wie. Und da gab es halt riesige Aufschrei und viel Kritik und mittlerweile scheint das auch bei Bay angekommen zu sein. Ja, also die, ich habe jetzt das Skript, was geleakt ist, jetzt nicht näher betrachtet und so weiter, aber du hast es schon erwähnt, dass es eben vor einiger Zeit das angebliche Skript, wie der Film dann ablaufen sollte, rausgekommen, wo dann eben teilweise sehr viele Sachen verändert wurden, was seit Jahrzehnten, was seit fast 30 Jahren dann mittlerweile in der Turtles-Geschichte etabliert wurde. Und ich meine, du hast oft manchmal Regisseure, wo du denkst, okay, das könnte eine interessante Idee sein, aber mit der Thematik, die dann verkörpert werden soll, nicht anpassen. Ich muss da immer an die zum Glück gescheiterte Superman-Verfilmung von Tim Burton denken. Oh Gott, ja. Ich mag Tim Burton eigentlich ganz gerne, jetzt abgesehen von den neuen Sachen, wo er sich einfach nicht mehr so viel Mühe gibt. Sagen wir mal so, wir mochten Tim Burton. Etwa mit den Scherenhänden, Ed Wood, fantastisches Zeug, Mastertext und alles. Nightmare Before Christmas, so die Animationsdinger fand ich auch sehr gut. Großes Zeug, aber wer sich mal mit der Superman-Geschichte beschäftigt hat, da gibt es auch mittlerweile so Konzeptzeichnungen und Kostüme, die gebaut wurden. Da sollte Tim Burton Superman dann verfilmen Mitte der 90er und ich glaube Nicolas Cage sollte es da auch noch werden. Und Tim Burton hat seinen eigenen Stil auf Superman dann umgebaut und so sehr ich Tim Burton mag, so einen Tim Burton-esken Superman mit einem schwarzen Anzug, der immer so dann emo-mäßig durch die Gegend rumfliegt, wäre nicht unbedingt mal fall gewesen. Das gleiche mit den Turtles und Bay. Ich stell mir das aber auch gerade so ein bisschen vor, das Kostüm, das Batman-Kostüm vom Mad Hatter. Weißt du, wenn Batman halt so auf diesem Mad Hatter-Trip ist, das ist ja so vollkommen verzerrt und so und schrullig und so die Ohren sind eingekringelt. Mhm. So stelle ich mir dann den Superman auch vor, so mit so einem Umhang, der irgendwie nach hinten sich so aufrollt und alles irgendwie so mit so Flusen dran und keine Ahnung. Oh Gott, ganz schlimm. Sehen, falls ich das noch irgendwo hier auftreiben kann, den Link, werde ich das noch mal in den Blog-Eintrag mit reinsetzen. Ist ziemlich interessant, dort das ganze Material zu sehen, was schon gebaut wurde und Tests gemacht wurden mit Special Effects und allem drum und dran. Ja. Ich glaube, es gibt vielleicht sogar auch schon noch Bilder mit Nicolas Cage im Kostüm oder so. Oder wo. Nee, stimmt. Es gibt eine Nicolas Cage Plastikfigur, die in das, weil die den richtigen dann nicht hatten zum Kostüm dann zeigen, wo du so den Torso von dem falschen Nicolas Cage siehst, wo dann das Kostüm dann dran ist. Ja, schön. Und das ist sehr interessant nachzulesen. Was Michael Bay dann hier betrifft, ich glaube, den direkten Vergleich haben wir natürlich mit Transformers, was aus einem alten Kinderfranchise dann gemacht werden kann. Und der Erfolg gibt natürlich Michael Bay, egal ob der Qualität der Filme, natürlich recht, was der immens eben dort eingespielt hat, dass der einen Versuch bekommt und die Turtles damit nochmal mehr legitimiert werden, dass sie so als Franchise dahinter gepackt werden, spricht auch nichts dagegen. Wenn ich einen Michael Bay alte Serienfilm dann tatsächlich sehen wollte, ich glaube, Michael Bay wäre eher der Power Rangers verfilmen könnte. Ja, tatsächlich. Das wäre doch geil. Ne? Weil das wäre, glaube ich, dann die Sensibilitäten, die würden da echt zusammenpassen. Ne? Dann Power Rangers von Michael Bay würde ich gucken. Turtles eher nicht tatsächlich, für mein Gefühl. Ja, angucken würde ich mir schon, aber ich würde es wahrscheinlich eher kritisch hinterfragen. Die Power Rangers meinst du? Genau. Die ganze Power-Metal-Musik und dann kommen die, das wäre super. Ja, dann wird transformiert. Aber das könnte auch funktionieren. Ich meine, man kann ja die Transformers-Transformation nehmen, braucht ein, zwei Ninjas und dann passt das. Ja, ey, macht er einfach ein paar Texturen anders drauf und kann die gleich sehen. Ich war als Kind total verliebt in den Pinken Ranger. In Kimberly. Amy Jo Johnson. Ja. Power Rangers habe ich irgendwie mehr so sekundär mitgekriegt. Aber wir beide haben ja auch unsere Vorliebe für April entdeckt vorhin. Ja. Als wir da kannst du, glaube ich, zu jedem männlichen Jugendlichen aus den 80er, 90er Jahren, jeder hat eine Vorliebe für das, April. Das stimmt. Und ihre knallengen gelben Hosenanzüge. Ja. Und einem schönen Ausschnitt. Das stimmt, das war schon so. Ja, man hat gemerkt. Das ist nicht rein zufällig das hier, oder? Aber gibt es auch viele Cosplays zu? Es gibt sehr viele April-Cosplays. Ja. Es ist auch ein dankbares Gregor Cosplay. Gregor ist ein Thema. Cosplay und April. Cosplay, Da wird Gregor dann aufmerksam. Warte mal, ich gehe mal kurz auf meine extra Cosplay-Festplatte hier drauf. Das ist so ein bisschen dann auch so Misty-Pokémon-Style. Ist auch sehr dankbar als Cosplay, glaube ich. Stimmt. Für lüsterne Blicke. Genau, man kann viel anstellen. Es ist natürlich sofort erkennbar. Ja. Wenn du dann bei einem, was weiß ich, einem Cosplay-Event dann dort bist und dann die diversen Anime-Figuren dort sind. Du weißt ja, als nicht absoluter 100%-Kenner, was ist das genau? Du siehst eine April O'Neil, jeder weiß Bescheid. Klar, das stimmt. Oder ist einfach nur eine sehr aufreizend angezogene, weiß ich nicht, Putzfrau. Journalistin. Okay, ja. wollen wir zu den Videospielen kommen? Genau. Ja, die große Perle, unsere große neue Liebe, quasi die Nickelodeon-Serie, heben wir uns noch ein bisschen auf. Ja, das sollte, glaube ich, unser großes Finale dann dorthin sein. Mit dem Big Bang. haben wir eigentlich schon Cowabunga gesagt irgendwann? Nein, aber das ist das Ende des Podcasts natürlich. Ja, weil in der neuen Serie heißt es Booyakasha. Das heißt doch nicht Booyakasha. Doch, Michelangelo sagt Booyakasha. Das ist quasi das Äquivalent zu Cowabunga. Da, das Ali G, also. Booyakasha! Ja, Ali G ist ja auch in die Zeit vorgereist. Was Cowabunga selber, ich glaube, das ist einem dann auch damals nicht so direkt bewusst gewesen, weil man hier in Europa speziell den Vergleich nicht hat, aber die hat natürlich so eine typische Surfer- oder Surfer-Californian-Boy-Attitüde. Ja, und Cowabunga ist auch eher so ein Ausdruck, den eher so Surfer oder sowas dann benutzt haben in den Staaten. Ne? Ja, ich habe es auch gerade wieder in den Ohren aus Turtles in Time. Ja, Cowabunga! Mit dem leichten Hall dahinter noch. Cowabunga! Aber dann noch dieses und die Sprechblase, wo es Hang Loose, so, weißt du, so dieses Hang Loose-Lebensgefühl irgendwie haben sie natürlich vermittelt, aber das ist halt eine Sache, mit der wir Deutschen jetzt nicht viel anfangen können hinter unseren Schreibtischen. Aber trotzdem hat sie natürlich dann sowas wie Cowabunga absolut ins Hirn reingebrannt, hierzulande, auch immer mit dem Handschlag und alles, ne? Aber reich mir die Flosse, Genosse! Aber das ist auch eine Sache, auf die wir gar nicht so richtig zu sprechen kamen. Die Synchro in den deutschen Filmen war ja zum Beispiel auch extrem absurd. Also irgendwie, da gab es dann Sachen wie Tortenstark. Ja, was ich halt meine. Super geil. Also so, hey Mikey, hast du Lust auf Pizza? Tortenstark! Halt, das ist dieses, was ich meine, so dieses Bud Spencer, Terence Hill-eske. Ja. Irgendwie, ich glaube, halt irgendwie so Sachen einfach so abstrus zu machen. Und was die auch ganz viel gemacht haben, ist so quasi Gespräche im Hintergrund ablaufen zu lassen, dass man irgendwie noch so einen Nachkommentar hört, der dann aber ein super Gag ist einfach irgendwie so. Ich hau dir auf die Fresse, er haut mir gleich auf die Fresse, keine Ahnung. Also irgendwie so immer dieses noch ein Nachschieben, aber irgendwie so auf halber Lautstärke, damit man den auch wirklich nur so passiv noch mitkriegt und dann erst realisiert, was da gerade abgegangen ist. Das ist wie im Intro vom Turtles mit diesem, da fliegt dir doch das Blech weg. Ja, es ist was, glaube ich, heute dann, wo Synchros natürlich anders gemacht werden und wir primär, die natürlich dann mehr so im Original-O-Ton dann Sachen hören, dann auch nicht mehr so präsent haben. Aber diese ganze Bud Spencer und auch Turtles Synchronummer. Nintendo-Spiele war das Gleiche. Also ich meine, die waren ja auch alle lustig übersetzt im Prinzip. Das war der ich glaube, Cloud Mäuse hieß der Übersetzer damals, der so doch einen recht albernen Stil teilweise in die Sachen gepackt hat. Wenn du Secret of Mana gespielt hast, dann gehen die Trolle Lindenstraße gucken. Genau, die gehen Lindenstraße gucken wollen. Wenn sie sich kochen. Ja. Oder wie heißt du? Ach, das klingt ja wie eine Krankheit. Zum Beispiel. Und der kleine Junge aus Terranigma, der St. Pauli-Fan ist. Ja. In Groß-Ostheim und der ist St. Pauli-Fan. Ja, oder bei Zelda gab es doch auch diese Bikini-Geschichte mit der Meerjungfrau. Achso, ja, bei Link's Awakening auf dem Gameboy. Ne? Genau, nie also ohne Kondom. Ja. Echt? Gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen. Das sind zwei Sätze, die du in Link's Awakening auf dem Gameboy finden kannst. Nie ohne Kondom? Ja, da kannst du, ich glaube, diese kleinen Elektrogurken, glaube ich, würde man so nennen, die kannst du so mit einem Spezialtool ansprechen und die sagen dann so komische Sätze. Ja, und der eine sagt nie ohne Kondom. Ja, und der andere sagt, gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen, aller Fantastische Vier. Das ist ja komplett absurd. Ja. Aber da merkt man halt, dass die 90er, ich glaube, daher kommt tatsächlich auch diese Liebe von mir zumindest zu den Turtles und zu vielen Dingen aus den 90ern, dass sie mit so einem gewissen Augenzwinkern halt übersetzt wurden. Ja. Und halt auch an den deutschen Markt angepasst wurden. Absolut. Also ich glaube, sowas, speziell Bud Spencer, die sind wahrscheinlich, die Filme sind nicht anschaubar im Original, schätze ich teilweise, ne? Weil die sind natürlich als Komödien aufgebaut, aber ich glaube, diese ganze, das Überflapsige und dieser Wortwitz und teilweise auch Wortschöpfung, die es hier dann nur in Deutschland gegeben hat, die machen die Filme und die Bud Spencer-Filme oder sowas wie Mad Mission oder asiatische Synchros oder sowas, einfach um so einiges spaßiger und besser zu gucken. Ne? Und also sie haben auch Knight Rider ist doch so, auch durch die Synchro gewinnt es extrem an Wert. Absolut, also, absolut. Ja, sie haben es ja auch früher versucht, irgendwie mal mit separaten Synchros irgendwie noch mal ernsthafte Filme zu machen, aber sind dann irgendwie, ich glaube, nach 2 oder 3 Versuchen auf den Trichter gekommen, dass Comedy-Synchro einfach in Deutschland viel, viel besser ankommt. Die Deutschen sind ja auch ein Land, in dem viel gelacht wird. Ja, die Deutschen sind ja auch ein Land, dafür sind wir bekannt. Nach Stechuhr. Ja, nach Stechuhr. Wird hier dann tatsächlich gelacht. Ja, es gibt auch, Kollege Daniel regt sich heute noch auf, es gab ein Bill Murray-Film, der hieß, glaube ich, im Original Stripes, wo er zum Militär geht. Ich glaube, mich knutscht ein Elch, hieß er aber in Deutschland. Und den hat er sich auf DVD geholt und hat so Zeta und Mordi dann geschrien, der Daniel, weil die Synchro neu gemacht haben und nicht mehr diese klassische 80er-Synchro da war und wie im Stil von Ghostbusters eben mit vielen flapsigen Sprüchen da, die dann eben auf neu gemacht wurde. Und du kannst dich gar nicht mehr mit diesem Film identifizieren und auch den Spaß und den Charme, den er verspricht hat, den du mit der alten Synchro noch hast, den kannst du einfach dann nicht mehr rausholen. Mhm. Und das ist einfach etwas, was, glaube ich, auch untrennbar mit dieser Ära auch verbunden ist. Ja, aber die Turtles generell, also sowohl die Fernsehserie in den 90ern als auch die Filme in Sachen Synchro und auch Synchronsprecher, also jetzt fernab davon, ob man es mag, dass sie ins Lustige gezogen wurden, war das trotzdem immer eine sehr, sehr gute Leistung. Also die Comicserie war sehr, sehr gut vertont. Ja. Wie gesagt, da ist Deutschland bis auf die Punk-Frogs. Genau, bis auf die Punk-Frogs. Aber da ist Deutschland, sofern, so sehr ich auch Originalton mag, Deutschland hat eine ganz, ganz tolle Synchro-Kultur. Deutschland ist das, glaube ich, am qualitativsten hochwertige Synchro-Land, weil da einfach alles synchronisiert wurde. Als ich mir die Simpsons mal, ich war in der Slowakei und habe mir die Simpsons angeguckt. Ich weiß nicht genau, ob das vielleicht ein ausländischer Sender war, der nicht zwingend in der Slowakei war, aber da war es halt so, dass bei den Simpsons alle Stimmen nur von einer Person gesprochen wurden. Ja, und emotionslos von einem Zettel runtergelesen. Genau, also wir waren runtergelesen und es gab halt dann auch noch so einen Sprecher, der erklärt, was sie gerade machen scheinbar. Also so, Homer öffnet das Auto. Das ist total absurd, wenn man dann also was in Deutschland halt passiert, ist meckern auf sehr, sehr hohem Niveau natürlich. Ja, natürlich. Also ich meine, selbst als O-Ton-Fetischist und auch die neue TV-Serien gucke ich mir tatsächlich auch dann im O-Ton nur so an. Bei älteren Sachen, wenn ich da zurückgehe, eine schrecklich nette Familie zum Beispiel. Im Deutschen finde ich es unglaublich besser als das Original. Ne, einfach auch, die sind immer noch gut, auch bei den Simpsons tatsächlich. Ich kann mir die Simpsons auch gerne im Englischen angucken und speziell mit Homer Simpson als Figur, der charakterlich eine komplett andere Sprecher hat mit Dan Castellaneta dort, weiß ich beide zu schätzen. Da finde ich die Deutsche trotz ihrer Fehler aber trotzdem auch wesentlich geiler und liebevoller. No. Bei mir ist es so mit South Park, dass ich South zum Beispiel, Park. South Park, ich liebe die deutsche Stimme. Ich liebe die deutschen Stimmen. deswegen habe ich immer das Problem, dass ich eine neue Folge jetzt immer in beiden Sprachen gucke. Es hält sich die Waage da tatsächlich. Die Deutschen sind South Park ist ein bisschen schwieriger, weil aber im Englischen funktionieren die meisten Gags besser. Ja. Leider. Deswegen also, ist es immer so ein Hin und Her für mich. Was haben Sie im Deutschen aus der Fischdicks-Folge dann gemacht? Fischdicks. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Fischstäbchen, glaube ich. Ja, auch funktioniert der Wortwitz dort, weil das ist ja komplett auf einem Wortspiel aufgebaut, die komplette Folge. Es ist halt schon sehr Meta irgendwie. Sehr hergeholt. Ja. Manchmal klappt sowas nicht. Auch South Park wird jetzt ja tatsächlich auch im Original ausgestrahlt, direkt auf Comedy Central. Mit Untertiteln. Ja, aber auch auf southpark.de, also das ist ja quasi die Website dazu. Genau, aber die Folge, die in den USA, dann eine Woche vorher gelaufen ist, die gibt es dann tatsächlich schon direkt im deutschen Fernsehen in Englisch mit deutschen Untertiteln zu sehen. Das, was du auch bei South Park Studios dann gucken würdest. Und ich glaube, da kann man sich auch hierzulande dann im Vergleich mal ziehen. Und ich kann mir, egal ob es im Englischen oder im Deutschen ist, tatsächlich die South Park-Sachen auch ganz gut angucken. Also Cartman im Original ist schon unglaublich gut. Ist unglaublich gut, aber Cartman im Deutschen ist auch unglaublich gut. Ist auch unglaublich, deswegen, auf eine gewisse andere Art. Genau, und also bei Cartman, man merkt natürlich auch, jetzt reden wir gerade über South Park, aber man merkt da auch die Entwicklung zum Beispiel von diesem Screw you guys, I'm going home. Am Anfang war es immer dieses Screw you guys, I'm going home. Oder Screw you guys, I'm going home. Und mittlerweile wird es halt immer eher so gesungen und kommt halt dieses Screw you guys, I'm going home. Screw you guys, I'm going home. So, und das wird... Das war Mr. Mackey, glaube ich, eher fast schon. Ja, ich bin kein ausgebildeter Synchronsprecher, merkt man vielleicht. Aber, das hört man. Nein. Ja, dankeschön. Aber da komme ich... Eigentlich ist South Park eine Sache, die ich jetzt mit der neuen Nickelodeon-Serie gerne verknüpft hätte. Weil ich mir bei der neuen Nickelodeon-Serie auch gut vorstellen könnte, dass sie diese Aktualität, die South Park jetzt gerade hat, auch in der Serie umsetzen könnten. Wenn sie wollten. Wenn sie wollten. Und dann in der ersten Staffel auf Nickelodeon, die ist natürlich schon abgedreht, aber vielleicht in der zweiten machen sie es dann. Lass uns zu den Videospielen kommen, oder? Genau, lass uns die Videospiele einmal machen, dann können wir einmal zu den Oder sollen wir Pizza bestellen? Wollen wir jetzt eine Pizza bestellen, also tatsächlich? Hunger. Also ich habe auch mega Hunger. Ich habe mich auch drauf gefreut und eingestellt. Deswegen habe ich mir kein Brötchen reingepfiffen heute Morgen. Ich bin komplett mit leerem Magen sitze ich hier. Ich tatsächlich auch. Und eine Pizza klingt sehr verlockend. Wollen wir die live bestellen oder wollen wir eine Pause machen, die bestellen? Hallo, ich hätte gerne eine Pizza mit Anchovies, Gummibärchen und Affe. Und Affe. Was, Sie haben keinen Affen? Sparen Sie nicht am Affen. Sparen Sie bitte nicht am Affen. Und schön klein. Ja, und die Haare nicht wegrasieren, bitte. Genau. Ich will den Affen spüren, der soll auf meiner Zunge zergehen. Die knuspern so gut. Okay. Sie haben keinen Affen, dann rufe ich bei der anderen Pizzeria an, bei Don Marcello. Der hat Affen. Pizza-Tal. Na gut. Wir sind. Achso, willst du? Tut mir leid. Nee, wir sind jetzt zurück vom Pizza bestellen. Mal schauen, wie lange es dauern wird. Ja, und bis sie dann die frischen Anchovies gefangen haben. Ja, genau. Mal gucken, ob sie unsere Extrawünsche wie Gummibärchen, den linken Flügel eines Weißkopfseeadlers und Schokobons, ja. Ob sie das wirklich hinkriegen. Ich habe mal das war sehr lustig. In der Kruste die Schokobons eingebacken. Schokobons im Rand. Ja. Schokobons. Klingt gar nicht mal so schlecht tatsächlich, so eingebackene Schokobons. Du hast? Ich habe damals Pizzeria Oscar, als ich noch in Fürth gewohnt habe. Nee, Restaurant Oscar. So der mega billigste Mafia-Schuppen gewesen. Da habe ich mir abends ab und zu mal was bestellt. Und da habe ich als Sonderwunsch hingeschrieben, dass er sich doch bitte dreimal im Kreis drehen soll vor meiner Tür, wenn er geklingelt hat. Und das hat er tatsächlich gemacht. Echt? Ja, das war sehr lustig. Ich habe mal bei einem Kumpel... Ich habe geschrieben, damit ich weiß, dass er es wirklich ist. Sonst machst du die Tür nicht auf. Ja. Wir sind früher oft bei einem Kumpel gewesen, der hatte so einen Anbau bei seinen Eltern und konnte man da halt direkt auch quasi mit Tür nach draußen Pizza bestellen und so. Und da waren wir dann schon etwas witziger drauf, zu dem Zeitpunkt, als wir die Pizza bestellt haben. Und da habe ich so eine abstruse Geschichte geschrieben irgendwie, dass der Pizzabote sich unter halb verfallenen Rohren durchzwängen muss und sowas. Und dann wirklich ein halbes Jahr lang haben die Pizza nicht ans Haus geliefert, weil die halt ihre Pizzaboten nicht solchen Gefahren aussetzen lassen wollten. Und dann musste er da anrufen und das alles revidieren und sagen, dass er das nicht war und dass es ihm voll leid tut und so. Also schon fast lustig. Oh, ich hoffe für dich, diese Geschichte ist wahr, Tim. Ja. Weil sonst werden wir da herausfinden. Und dann alle Geschichten sind wahr, die wir hier erzählen. Ist doch logisch. Ist denn eigentlich so, als jemand, der jetzt nicht regelmäßig Pizza bestellt, im Internet siehst du natürlich diese ganzen Ami-Bilder, wo man sich irgendwelche Sonderwünsche draufschreiben lassen kann, dass die Leute was draufmalen auf die Packung oder sowas. Ist es hierzulande auch so? Oder ich bestelle so? Also ich bestelle meistens keine Sonderwünsche wie mal mir bitte irgendwie Mary Poppins auf mal mir einen Storch. Ja. Also ich glaube, das Abstruseste, was man hier bringen kann, ist eigentlich eine Pizza in Herzform, habe ich mal irgendwo gesehen. Ja, das kannst du ja auch. Selbst weggeknabbert. Nee, das kannst du ja tatsächlich so bestellen bei einigen. Ja, genau. Aber hey, who cares, weißt? Dann fehlt mir ja viel von meiner Pizza. Ja, stimmt eigentlich, ne? Ist ja auch dann lieber, wenn man dann Pizza selber macht, dann lieber jetzt rechteckig, weil du wirst ja nicht dann was aussparen, dann möglicher ja. Pizzafläche, die du backen kannst. Also wenn Pizza, dann muss man schon die größtmögliche Fläche haben können. Ja. Pizza ist auch das Leckerste, was man überhaupt essen kann. Pizza? Ja. Pizza ist großartig. Pizza ist super. Die beste Pizza, ich möchte diesen Tipp gebe ich immer wieder gerne, wenn man über Pizza redet, wenn man in Fürth ist. Und da Pizza essen kann, bei Pizzeria Pinsimonio. Das ist die beste Pizza, die man essen kann. Schön. Definitiv. Wenn ich das nächste Mal wieder durch Zufall morgens in Fürth aufwache, gehe ich direkt dahin. Ja, sagst du, hier, der Chris. Dann sagt er, was? Sagt er, ja, der Vier-Käse-Mann, der immer Zwiebeln auf seiner Pizza haben wollte. Lassen wir dann unauffällig in irgendein Game-One.de-Video einfach, wo du mal irgendwo in der Pizzeria landest und dort noch den Jingle einspielst und alles. Pinsimonio. Ja. Aber genug Aufmerksamkeit für den Pizzadienst. Nee, und die Pizza wird ja eh dann aufschlagen, während wir wahrscheinlich hier noch am Podcasten quatschen und so weiter dort sind. Zu den Videospielen wollen wir kommen. Ne? Und da haben ich glaube, bei uns allen gibt es ja eh einen Titel, auf den wir dann sowieso zu sprechen kommen werden. Das ist eines der besten Spiele aller Zeiten. Ja, tatsächlich eines der besten Spiele und auch eines, was dann auch wieder der Film für die Kinos dann gewesen ist, auch das Spiel eben für die Videospiele gewesen, aber da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Turtles hatten natürlich sehr, sehr umfangreich in den Videospielen vertreten. Und wir werden jetzt nicht auf jedes einzelne Spiel im Detail eingehen. Also wir brauchen nicht die Spectrum ZX-Version des allerersten Turtles oder sowas im Detail besprechen, aber so, um einen groben Überblick zu geben. Turtles natürlich das erste Videospiel, was den meisten Leuten bekannt war, war das erst auf dem NES. Das Arcade Game, oder? Es war nicht das Arcade Game tatsächlich. Es gab ein erstes Teenage Mutant Ninja Turtles oder Hero Turtles, dann eben hier auf dem NES von Konami oder hierzulande, glaube ich, dann PALCOM müsste es gewesen sein. Mhm. Damals war es so, auf dem NES konntest du als Publisher nur 5 Spiele pro Jahr rausbringen. Und wenn du mehr als 5 Spiele machen wolltest, dann haben die Publisher einfach 2 Fake-Publisher aufgemacht. Okay. Und es war dann tatsächlich so, dass das erste Turtles-Spiel, was 1989 dann rausgekommen ist, gibt es auch wieder mal, also wenn wir, oder wenn ich den Videogame-Nerd da irgendwie wieder reinwerfe, auch eines seiner ersten frühen berühmten Videos, ja. Wenn du das damals gespielt hast, es war ein ziemlich knackig schweres Game. Ne? Also Turtles heutzutage, wenn man an die Videospiele denkt, denkt man eher an so Prügelspiele eben, wie dann Turtles in Time oder vergleichsweise Final Fight und Streets of Rage und die ganzen Beat'em-Ups, die es damals gegeben hat. Das erste Turtles war tatsächlich mehr so ein Jump'n'Run mit so teilweise Überkopfpassagen. Also du bist im Abwasserkanälen rumgelaufen, musstest so auf Plattformen hin und her springen und hast dann in bestimmten Welten dann so eine Über-Top-Down-Sicht gehabt, wo du zwischen einzelnen Levelabschnitten in so Kanaldeckeln dann reingegangen bist. Und das Spiel selber, ich habe es damals selbst nicht besessen, weil ich kein NES-Kind gewesen bin. Gab es das auch für den C64? Das gab es, denke ich mal, tatsächlich auch für den C64. Lass mich mal kurz nachchecken. Das ist eins der Spiele, was dann einfach tausendfach umgesetzt wurde. Hier, Amiga, CPC, C64, MS-DOS, okay. MSX, NES und Spectrum. Okay, ZX. Jetzt wo du es sagst, also auf dem C64 war's ja üblich eigentlich fast immer alles zu spielen. Dadurch ist das System natürlich auch irgendwann in sich selbst kaputt gegangen. Dann erinnere ich mich dran. Dann habe ich das gespielt, fand es aber, glaube ich, gar nicht so cool. Nee, es war auch tatsächlich nicht so besonders cool. Also C64-Version allgemein von solchen Konsolen und Arcade-Sachen war immer so ein Glücksspiel, ob es was taugt oder nicht. Ne? So sehr ich dann Afterburner auch aus der Spielhalle herkannte und gemocht habe, C64-Version war nicht besonders berauschend. Es war bei den Turtles, denke ich mal, ähnlich. Aber auch auf dem NES war es kein so richtig tolles Spiel. Ist natürlich dann in den USA speziell und hier dann sehr erfolgreich gewesen, einfach weil die Turtles-Manie richtig am Anlaufen war, 89. Nur das Spiel ist knackig schwer gewesen und es gab diverse Passagen. Es gibt da, glaube ich, ein Level, wo du Bomben unter Wasser entschärfen musst mit den Turtles und da ist das Zeitlimit so knapp gelebt. Ich glaube, sehr, sehr viele Kids sind einfach über diesen Level nicht hinausgekommen. Du hast angesprochen, Chris, das Arcade-Game ist, glaube ich, am ehesten den Leuten bekannt. Genau, also das Arcade-Game, das ist vor allem wahrscheinlich deshalb bekannt, weil es 2008, 2009 gab es, oder? 2008? 2007. Egal. Auf jeden Fall gab es noch ein Remake, gab es noch dazu, von Ubisoft. Das hieß dann halt Teenage Mutant Ninja Turtles 1989, The Arcade-Game oder sowas. Und eigentlich das Original 89 erschienen als Automat. Und dann für ein SNES oder für ein NES gab es das dann 91 und 90. Und war halt ein Sidescroller. Ja, und war jetzt auch nicht sonderlich geil, war aber, man hatte die ersten Ansätze quasi von Turtles in Time später irgendwie also erkennen können. Wer jetzt mit den Spielen nicht so richtig tief bewandert ist, wenn du Footage aus den beiden Spielen siehst, Turtles in Time und Turtles the Arcade Game, gibt es zu denken, es ist ein Spiel, weil die relativ nah beieinander sind, was so das Spielprinzip angeht. Aber das ist tatsächlich dann auch das Spiel gewesen, wo dann die Turtles in ihre zukünftige Richtung sozusagen dort reingegangen sind, als klassisches Beat'em Up eben im Stil von Streets of Rage und Double Dragon. Und alles. Und die Version, die, glaube ich, also wenn wir jetzt Ubisoft ansprechen, das Spiel im Original und auch das erste ist von Konami gewesen. Konami hatte die Lizenz und Konami in den 80ern und 90ern ist natürlich so einer der Prime-Spieleentwickler gewesen, die dann natürlich auch an Qualität zu tun haben. Und das Turtles The Arcade Game hat eigentlich tatsächlich die Turtles als Videospiel so eingefangen, speziell wenn es von der Spielhalle her, und in Griechenland habe ich es gespielt, dann auch her. Da gab es ja zwei Automaten. Und gab es zwei Automaten, ja. Einmal ein Zwei-Spiel und einmal ein Vier-Spiel-Automaten. Genau, ne, und auch in späteren Umsetzungen, also auf dem NES, glaube ich, konntest du nur zwei zusammen dann gleichzeitig spielen. Das Turtles sind Turtles 2, das zweite NES-Spiel, was auch Turtles 2 hieß, ist eine Umsetzung vom Arcade-Game, hieß dann auch Turtles 2 The Arcade-Game tatsächlich und wurde, glaube ich, im Handbuch dann auch so positioniert, dass es ein Sequel des Films gewesen ist, weil der auch zu der Zeit rausgekommen ist. Da gibt es tatsächlich 1000 Verbandlungen, die dann reingekommen sind. Und das war das Geile am Automaten, wenn du zu vier Spieler dann gleichzeitig machen könntest. Vier Spieler Beat'em-Ups gab es tatsächlich nicht allzu viele damals. Ja. Konami hat tatsächlich zu der Zeit so etabliert, dass sie die Meister des Vierspieler-Beat'em-Up sind. Es gibt ja auch das Simpsons-Arcade-Game zum Beispiel, was ja auch in eine ähnliche Richtung ist, wo du mit den vier Simpsons-Leutchen dann unterwegs bist, die eine entführte Maggie von Mr. Burns dann wieder zurückholen müssen. Und Turtles in Time hatte den Look richtig gut Turtles The Arcade Game hatte den Look der Comic-Serie gut eingefangen, hatte richtig schön bunte Grafik, tolle Effekte und eine echt coole Mucke gehabt und ist ein echt cooles Spielhallenerlebnis gewesen. Auf dem NES, die NES-Version kenne ich ein bisschen weniger, aber wenn ich dann die ganzen NES-Arcade-Umsetzungen mal Revue passieren lasse, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es hat wahrscheinlich funktioniert, ne, noch als Spiel und es hat dann auch Spaß gemacht, aber es ist wahrscheinlich nicht ganz so überragend gewesen, wie du es in der Spielhalle dann empfunden hast. Das hat ja auch immer noch ein ganz anderes Flair, wenn du in der Spielhalle drin sitzt. Ja, natürlich. Ja, also neben Turtles in Time, das war in einem anderen Dorf, wo ich das, Turtles in Time, will ich immer sagen, Turtles the Arcade Game, was ich in einem anderen Dorf gespielt habe. Bei mir im Dorf gab es tatsächlich zwei Primärautomaten. Das eine war Tetris, das andere war Double Dragon. Ja, okay. Ja, und ein bisschen eine Buble. Bubble Bobble haben wir auch noch in der anderen Halle dann dort gehabt. Aber das war schön, dann mal auszufächern, wenn ich dann irgendwo anders unterwegs gewesen bin, wie die anderen Spielhallenkulturen in Griechenland ausgeschaut haben. Und das war ein Ding, was natürlich mit der Zeit damals, so Anfang der 90er, Ende der 80er, auch natürlich ewig belagert wurde. Ja. Wollen alle Turtles spielen. Ich muss sagen, meine erste Berührung mit Videospiel-Turtles war eigentlich für den Gameboy damals. Fall of the Foot Clan. Ja, genau. Fall of the Foot Clan, ja. War für mich auch die erste, an die ich mich jetzt wirklich groß erinnere. Weil ich das Arcade-Game und das C64-Spiel auch erst danach quasi entdeckt habe, glaube ich. Und Fall of the Foot Clan war gar nicht schlecht. Also es hat mir Spaß gemacht. Es ist halt sehr kurzweilig. Aber es war auch recht schwer. Daran schwer, erinnere ich mich noch. Kurzweilig, aber es war trotzdem ein gutes Spiel. Ja. Es gab 5 Level. Gab's. Ja. Bei jedem Level gab es Endboss und du konntest, glaube ich, sogar selbst entscheiden, wie du die Level spielst. Also du musstest jetzt nicht zwingend die erste Welt wirklich als erstes starten. Ja. Und da war es aber auch schon so, dass es diese Grundmechaniken, halt, dass Pizza dich aufpowert, ist halt im Videospielen von Turtles eigentlich immer so, dass du irgendwelche Superboni durch Pizza bekommst. Und das war auch von Konami. Ja. Es war auch von Konami gewesen. Eins der recht frühen Gameboy-Einspiele ist auch, glaube ich, das erste Gameboy-Spiel gewesen, was ich je gespielt habe. Ein Kumpel von mir, der den Gameboy wesentlich früher dann hatte als ich, hat dann das Spiel dann dazu gehabt. Und da ist man natürlich mit großen Augen vorgesessen. Hat vor allem auch gepasst, der grüne Bildschirm. Des alten Gameboys, ist doch klar. Ne? Da gab es keinen Farbverlust. Genau, dann kannst du dich auch wesentlich besser dann dort reinversetzen. Es gab noch ein drittes Spiel auf dem NES, was aber ein bisschen so unter ferner Liefen gelaufen ist, The Manhattan Project, wenn ich mich nicht irre, ich muss das nochmal nachchecken, was Turtles-Spiele dann auch definiert hat und was auch heutzutage immer noch eins der besten Beat'em-Ups gewesen ist, speziell in der Super Nintendo-Fassung, auch wenn du dort nicht vier Spieler wie beim Automaten gleichzeitig hattest, aber hey, wir haben es im Super Nintendo-Cast ausgeführt, Turtles in Time ist eines der besten Spiele auf dem Super Nintendo, was Beat'em-Ups angeht, was die Grafik, die Spielbarkeit und ich werde nicht drum hinkommen, das werde ich auch hier im Cast nochmal reintun und auch bei dem Musikcast nochmal. Hat für mich einen der besten Soundtracks. Ja, tatsächlich. Und es ist einfach zeitlos. Also wirklich, da kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Wie du die ganzen Punkte, die du eben angeführt hast, das ist auch nichts, wo ich sagen würde, das muss man wirklich aus Nostalgie irgendwie mögen oder weil man irgendwie Erinnerungen dran hat, sondern das ist einfach echt ein zeitloses Super NES-Spiel. Ja, ich habe damals, als ich gerade gesagt habe, ich habe mir die DVD ausgeliehen zu Turtles, da haben wir so einen Turtles-Abend gemacht, ein Kumpel von mir, der Dennis und ich, haben einen Turtles-Abend gemacht und da war es dann so, dass wir auch Turtles in Time nochmal gespielt haben, das Original und danach auch nochmal das Remake, über das wir nachher ja noch auch reden müssen. Ja, und müssen. Das müssen, ja. Und das Original, ich glaube, selbst ohne die Verklärtheit der Erinnerung, musst du sagen, dass es technisch sehr gut war. Ja. Es hat auch so, dass das ganze Kampfsystem hat gut funktioniert. Du kamst halt mit zwei Knöpfen super zurecht. Und die Musik war fantastisch. Und die Sprachausgabe, wenn sie denn da war, hat auch immer gepasst. Ey, das hat sich jedem ins Hirn gebrannt. Ja, bury my shell in wounded knee. Ja. Big ja. Apple, 3 a.m. Alley Cat Blues. Big Apple, 3 a.m. Bury my shell at wounded knee. Alley Cat Blues. Das kann jeder wirklich tatsächlich auswendig rezitieren. Ne? Und das, wie du schon ausgeführt hast, das Gesamtpaket ist es einfach so. Dieser frühe 90er Jahre, so 2D-Comic, bisschen Anime natürlich durch die Japan-Herkunft des Spieles, ist da auch natürlich ein bisschen mit drin. Aber es hat den Turtle-Stil wirklich mit der Farbwahl, mit wie die Levels aufgebaut sind, mit den Ideen, mit den Charakteren, die verbaut wurden, mit solch coolen Ideen, dass du die Foot Soldier in den Bildschirm reinwerfen kannst. Ja, das ist geil. Und auch musstest. Musstest bei einem Level nachher später, genau. Die ganzen Szenarien, ey, wie man da durch, also es ist ja nun mal einfach so, um es noch einmal, weiß vielleicht nicht jeder, man reist halt durch die Zeit. Also die ersten drei Level, vier Level sind noch quasi in der Gegenwart oder damalige Gegenwart, also 90er. Und dann wird man halt durchs Technodrom in die Zeit zurückgesetzt. Und was lustig ist, weil das Technodrome ein SNES-exklusives Level ist. Mhm. Also das hatte gar nicht jede Version. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es bei den anderen Versionen war, dass man quasi diese Zeitreise-Feature dann irgendwie benutzt. Aber genau wie du sagtest, also durch das Technodrome quasi den Hauptstützpunkt von Shredder, der auch in der Serie immer an anderen Orten ist. Staffel 1 ist er irgendwie hinter Mars, Staffel 2 ist er am Nordpol und so weiter und so fort. Das drückt ja einiges aus mit diesem großen Sauron-Auge obendrauf. Und ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Es gibt einfach so viele Momente bei diesem Spiel, wo ich so denke, ja, man konnte es mit einem Freund spielen. Man konnte am Anfang auch diese Auswahlbildschirm, wo die Turtles waren und man im Endeffekt dann immer schneller sein musste als der andere. Ja, genau, egal mit wem man gespielt hat und egal welchen Turtle man genommen hat, irgendwie wollte der andere den auch immer haben. Ja. Und dann dieses jedes Level hat seinen Gegner und die sind auch... Seinen auch speziellen Look. Vor ja, allem. Speziellen Look. Dann vom Foot Clan sind immer neue, farblich anders gekennzeichnet, welche die Bomben werfen, welche. Es kommen ein möglicher Scheiß dazu, jedes Level seinen eigenen Endgegner. Und jedes Level hat auch diese kleinen Details. Ja. Beispielsweise, wenn du in Level 2 kannst du Hydranten kaputt machen, die halt Wasser spritzen und durch den Druck werden halt auch Food-Soldaten oder der Gullideckel, der geworfen wird. Es werden Gullideckel geworfen und du kannst auch selbst in den Gulli reinspringen. Ja. Das kannst du sowohl nutzen, als weil es lustig aussieht, weil die Augen halt noch in der Luft hängen. Augen, blub, blub. Genau. Ja. Aber du kannst es auch taktisch nutzen, indem du zum Beispiel, wenn halt Gegner kommen, einmal kurz drin verschwindest. Aber diese ganzen Animationen auch, sei es nun das in den Gulli fallen, gegen Strom mit dem C in dem Surf-Level auf diese Dornen treten. Ja, oder auch gegen Planken laufen, dass dir die Planke ins Gesicht schlägt. All diese Sachen, super Animation. Ja. Eben bis in die Spitzen tatsächlich durchgedacht. Und das Thema durch die Zeitreisen, du hast es ausgeführt, Tim, schon, das war eine echt richtig clevere Idee, was viele Beat'em-ups speziell in der Hinsicht hatten wir eben ein bisschen so Abwechslungsarmut, weil die natürlich dann meist so eine direkte Reise gezeigt haben, geht irgendwo in der Stadt los und landen in einem Hochhaus oder in irgendeiner antiken Höhle oder was auch immer. Dadurch, dass du das Zeitreise-Element hattest, konnte jeder der späteren Level dann einfach ein komplett grafisch neues Thema haben, neue Ideen, die verbaut sind, neue spielerische Elemente haben und auch eine lustige Variante, um dort die typischen Turtles-Bösewichte dann anders mit einzubauen. Also wer war der Endgegner im Piraten-Level, der dann auch so ein Piraten-Hut... Rocksteady und Bebop, aber in Piraten-Outfits eben zum Beispiel. Das sind so diese Kleinigkeiten, die einfach Konami richtig hinbekommen hat. Ne? Dass das Gameplay, die Abwechslung und speziell in der Super Nintendo-Fassung gesagt, der einzige Nachteil gegenüber dem Arcade, der Arcade-Version ist eben, dass man nicht zu viert gleichzeitig spielen kann, aber selbst zu zweit kommt da echt eine echt gute Dynamik dort zustande, und durch die Verbesserungen und zusätzlichen Level, die dazu gekommen sind, ist die Super Nintendo-Version von Turtles in Time auch wirklich die quintessentielle Version. Ja, also es gibt ein Spiel für einen Mega Drive vielleicht. Das heißt The Hyperstone Heist oder Haste. Es gibt ein Spiel für das Mega Drive, das Hyperstone heißt. Hyperstone heißt. Und da gibt es das quasi genau das gleiche Level-Design wie bei Turtles in Time, bis auf dieses Zeitreise-Feature. Und das wollte ich nur kurz erwähnt haben, falls kann man sich dann auch Vergleichsbilder angucken. Ja, es ist quasi, als ob du zwei Teams gehabt hast, die von dem gleichen Startpunkt aus losgegangen sind und teilweise sich dann gegenüber dann Assets geteilt haben. Einfach hier, kopier mal, mach mal eine andere Farbe drauf. Ja, ich weiß nicht, was der Beweggrund gewesen ist, um dort einfach eine andere Art von Spiel oder sowas zu machen, weil ich glaube, Turtles in Time hätte sich in der Version, die du natürlich mit ein bisschen Abstrichen bei Mega Drive, was so die Farbauswahl und die Musik dann hätte es mitnehmen müssen, hätte auch so funktioniert. Warum dann ein anderes Spiel entstanden ist, das auch noch immer noch gut ist, aber nicht ganz diese Perfektion, die tatsächlich Turtles in Time erreicht hat, mit allem nicht ganz, da ist es nicht ganz reingekommen. Ist kein schlechtes Spiel, ne, aber wenn du Turtles in Time als Vergleich hast, ist es natürlich dann schwer, dann richtig an das Ding dann ranzukommen. Ja. Tatsächlich. Umso schmerzlicher, was dann aus dem Remake geworden ist. Ja, das müssen wir hier an dieser Stelle auch reinwerfen. Es gibt auch ein recht frühes GameOne.de-Video, wo Wolf, ich, Ex-Kollege Flo Wachter und wer war auch noch dabei? Wir haben zu viert, weiß ich noch, das gespielt. Ich muss das nochmal nachchecken. Aber wir haben das Spiel gerade neu aus dem Xbox Live Arcade Store runtergeladen und ich dachte, ey, ich hab Turtles in Time ohne Ende gespielt, das müsste ich jetzt spielen tatsächlich, ne? Und wir spielen das dann und ich bin, glaube ich, in so eine Hasstirade nach dieser Session dann komplett eingestiegen, weil einfach Ubisoft hatte mittlerweile die Lizenz von den Turtles bekommen. Ja. Und das, die haben ja davor auch das Spiel gemacht, nicht direkt zur Teenage Mutant Ninja Turtles, zu dem CGI-Film, aber was ungefähr simultan mit dem Spiel erschien. Ja, also Ubisoft, wir sprechen die gleich nochmal an, hat natürlich dann diverse andere Turtles-Spiele gemacht und eben auch dann gesagt, okay, Turtles in Time, das erfolgreiche Spiel, wir haben die Lizenz jetzt gerade, wir machen ein Remake draus, das hieß dann Turtles in Time Reshelled, wo dann das Spiel wirklich remaked wurde in 3D-Polygon-Grafik, und ich habe selten ein schlechteres Remake gesehen und auch total objektiv von aller Nostalgie dort befreit. Alles, was das Original Turtles in Time ausgemacht hat, was wir gesprochen haben, von Musik, von Spielbarkeit, von Grafik, von Abwechslung, von kleinen Details, nichts war mehr vorhanden. Ja, sogar die Synchro wurde ja komplett neu gemacht vom 2003er TV-Cast. Mhm. Also alles, was irgendwie existenziell war, damit du das alte Spiel mochtest, und das wirklich, wie du gesagt hast, komplett davon weg, ob du es gespielt hast oder nicht, haben sie einfach nicht beachtet. Und ich habe, das war das erste Mal, dass ich mir einen Xbox Live Arcade-Titel ohne Demo-Download sofort gekauft habe. Weil wir, damals habe ich noch in Fürth gewohnt, für PC Action geschrieben, und wir waren alle so, ey, Turtles, weil wir halt so eine Gruppe von 4 Leuten waren, die alle exakt gleich alt waren, so in einem Monat Unterschied. Und wir haben die Turtles geliebt und wir haben Turtles in Time gezockt, wirklich nächtelang. Und dann haben wir es uns alle gekauft. Und in der Xbox Live Party hast du auch schon gemerkt, so Startscreen. Okay, dann, ja, nette Anspielung an das Original-Intro von Turtles in Time. Okay, passt. Und dann kam es an den Charakterauswahlbildschirm und die Laune der Leute schon so, ja, okay, ja, geben wir ihm eine Chance. Und nach noch dem ersten, nicht aufregen. Nicht aufregen. Und dann nach dem ersten Level hast du schon gemerkt, der Björn so, Leute, ey, ich glaube, die Zeit die ist mir gerade ein bisschen raus. Ich glaube, die Zeit ist mir gerade ein bisschen zu schade. Warst du zu dritt? Weißt du? Und dann so ging es weiter. Und irgendwann warst du alleine von deinem Fernseher und dachtest so, ey, das ist der größte Crap, der je entwickelt wurde. Das, und du möchtest jeden Entwickler einfach verprügeln. Das Frechste daran fand ich aber eigentlich auch, die Dreistheit zu besitzen, Endgegner auszutauschen, auf unwürdigste Art und Weise. Und ganze Level zu verändern. Und also ganze Level wegzulassen. Und zu verändern. Ja, also das Surf-Level war eine ganz, ganz große Frechheit. Ja. Also, ey, das Remake ist komplett lieblos leider gemacht. Und ich glaube, das fasst es auch ganz gut zusammen, ja, wenn du sagst, das ist lieblos. Lieblos ist tatsächlich das ideale Wort dafür. Es muss meines Erachtens auch nicht unbedingt ein 1:1 Remake oder sowas dann sein mit dem exakt gleichen Level oder Gegnerdesign, aber zumindest die gleiche Aufmerksamkeit, wie in den Ursprungstitel geflossen ist, wenn die auch in diese Version dann reingegangen wäre, dann hätte ich mich auch damit arrangieren können. Aber was ich dort vorgefunden hat, war einfach tatsächlich ein liebloser und vor allem auch sich richtig schlecht und unübersichtlich spielender Prügler, den ich da vorgesetzt bekommen habe. Ich habe selten ein unübersichtlicheres Spiel als das hier gesehen, wo einfach du nur von irgendwelchen Effekten, Explosionen zugehauen wirst und keinerlei Gewicht dahinter ist. Es hat sich einfach nicht nach einem guten Prügler angefühlt. Und was ich auch in dem Video dort noch anerwähnt habe und auch die Leute, die Turtles in Time von damals her nicht kennen, die sollen jetzt nicht dann sagen, ach, ich habe Turtles in Time jetzt gespielt in Reshelled, ja, das ist bestimmt nur alles Nostalgie, wie die Leute sich den anderen Titel dort verklären. Nein, das ist einfach scheiße. Absolut. Entschuldigung, tatsächlich, also ich bin sauer in der Hinsicht gegenüber dieses Remakes, dass es dann den guten Namen des alten Spieles ein bisschen in den Abgrund dort mit reinzieht. Ne? Wenn dann jetzt jemand kommt, ach, das hast du gemocht tatsächlich? Na, und das wirkt sich einfach nicht gut aus. Also sie hatten ja auch den neuen Look quasi. Also sie hatten ja auch einen etwas nicht zwingend düstereren, aber eher so in diese, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also damals die Turtles waren ja noch ein bisschen niedlicher als jetzt bei dem Remake. Was jetzt nochmal geil wäre ein wirklich mit Liebe gemachtes Turtles in Time Remake mit den neuen Charakteren von Nick. Weil das fände ich, die würden fast schon wieder eher in die alte Richtung passen. Ja, aber ich hätte auch wieder Angst vor einem Turtles in Time Remake. Deswegen ist es so. Ich glaube, es reicht wirklich. Einmal aufs Grab pissen. Ja, und es gibt immer noch genügend Super Nintendo da draußen und es gibt genügend Module und man kann sich das einfach holen und dann scheißt man halt drauf, dass man es nicht zu viert, sondern nur zu zweit spielen kann, aber hat dafür dieses wirklich runde und gute Spiel. Ja, 35 Euro ist eines der teuersten Super Nintendo Spiele, die du spielen oder die du kaufen kannst. Ich hab's ich glaube 6 Euro oder so. Ja, mit Glück kriegt man halt mal günstigere Module, aber wenn du es jemandem abkaufst, der natürlich auch ein bisschen Ahnung hat, dann weiß er, dass es so zwischen 25 und 35 Euro je nach Erhalt. Ja, es ist ein bisschen schwierig eben auch in Zeiten von Virtual Console und Remakes und sowas an die Originale digital ranzukommen. Ja. Durch das ganze Lizenzkuddelmuddel, das dann später eben von Konami die Sachen videogame-mäßig zu Ubisoft rübergegangen sind, wo dort die Lizenzen mittlerweile auch ausgelaufen sind, sind teilweise alte Turtles-Titel nicht mehr auf so Virtual Console Versionen sind nicht mehr erhältlich. Ich glaube, das Reshelled gibt es auch nicht mehr. No? Echt? Oder? Gott sei Dank. Hoffentlich. Also vielleicht können sie auch meine Version direkt von meiner Festplatte mitlöschen. Irgendwas, zum Glück, das, was du gekauft hast, kannst du natürlich da noch runterladen, aber es gibt tatsächlich einige Turtles-Spiele, die dann eben nicht mehr digital dann erhältlich sind. Ich glaube, das Reshelled wahrscheinlich auch. Wenn es dann wieder erhältlich sein sollte. Nicht kaufen. Kein Geld, um kein Geld der Welt. Das ist einfach. Also bitte. So, das ist also. Ah. Ich habe auch direkt ganz, ganz böse Hass-News geschrieben bei meinem alten Arbeitgeber, dass bloß keiner dieses Spiel kauft. Ein weiteres Spiel, was dann auch auf dem Super Nintendo Mega Drive und wusste ich vorher bisher auch nicht, dass es auch eine NES-Version davon gab, ist so mein zweitliebstes Turtles-Spiel, das ist tatsächlich Turtles Tournament Fighters, was Mitte der 90er rausgekommen ist, ist wie ich Revue im Hirn habe passieren lassen, tatsächlich auch mein meist ausgeliehenstes Videothekenspiel gewesen. Ich glaube, ich habe das mindestens 7 oder 8 Mal so über ein Wochenende aus der Videothek ausgeliehen und das war, wie der Name schon ausdrückt, so ein Street Fighter-gemäßiger Turnierprügler. Mit natürlich den Turtles selbst, auch von Konami dort gewesen und einer großen Auswahl von Charakteren. Ich glaube, die dann teilweise aus den Comics mehr gekommen sind als aus der TV-Serie oder sowas, weil einige waren mir tatsächlich dort nicht bekannt, ja, was du dort an Figuren hattest. Und ganz so super gespielt wie Street Fighter hatte sich nicht ganz, hatte so leicht bestimmte träge Eigenschaften, was so die Steuerung angeht, aber hat trotzdem den Ton der Turtles gut getroffen. Ich habe es auch immer sehr gerne gespielt, auch zu zweit. Und visuell war es auch nett. Das habe ich jetzt erst vor kurzem, ich fand die Mega Drive-Version besser, das muss ich kurz dazu sagen, aber das habe ich jetzt erst vor kurzem mit Wolf zusammengespielt. Das hatten wir live gestreamt und da hat man gemerkt, dass viele Leute, zumindest die den Livestream gesehen haben, auch Turtles-Fans waren. Das hat mich sehr gefreut und meinten dann so, hey, das Spiel habe ich auch gespielt. Ja, also es ist bei weitem nicht, erreicht bei weitem nicht das Level von einem Street Fighter. Nee, bei weitem, also, nicht, klar. Was diese Perfektion von Moves angeht, aber es war definitiv ein netter Zeitvertreib. Ja, es wurde auch, muss man ganz klar sagen, durchs Franchise einfach auch gehoben. Aber es war halt auch kein schlechtes Spiel, keine Frage. Nee, absolut nicht. Ne? Und das Visuelle hat es eben wieder recht gut angefangen. Ja. Es hat einen leicht anderen Stil als jetzt Turtles in Time noch gehabt. Nicht mehr ganz so. Dieses Niedliche, was du erwähnt hast, Chris, war vielleicht nicht mehr zu 100% so vorhanden wie vorab. Also die waren ein bisschen mehr in eine andere Richtung gedreht, hat aber trotzdem noch diesen typischen Konami-Charme, der dann auch tatsächlich sehr gut funktioniert hatte. Die beiden Sachen während der 16-Bit-Ära. Es gibt noch einige Dutzend wahrscheinlich Spiele, über die wir quatschen können, also aber die kenne ich nur peripher tatsächlich, die meisten. Es gibt noch zwei, einmal das von 2007, 2008 war das von Ubisoft, dieses ich glaube, es hieß gleichzeitig nur Turtles oder Teenage Mutant Ninja Turtles, das war okay, das war das hieß wie der Film Action-Adventure quasi, genau, das war quasi ein Action-Adventure und dann gab es noch, das habe ich mir jetzt das erste Mal ausgeliehen, ich habe es mir gekauft, aber ausgeliehen gegen Geld. Genau, ausgeliehen gegen Geld auf bestimmte Zeit. Turtles Smash Up für Wii und PlayStation 2. Das, ich hatte es gar nicht auf der Liste für mich jetzt persönlich, weil es halt nur für Wii kam und für PlayStation 2, wenn man das noch so sieht. Ich sehe es gerade auf Metacritic, hat einen User-Score von 8,4 und einen Metascore von 67. Also wahrscheinlich eher wieder so ein Fan-Ding. Ja, aber da merkt man auch eben die typische Redakteursfloskel für Fans. Genau. Eignet sich umso besser. Das ist so eine Art Powerstone-Smash Brothers-artiger Prügler mit den Turtles, ne? Oder so. Genau. Ich hab's nur bei mir liegen, ich hab's noch nicht ausgepackt, leider. Aber Ich mich auch dran erinnern, das ist tatsächlich gut angekommen. Das Turtles-Spiel zum Film, das Action-Adventure hast du erwähnt. Es gab noch einige andere, die sich auf die Comic-Serie primär bezogen haben. Ich glaube auch von Ubisoft so in den 2000ern rausgekommen für PS2, Xbox und GameCube damals. Da kann ich auch zwischen den eigenen Spielen nicht differenzieren. Ich glaube, ich habe mir mal eins für irgendeine Kinderzeitschrift mal angeschaut und mal so kurz vorgestellt. Aber das ist schon so lange her, dass ich die Details auch nicht mehr im Kopf habe. Es gab einige Spiele in der Richtung und es gab auch noch so ein Party-Game-Spin-Off, Mutant Melee oder so ist dieses, wo man dann so ein bisschen die typische Mario-Party-Game-Nummer dort hat ablaufen lassen können oder Wario-Party-Minispiele. Ist ein Stück Pizza. Ja, wir machen Pizza drehen statt Flaschen drehen. bei wem die Salami landet, der muss es dann anstellen. Muss den Rest von der Decke abkratzen. Nee, aber abgesehen von den Sachen gibt es auch noch eben diverse Umsetzungen und computerexklusive Spiele. Wie gesagt, da würde es zu sehr ins Detail reingehen und da kenne ich mich auch zu wenig aus. Die sind, glaube ich, auch alle quasi nie so an diesen Erfolg von Turtles in Time rangekommen, weil sonst wären die uns halt auch einfach sehr viel präsenter. Ja, ja. Ich glaube, ich habe auch fast alles gespielt, was irgendwie... Ja, hängt natürlich auch viel damit ab. Natürlich sind wir heutzutage auch noch Turtles-Fans, aber ich glaube einfach, in der Präsenz, wie man so die ganzen Sachen wahrnimmt. Ich habe zumindest Turtles dann in der späteren Zeit immer mehr am Rand wahrgenommen. Ich habe jetzt nicht religiös jede Folge der neuen Serie geguckt, sondern wenn es mal gelaufen ist, vielleicht mal mitlaufen lassen oder so. Ne? Da ist mir aber auch eben nicht jeder Release, von denen es Millionen dann gab, als Spiel, als Zeitschrift, als Comic, als TV-Serie. Die Comics haben wir noch gar nicht drüber geredet. Die sind auch fantastisch. Ja, wir haben über die Anfangscomics natürlich dort geredet, aber da können wir jetzt gleich gerne zu den Comics kommen, bevor wir dann auf die TV-Serien dann richtig dann eingehen. Außer lustige Taschenbücher, kein großer Comicleser. Ja, also ich weiß noch, dass ich die ersten Übersetzungen auch verschlungen habe. Das waren so silberne mit Gold Wie heißt das ganz oben bei einem Comic? Also das Cover natürlich, mit aber Bordüre. Mit Gold Schriftzügen waren die Turtles-Ausgaben. Die mochte ich sehr gerne. Also dass das so leicht abgesetzt ist vom Cover. Genau, genau. Das hat so Spaß gemacht zu lesen. Druck. Ja, das war kein richtiger Reliefdruck, sonst hätte ich das natürlich gesagt. Entschuldigung, ich dachte, dir fehlte das Wort. Nee, mir fehlte das Wort nicht, mir fehlte der richtige Ausdruck. Aber lass uns nicht vielleicht gar nicht so lange über die Comics reden. Die waren eigentlich per se alle gut. Ja, Tim hat die alle gelesen. Das war eine nette Ergänzung halt zur Serie damals. Ich muss sagen, ich habe leider gar nicht so viel von den Comics gelesen. Als ich dieses oder letztes Jahr in Amerika 19 wurde. In Amerika war, habe ich mir so einen kleinen Bunch mitgenommen und da halt mal reingeschniegt, aber so wirklich aktiv gelesen habe ich die leider nicht. Ich habe zu der Cartoon-Serie damals so ein, zwei Sachen gehabt, aber die Originalbände, das ist leider auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Mhm. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Ja, aber per se, also wie gesagt, ich glaube, dass der Großteil, vor allem in Deutschland, kennt die Turtles halt, wie gesagt, aus der 90er-Serie, aus den Realverfilmungen. Und jetzt hoffentlich, weil vielleicht können wir den Sprung dann machen, von den Comics, weil die Comics halt immer nur so per se nebenbei gelaufen sind. Weißt du, ja, was ich meine? Also vor allem in Deutschland. Vor allem in Deutschland. Sie waren halt nie Teil der großartigen Turtles-Popkultur. Da würde ich halt, wie gesagt, die Actionfiguren eher noch mit zuzählen. Die Filme und die Serie. Also das war so der Grundteil, den jeder Turtles-Fan irgendwie kannte. Und ich hoffe ja persönlich, dass sich das jetzt ändert mit der neuen Serie, die jetzt am 4. um 10, genau, startet sie auf Nickelodeon. Tim und ich haben uns das Ganze angeguckt. Ich habe den Piloten habe ich mir auch angeschaut, genau, aber jetzt noch nicht alle Folgen. Die Hälfte des Piloten gesehen, ne? Die ersten 22 Minuten. Ja. Eine Folge hat 25 Minuten oder 22 bis 25 Minuten und ich persönlich würde mich jetzt, nachdem ich gestern die aktuellste Folge gesehen habe, tatsächlich als kleinen Fan outen. Also es hat so einen kleinen Platz in meinem Herzen gerade und ich freue mich sehr, neben auf Breaking Bad natürlich, aber neben Walking Dead, jetzt gerade das, worauf ich mich mit am meisten freue, auf Neuveröffentlichungen. Ja, also wöchentlich momentan. Ich glaube, 11 oder 12 Folgen gibt es in der ersten Staffel. Genau, und die aktuellste ist, glaube ich, die 6. Das ist die 6., das heißt, wir haben auf jeden Fall schon den Zenit erreicht. Die Hälfte ist rum. Und es ist zwar schon die zweite Staffel bestätigt für nächstes Jahr, aber ja, es gibt einfach, also momentan ist dieser Mikrokosmos, der sich in dieser Serie entwickelt hat, noch sehr klein und es gibt einfach, man weiß halt durch früher einfach, dass es noch riesengroß werden muss eigentlich. Ja. Und das macht es halt auch so spannend zu sehen, also so die Gegner bis auf Shredder, der jetzt halt irgendwo mal, wie ich vorhin schon erzählt habe, halt irgendwie mal als Randcharakter und Oberbösewicht etabliert wurde, der aber nie bisher aktiv bei den Turtles aufgetreten ist, waren es bisher eigentlich auch alles Gegner, die man so jetzt nicht kannte, bis auf die Cranes, die allerdings eine ganze Spezies darstellen. Genau, also so wie es in den Comics ursprünglich mal gewesen ist, auch wenn die, glaube ich, nicht direkt, also es gab ja auch so Aliens, die wie Crane dann so in Bäuchen dann herumgeschleudert sind von Roboterkörpern. Das denke ich mal dann wieder so Throwbacks dann hinten. Ich habe, wie gesagt, außer den Piloten die neueren Sachen noch nicht dort geschaut, aber es lässt sich schon absehen, dass es eine Serie ist, die mit Liebe entstanden ist, dem Turtles-Medium und den Turtles-Fernsehen gegenüber und natürlich aber sich traut, trotzdem mit Elementen mal ein bisschen herumzuspielen und sagen zu machen, du hast ja April erwähnt, die zum Beispiel jetzt eben nicht mehr oder altersmäßig auf dem Niveau, wie die Turtles selbst ist. Ja. Also nur ganz, ganz kurz als Grundtrivia, damit man versteht, was mit der Serie überhaupt passiert. Die Rechte für die Turtles haben die Besitzer nicht mehr. Also die haben Teilrechte. Die dürfen jetzt irgendwie die 5 Schwarz-Weiß-Ausgaben mit je 48 Seiten als Comic im Jahr veröffentlichen. Ansonsten sind die Rechte jetzt halt bei Nickelodeon und die werden jetzt natürlich ähnlich wie bei Ben 10 wahrscheinlich oder bei SpongeBob wahrscheinlich auch, so eine dicke Marketingaktion fahren. Also ich glaube, an den Turtles kommt man jetzt auch demnächst nicht mehr vorbei in Deutschland. Können die Mods für die nächste Game One-Sendung machen? Das wäre sehr lustig. Ja, aber ich bin Buditello und Simonella. Simonella ist sehr gut. Und Anfang, also der Grundunterschied zu den Leuten, oder für die Leute, die die Hauptserie kennen, ist auch schon, dass die Turtles jetzt allesamt sehr, sehr oder mehr in Ecken gedrängt werden. Also du hast mit Leonardo... Sind stark charakterisiert worden. Genau, sind sehr stark charakterisiert worden und jeder von denen hat auch irgendwie so eine eigene Persönlichkeit entwickelt. Auch visuell. Und, auch visuell. Und du hast mit Leonardo, der relativ unverändert ist zu den Grundturtles, die man kennt. Ja. Dann hast du Donatello, der jetzt der größte von allen ist, der sehr schlaksig und hat eine Zahnlücke. Ja. Michelangelo ist der kleinste von allen. Und sehr kindlich. Sehr, sehr, sehr kindlich, hat auch ein sehr kindliches Gesicht noch. Und mit Raphael hast du halt so einen, der sehr abgebrüht ist und sehr rebellisch. Und auch sein Panzer ist stellenweise schon abgebrochen. Also er hat schon so einen sehr kaputten Panzer. Er ist schon Straßen erfahren. Genau, er ist Straßen erfahren, hat schon viel erlebt. Dann hast du Meister Blinddarm, der einen sehr, sehr langen Bart hat, das mich tatsächlich jedes Mal nervt. Das stört, ey. Das nervt mich jedes Mal. Das ist mir nicht egal, das passt, finde ich. Das ist so, man muss sich vorstellen, wie so eine lange Schnur einfach. Also es ist nichts Dickes oder Geflochtenes oder so. Das passt einfach zu der sehr schlaksigen und geraden Statur von Meister Splinter für mich. Ja, dann gibt es April, die jetzt die Tochter von einem Wissenschaftler ist, von ihrem Vater, klar, ja. Der Wissenschaftler ist und dann werden sie halt entführt von den Krang. Ja. Und die Krang sind für mich ein kleines Highlight tatsächlich in der Serie. Wer die alte Serie kennt, da gab es quasi Krang, der sich einen Körper gesucht hat oder einen Körper gebastelt hat und dann das Gehirn im Bauch diese Figur stattfand. Und hier ist es jetzt so, dass sie auch wieder, es gibt ihn quasi hundertfach. Ja, und die und Roboter sind lange nicht mehr so, also die sehen halt, entweder sind sie komplett gleich aussehend mit Menschenhaut oder was mittlerweile jetzt im Verlauf der Sendung entstanden ist, dass sie halt so wie Terminator-Skelette quasi rumlaufen. Das ist so ein Element, glaube ich, was aus den Ursprungscomics dort gewesen ist. Dort waren die Krang, obwohl sie, glaube ich, dann anders so genannt wurden als Rasse, als Aliens mal auf der Erde vor langer Zeit abgestürzt und haben sich dort als Menschen in diesen Roboterkörpern verkleidet und sich versteckt, um dort irgendwas zu bauen, damit sie wieder auf ihrem Planeten zurückkehren können. Ich glaube, da so Bildsprache und elementemäßig, auch wenn ich es in der neuen Serie noch nicht gesehen habe, ist wahrscheinlich doch, hört sich für mich recht inspiriert von den alten Comics an gegenüber den Krang aus der Serie. Und die Entstehungsgeschichte ist einfach, jetzt habe ich seinen Namen gerade vergessen. Splinter. Wie hieß er denn jetzt echt? Hamato Yoshi. Genau. Dass er sich quasi Turtles oder Schildkröten geholt hat, 4 Stück. Und dann ist ihm ein Typ aufgefallen, also einer der Krang. Erfährt man dann später. Und er hat ihn belauscht. Und da sind die Krang halt nicht so gut drauf zu sprechen gewesen. Bring dich um und deine Familie. Genau. Und sie hat ein Mutagen dabei. Und dieses Mutagen handelt es sich quasi jetzt gerade bei allen Folgen so ein bisschen. Dann sind die Turtles quasi entstanden durch das Mutagen, sind in die Kanalisation geflüchtet, wurden 15 Jahre trainiert und durften jetzt in der ersten Folge das erste Mal dann auch nach draußen ans Licht. Genau. Und schon beim Intro, da sieht man die natürlich auch schon draußen, das Intro hat sehr, sehr viele, da merkt man den Unterschied zwischen dem Ubisoft-Remake von Turtles in Time und der neuen Serie von Nick. Da gibt es sehr, sehr viele Anspielungen auf die, auf das Grundintro von der 90er-Serie. Ja. Und allein das finde ich schon sehr, sehr toll. Da wird auch jeder Turtle einzeln vorgestellt mit seiner als Charakter, was ihn ausmacht. Und man hat direkt dieses Gefühl dieser Verbundenheit. Und der Turtle-Song ist auch im Englischen sehr cool. Ja. Doch, also er geht ins Ohr. Das muss man ihm lassen. Er geht ins Ohr. Ist kein Frank Zander. Aber was ist schon Frank Zander? Was ist aber schon Frank Zander? Also ich meine, an das Original-Intro kommt man halt nicht mehr ran. Also sagen das wir mal deutsche so, Original-Intro. Es ist wenigstens kein Titelsong mit Autotune. Das ist schon mal okay. Das ist ein Pluspunkt, ja. Ja. Vielleicht kommt es ja noch. In der ersten Folge... Go Ninja, go. in der ersten Folge merkt man aber auch direkt den Weg, den sie eingeschlagen haben und dass sie aber auch dann in Folge 2 und 3 auf die Resonanz des Publikums gehört hat. Also in der ersten Folge hat man noch relativ viel Anime Sequenzen, also mit leuchtenden Augen, mit runden Augen, ist tatsächlich viel Bildsprache, was aus so Animes oder typisch japanisch auch aus Videospielen dann ist, dass da teilweise so Emotionen werden gezeichnet auf dem Bildschirm. Ja. Ja, dass du auch so kleine so Cutaways hast, so kleine Szenen, da siehst du auf einmal sich Donatello, der dann in den Bildschirm guckt und der hat dann so Streifen, die dann auch zeigen, ich bin überrascht, direkt über meinem Kopf rüber. Und das gab es dann halt in Folge 3, 4, 5 gab es das schon nicht mehr so sehr und mir gefällt's, dass es dann nicht mehr so sehr da war. Ja, also ich fand's jetzt auch nicht super störend, aber also ich find's halt angenehm, dass es so punktuiert kommt, wie halt auch, was man der Sendung sehr zugute halten muss, die Gags auch sehr punktuell kommen und auch irgendwie wirklich Genau, in der richtigen Sekunde. Nie zu spät und nie zu früh einsetzen. Also ja, da ist sehr viel Liebe zum Detail drin. Man merkt, deswegen, ich habe das hier auch schon vorgeschlagen, dass wir uns einfach mal 2-3 Folgen angucken. Man merkt, dass die Gagschreiber sehr, sehr gut sind und dass sie Situationen sehr, sehr gut abschätzen können. Ich glaube, wir müssen kurz eine Pause machen, Pizza, weil Pizza da ist. Ja, Tim geht kurz Pizza kaufen. Man merkt, dass die Situationen, in denen Gags stattfinden müssen, da hast du keine halbe Sekunde zu lang. Ja, das ist, dauert nicht sehr lange, bis dieser Gag wird aufgebaut und dann wird er genau in der richtigen Sekunde aufgelöst. Und das ist sehr, sehr schwer. Also wir merken es ja auch, wenn wir irgendwie für Game One versuchen, Gags zu schreiben, dass wir dann im Nachhinein merken, ey, der war einfach 5 Minuten zu lang. Oder 10 Sekunden zu lang. 10 Sekunden sind eine Welt, wenn du Gag schreiben möchtest. Und, das musst du auch denen auch nochmal zugute halten. Natürlich, was wir auch bis erwähnt haben, die neue Serie ist computeranimiert. Genau. Ja, genau. Also als Animationsserie ist jetzt die erste, die tatsächlich komplett nach dem großen Kinofilm von 2007 auch am Computer entstanden ist, aber für mich im Vergleich zu anderen Animationsserien eben, wie du schon ausgeführt hast, Chris, trotzdem so gut, dass das Lebensgefühl und den Stil dann reinpasst, weil ich war mir auch ein bisschen skeptisch vorher gegenüber, okay, ja, computeranimiert und wenn man die nur... Wir müssen kurz einmal Pause machen. So, und am Geschmatze werdet ihr erkannt haben, die Pizza ist tatsächlich angekommen. Ja, und meine ist sehr lecker. Meine ist auch also sehr lecker. Also wir haben jetzt tatsächlich keine großen Überraschungen auf unsere Pizza erwartet. Ich habe eine klassische, weil das die Leute natürlich auch interessiert, was denn ein Turtles-Fan ist, während ist der über Turtles redet. Ich habe eine klassische Käsepizza mit mehr Käse und noch mehr Käse und Knoblauch und Zwiebeln. Statt Käse packen Sie bitte noch mehr Käse drauf. Ja, ich möchte keinen Belag, ich möchte Käse. Und auch keinen Grundpizza, kein Teig, ich möchte Käse. Wir haben gerade drüber gequatscht, dass die Gags halt sehr, sehr punktuiert und sehr, sehr auf den Punkt genau kommen. Und dass es natürlich auch sehr, sehr schwer ist, sowas zu machen. Also auch wir verzweifeln ja irgendwie jede Woche an den Gags für unsere Sendung. Ja. Und im Kontext eben, dass es eine computeranimierte Animationsserie ist, das Skript muss eben auch schon sehr früh sehr dicht und sehr fest sein, damit das eben alles auf Dauer dann auch computeranimiert und auf den Punkt so geschnitten werden kann. Und du kannst ja auch nicht sagen, ach, render mir mal eine Minute extra und ich guck mal im Schnitt, wie man das nochmal lustiger machen kann und alles. Ja. Das muss schon alles sehr gut vorbereitet sein. Und ich muss auch sagen, selbst nach einer Folge, die natürlich jetzt noch nicht wohl da ganz bei den Höhen angekommen ist, die dann die späteren Folgen zu scheinen, haben, hat sich schon angedeutet, das könnte eine ganz coole Serie werden. Ja. Ja. Also es gibt ein paar Sachen. Jetzt müssen wir quasi das Pferd von hinten aufrollen. Das Pferd aufräumen. Das Feld von hinten aufräumen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich Michelangelo als zu dumm erachte. Also er ist halt einfach ein bisschen noch in den ersten Folgen wird er zu dumm charakterisiert. Ja, halt sehr naiv. Er macht halt Dinge, die man. Er hinterfragt auch Dinge, die einfach keinen Sinn machen. Und da merkt man, okay, er ist einfach nur da, um sehr, sehr viel Stumpfsinn zu bringen. Wäre das eine Sendung mit Menschen, würdest du sagen, er ist quasi schon nicht hochgradig, aber er ist auf einem Level von einem geistig behinderten Kind. Stellenweise. Also wenn er irgendwelche Pläne hinterfragt, die sie geschmiedet haben, das mit dem Auto zum Beispiel, wo das Auto in Folge 2 ist es, glaube ich, das fährt zur Ablenkung ein Auto in eine Industrieanlage. Mhm. Und er hinterfragt dann so, hey, ein Glück, dass dieses Auto auftauchte. Und dann wird ihm halt kurz erklärt, hey, das waren wir. Ja, aber wir sind doch hier. Und weißt du, also da merkst du, dass sie einen Charakter brauchten, wo sie halt diese extrem stumpfen Gags benutzen können. Und ansonsten, sehr, Meister Splinter hat einen sehr, sehr guten Humor. Also meine Lieblingsszene mit ihm. Er ist sehr trocken eben, ne? Genau, sehr, sehr trocken. Aber auch genau auf den Punkt. Und meine Lieblingsszene war die, wo die Turtles, weil sie ja raus müssen sie einen Anführer bestimmen. Und der Anführer ist natürlich Leonardo. Also auch in der Serie ist Leonardo der Anführer und hat die Anführer. Ja, das ist eine sehr schöne Szene. Da habe ich auch gelacht gestern. Da musste ich tatsächlich sehr lachen, weil Sie steht buhlen halt alle um diese genau, Anführer. Sie buhlen halt und erklären so, ja, aber ich bin der und ich bin der und ich bin der. Und Michelangelo sagt halt so, ich könnte auch Anführer sein. Und dann so, ja, warum? Ja, ich wollte es nur gesagt haben. Also, warum nicht? Und in dem Moment kommt der Spin und meinte, ja, es wird eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Ich muss mich mal zurückziehen. Ja, ich gebe euch morgen früh Bescheid. Nee, das ist ja der Punkt. Man denkt halt so, ja, es wird jetzt so Wochen dauern. Dann geht er kurz in den Raum, die Tür schließt sich, die Tür geht direkt wieder auf und dann so, Leonardo. Und daran merkst du halt, dass sie genau wissen, wie Gags funktionieren. Und auch die neueste Folge ist Folge 6, über die wir jetzt quasi, nee, 5 oder 6? 6. Metalhead heißt sie. Ja. Da merkt man halt, dass sie auf einem sehr, sehr hohen Level in Sachen Humor angekommen sind und dass sie auch mit Sounds sehr, sehr gut spielen können. Also viele Gags werden da über Sound transportiert. Ja. Als Beispiel muss Donatello, der halt in Metalhead, in der Folge bastelt er quasi einen Kampfdruiden aus Alien-Teilen. Genau, es geht halt darum, dass er mit seiner Waffe, mit dem Stab nicht mehr zufrieden ist und halt einfach eine Waffe haben wir, die auch gegen die Crane, gegen diese Metallmaschinen eine Chance hat. Genau, und dann will er erstmal zu Meister Splinter gehen und sagt, Meister Splinter, meine Waffe, ich brauche ein Upgrade. Und dann sagt Splinter, mein 6-Fuß-Stab, 6-Fuß-langer Stab, ich brauche da ein Upgrade. Und jeder denkt so, ah, Meister Splinter versteht direkt oder weiß direkt, er will irgendwie Kampfwaffen haben, richtig geile Schwerter oder sowas. Und dann sagst du hinter, ein 7-Fuß-Langstab. Und dann so, nein, richtig, Technik muss dahin. Und dann so, ein solarbetriebener Stab. oder gut ist dann auch, Meister Splinter, ich muss ihn aufmotzen, bla bla bla. Und Splinter sagt so, ja, das musst du wohl. Und er geht schon so derbe ab, warum darf ich nicht? Und dann Stille, ach, ich darf? Weil auch in dieser Serie ganz, oder was heißt ganz oft, aber am Anfang kamen einfach diese Dinger von Splinter, die auch ganz super waren, wenn sie was gefragt haben und er dann so, ja und nein. Ja. Dürfen wir heute raus? Ja und nein. Genau, ja, und dann siehst du halt einen Umschnitt auf die Turtles, die freuen sich und dann kommt dieses und nein. Und dann so, oh. Und dann sagt Raphael auch so, ich hasse es, wenn er das macht. Und was man dazu auch sagen muss, obwohl wir es jetzt quasi versuchen auf Deutsch zu zitieren, also wir haben sie auf Englisch gesehen, die Deutsche stand uns noch nicht zur Verfügung, deswegen können wir jetzt auch nicht sagen, dass die Deutsche am 4. extrem geil sein wird. Aber wenn man die Synchroarbeiten kennt, also auch SpongeBob ist sehr, sehr hoch also auf einem sehr, sehr hohen Level synchronisiert oder Ben 10 auch, deswegen glaube ich nicht, dass jetzt bei den Turtles gerade schlechte Sprecher irgendwie können es ja davon überraschen lassen, je nachdem, welche Qualität, also die Vorlage ist schon mal gut gelungen, ne? Und ich glaube, da kann man das Vertrauen in Nickelodeon tatsächlich, unabhängig davon, dass man zur gleichen Firma gehört, dann tatsächlich dann haben. Klar, also ich gucke mir zum Beispiel Ben 10 nicht an. Ich verstehe auch nicht, warum sie nicht werben mit den Machern von vom Schwestersender, der Macher von Game One. Jetzt die Turtles. Genau, fast so geil. Aber was man der Serie, wir könnten jetzt quasi über jede Folge reden, vielleicht sollten wir das auch tun, aber was man der Serie auch sehr, sehr zugute heißen muss, sind diese ganzen kleinen Details. So, es gibt auch Veränderungen. Beispielsweise haben die Turtles jetzt nicht mehr 2 Zehen, sondern 3 Zehen. Mhm. Und auch das wird irgendwie thematisiert, indem Michelangelo zum Beispiel sagt, hey, ich habe hier, es gibt eine Folge, da versucht er einen Freund auf MyFace, heißt die Seite. Ja. Und das ist quasi einer seiner, das ist sein Lieblingskämpfer. Ja, so, der sieht halt aus wie Chuck Norris einfach. Und warum nicht? Und er sucht halt irgendwie Kontakt zu Menschen und alle Turtles oder seine Brüder versuchen ihn halt irgendwie davon fernzuhalten, so hey, jetzt noch nicht. Und er sucht halt den Kontakt und weiß halt nicht, dass er quasi für Shredder arbeitet. Mhm. Und da erklärt er ihm auch so, ja, ich habe hier all meinen 13, ja, es wird halt damit gezeigt, so, all meinen 13 habe ich Namen gegeben. Und hier an meinem anderen Fuß habe ich auch 13. Und dann wird es halt immer weiter gesponnen. Und generell gibt es auch sehr, sehr viele Running Gags. Wir haben uns jetzt gerade in der kurzen Pause, die wir hatten, als wir die Pizza entgegengenommen haben, auch schon über Running Gags unterhalten. Beispielsweise schaut Leonardo eine sehr an Star Trek angelehnte Serie. Also man sieht offensichtlich, das ist eine Persiflage auf Star Trek. Im Gegenzug, die ist aber handgezeichnet, oder? Die Serie, die im Fernsehen läuft, ne? Genau, die ist handgezeichnet. Und da kannst du vielleicht was kurz zum Running Gag erzählen? Naja, also es ist so, erstmal hat der Kapitän, der halt sehr an Captain Kirk erinnert, So sein Standardspruch, den ich jetzt aber leider nicht aus dem Kopf weiß. Ja, nee, aber es ist halt mit Leadership und ja, mit dem, was Leonardo quasi verkörpern möchte. Und grundsätzlich ist es so, dass jemand, bevor er diesen Spruch sagt, hat einer seiner Crewmitglieder immer quasi so Nervenzusammenbruch. Oh, wir werden alle sterben. Und dann wird die Situation durch einen Smack ins Gesicht von dem Captain abgewendet, der ihn dann damit wieder zur Vernunft bringt. Ja. Und in der ersten Folge am Ende, also die erste Folge ist eine Doppelfolge, am Ende ist es genau die gleiche Situation bei den Turtles. Da rastet Michelangelo aus und kriegt dann auch plötzlich einen ins Gesicht. Aber Michelangelo reagiert dann einfach, du hast mich geschlagen. Warum hast du mich geschlagen? Warum hast du mich geschlagen? Und dann kommt halt genau die Rede, die er davor in diesem Star Trek, in der Star Trek TV-Serie hat, versucht er dann auch anzubringen, ist bei der Hälfte und die Turtles sind schon wieder weg. Ja, genau, alle sind weggelaufen. Und ja, sehr, sehr lustig. Aber auch... beispielsweise ist es so, dass im Hintergrund in der Kanalisation, wo sie leben, siehst du halt auch Sachen aus den ersten Filmen. Beispielsweise der dritte Film ist der Zeitreisefilm, also der dritte Realfilm. Das ist das Zepter unter anderem zu sehen im Hintergrund. Und da merkst du halt, die Leute haben sich auch ein bisschen damit beschäftigt und versuchen irgendwie ihren eigenen Stempel aufzudrücken, aber entfernen sich halt nicht von den Wurzeln. Und jeder, ich finde es total geil, wie die Bösewichte eingeleitet werden. Also ein Beispiel ist Baxter Stockman, der in der Serie, und da muss ich sagen, mit der Serie hatten wir beide, mit der Folge hatten wir beide ein moralisches Problem. Ja, tatsächlich. Also da kann man vorher noch zu sagen, es wird auch nicht so aufdringlich wie, oh, jetzt müsst ihr mich korrigieren, war es... Wo wurde denn am Ende noch immer die Moral? Das war nicht He-Man, oder? Das war... South Park. Doch, aber bei He-Man auch und bei She-Ra. Da gab es ja... She-Ra, genau. Bei diesen ganzen Filmation-Serien gab es ja immer die Folge. Was haben wir gelernt? Genau. Ja, genau. Da gab es die Folge, dann gab es den Abspann-Gag und dann noch danach die Moral von der Geschichte. In der heutigen Geschichte habt ihr gesehen, wie die Widgets durch Evelyns Verkleidung getäuscht wurden. Sie haben gelernt, dass schlechte Dinge schön wirken können und dass man Fremden gegenüber vorsichtig sein muss. Aber das gilt auch andersherum. Deshalb ist das Sprichwort, es ist nicht alles Gold, was glänzt, so wichtig. Es bedeutet, dass die äußere Erscheinung täuschen kann. Und ihr solltet nichts und niemand nur nach dem Aussehen beurteilen. Was drinnen ist, zählt wirklich. Nicht ganz so plakativ, aber dennoch gibt es in den Turtles-Folgen auch immer eine Moral. Also am hervorstechendsten ist halt die Folge eigentlich, in der Michelangelo halt seine Freunde über MyFace sucht und dann quasi nicht am Ende gesagt wird, ja, nicht Online-Freunde sind nicht auch echte Freunde und sowas, sondern man erfährt es halt einfach so innerhalb dieser Folge und das gibt den Ganzen halt auch so einen moralischen Aspekt. Und genau, ich glaube in der dritten Folge oder war es die fünfte? Die Baxter-Folge war die vierte sogar, glaube ich. Ja? Auf jeden Fall. Egal. In der hatten wir beide einen moralischen Eklat. Genau, und zwar ist es so, dass Baxter in dem Fall ein Angestellter ist, der in seiner Firma gemobbt wird. Und er möchte sich halt rächen. Also es sind schon Themen, die auch Jugendliche bewegen. Tatsächlich. Ja. Also Mobbing im Freundeskreis oder Freunde online, Freunde offline. Und da ist es so, dass Baxter halt gemobbt wird und die Turtles ihn eigentlich weiter mobben. Also es ist so, er hat sich so ein Roboter-Suit gebaut. Genau. Und Donatello findet zeitgleich ein Bauteil von einer Alien-Rasse. Und das hat er quasi zu einem Teapot. Also zu einem, gebastelt, zu einem Turtles iPod. Genau. Quasi. Ach so, ich dachte zu einem Tee. Das ist nämlich auch, um da nur kurz, also es ist halt Michelangelos hervorstechendste Fähigkeit in dieser Serie ist eigentlich, Sachen Namen zu geben und die dann immer. Also ich mache das ja persönlich auch ganz gerne, Witze erklären. Ja. It's a teapot, because, also es ist ein Teapot wegen Turtles und Pot. Ja, oder auch der Gegnernamen zu nennen. Sehr, sehr lustig ist in der ersten Episode, tut mir leid, dass du fast schon abschaltest, aber das ist interessant, aber okay. die Begeisterung, die da heraussprudelt. Ja, weil tatsächlich das erste Mal eine Serie, die mich als Kind total beeinflusst hat, jetzt den Sprung geschafft hat, mich immer noch zu catchen. Also weil ich weiß, dass die Serie 1-2-1 umgesetzt aus den 90ern. Mich jetzt heutzutage, ich fände es halt nett, ja. So wie ich die Spider-Man Collection mir jetzt geholt habe, ich finde es halt nett. Mhm. Ja? Aber das ist halt schaffen, eher aus das Nostalgie. Ganze, genau, aus Nostalgie. Und das Ganze jetzt so in unsere Zeit zu schaffen, dass es nicht für Erwachsene nicht langweilig ist. Mhm. Ist sehr, sehr schwer und deswegen freue ich mich ja doppelt, weil es auch noch mit meine Lieblingscharaktere sind. Und die Eigenschaft von Michelangelo ist halt tatsächlich, einen Namen zu erfinden. Und in der ersten Folge oder in der ersten Doppelfolge am Ende. Genau, im Piloten ist es so, da haben sie den Gegner, der heißt Snake. Ja? Und da ist es auch so, dass Raphael ihn zum Beispiel bedroht, selbst ihn mutieren zu lassen. Also die Turtles agieren auch noch ein bisschen anders als in der 90er-Serie. Ja. Sie kämpfen auch und man sieht auch Blut tatsächlich, also Roboterblut und all sowas. Aber da ist es so, dass Snake mutiert und er mutiert halt zu einer riesigen Pflanze. Ja, und dann kommt Michelangelo und sagt, Alter, wer hätte gedacht, dass er zu einer Pflanze wird? Und dann kommt Raphael und sagt, wieso sollte man das denn voraussehen? Und dann so, ja, ich dachte, er wird zu einer Schlange, er ist Snake. Und dann sagt Raphael, Alter, was? Und dann so, ja, dann kommt wieder Michelangelo, das ist sehr, sehr schnell geschnitten. Mhm. Und Michelangelo sagt dann so, you don't understand science, hä? Huh? Und weil er halt einfach denkt, dass Snake dann zu einer Schlange werden müsste. Und so agiert es dann halt die ganze Zeit. Also Metalhead hat den Namen auch von Michelangelo bekommen, weil er halt einen Metallkopf hat. Und in der Sekunde sagt er halt, Donatello, ich weiß noch nicht genau, wie ich ihn nennen soll. Kommt Michelangelo, sagt, ja, Metalhead, er hat einen Metallkopf. Versteht ihr? Metalhead. Und er versucht immer wieder, die Gags zu erklären. Und das macht das Ganze auch recht sympathisch. Also da merkt man aber auch, dass er quasi der Naivste und der Jüngste und der Dümmste. Also ich finde nicht dumm, er ist halt naiv. Okay, du findest ihn naiv. Ja, ich glaube, man muss das auch dann nicht wirklich so eng kategorisieren. Ja, genau. Die brauchen eben ihre Schemata, damit du auch beim Zu- oder als Zuschauer dann so etablieren kannst, welche Figur wie wo welches Gag-Potenzial hat. Und es hängt dann davon ab, wie die Schreiber das dann eben ausnutzen oder nicht. Die haben ja immer noch Zeit, dass da komplette Schablonen dann am Ende draus werden, die nur. Und Entschuldigung, nur bitte. Der Metalhead hat mich auch sehr erinnert an den Endgegner in Turtles in Time beim Alicat Blues. Ja, genau. Das ist lustig, weil da musste ich auch dran denken an den Kampf in diesem Hinterhof. Aber im Prinzip ist es ja auch. Also machen wir uns jetzt nicht so viel vor. Ja. Aber was auch sehr, sehr gut in dieser Metalhead-Folge, die ist für mich eigentlich so, dass die Quintessenz der neuen Serie schon fast, weil jeder der Charaktere irgendwie seine Stärken ausspielt. Du hast April, die auch irgendwie so eine Seitengeschichte hat, weil sie ihren Vater sucht. Du hast die Krang und du hast vor allem auch die Beziehung untereinander zu den Turtles. Ja. Und da merkst du, und in der Folge siehst du auch, wie gut die Gags tatsächlich funktionieren. Also gerade mit diesem Metalhead und weil Donatello ihn von zu Hause aus steuern kann, ergeben sich sehr, sehr viele Gags. Mit einem NES-Controller übrigens. Genau, ne? Mit einem NES-Controller. Sehr, sehr lustig. Aber Da ergeben sich dann sehr, sehr viele Gags allein aus schon audiovisuell. Und das ist, für mich ist es jetzt gerade tatsächlich die Serie, wo ich mich am allermeisten drauf freue, wenn da neue Folgen kommen. Und die Synchro, zumindest im Englischen, ist fantastisch. Ja. Die ist wirklich richtig, richtig gut. Also sie haben aber auch tatsächlich richtige Schauspieler dafür engagiert. Unter anderem ist Jason Biggs, der Kuchentester. Der Kuchentester aus American Pie spricht Leonardo und das macht er sehr, sehr, sehr gut. Ja. Und so weiter. Also zum Beispiel auch, ich glaube, der damals in der 80er-Serie Raphael gesprochen hat, spricht jetzt Donatello oder andersrum? War nicht Corey Feldman? Nee, Corey Feldman hat die Kinofilme, glaube ich, in den USA gesprochen. Ja, Leonardo genau. Oder so. Und da merkt man dann halt, dass sie sehr, sehr viel Liebe in das ganze Projekt stecken. Ich glaube, also man merkt an der Eloge, die ihr gerade hier, oder das Positive, was ihr über die Serie dann ausgießt, dass die Leute, die dahinter sitzen, sind, glaube ich, von dem ähnlichen Schlag oder den ähnlichen Werdegang, wie wir dann hier genommen haben. Und dass sie natürlich eine andere Art von Job jetzt machen, eine TV-Comedy-Serie. Einen richtigen Job, ja. Ja. Wo sie was Produktives ja, dann tatsächlich abliefern, aber dass man merkt den die Liebe zu den Turtles und zu dem Medium alles dann eben an, was sich in der Serie dann widerspiegelt. Ne? Das sind eben nicht nur Leute, die wissen, wie man einen Gag schreibt, wie man den zusammenbaut, aber jetzt als Turtles-Fan weiß man umso mehr wertzuschätzen, weil die eben auch Turtles-Fans sind. Ne? Wenn sie es nicht gewesen wären, dann würde die Serie nicht so aussehen, wie sie heute ist. Und ich glaube, das ist ein Aufwand, den sie sich nicht unbedingt hätten machen müssen für das, was sie mit der Serie erreichen wollen. Speziell, klar, Nickelodeon hast du sowas wie SpongeBob, was natürlich für viele Generationen funktioniert, auf die viele verschiedene Arten. Aber die hätten auch mit einer normalen, in Anführungsstriche, Kinderserie bestimmt einiges weggezogen und dort auch ihren Erfolg dort gehabt. Es ist sehr positiv anzusehen, dass man eben auch als alter verknöcherter Sack, wie man hier das dann einer ist, eben auch noch seinen Spaß und seinen Spaß da wirklich da rausziehen kann. Ja. Speziell, wenn es dann Eltern mit den Kindern zusammenschauen und jeder dann wirklich was da davon hat. Im Endeffekt. Entschuldigung. Richtig. Es ist halt auch einfach so, da hatten Chris und ich uns schon mal drüber gesprochen. Das Turtles-Franchise ist auch irgendwie etwas, das hat sich nicht viel verändert über die Zeit, aber es ist irgendwie konstant quasi existiert es. Also es gibt ja viele Sachen, die so gerade aus der Zeit der Turtles dann irgendwie in Vergessenheit geraten sind oder die einfach nie so diesen Boom hatten. Aber die Turtles haben es halt geschafft, irgendwie konstant weiter zu existieren. Zwar mal ein bisschen unpopulärer und so und vielleicht jetzt gerade halt wieder sehr viel populärer, aber das ist halt auch, was wir am Anfang gesagt hatten, etwas, was halt sehr generationsübergreifend ist. Auch nicht nur durch die erste Serie, TV-Serie, die eben, glaube ich, der größte Ankerpunkt bei den meisten ist mit den 10 Jahren, wo die gelaufen ist. Es gab eben bis auf so die kleine Periode da um die Jahrtausendwende für ein paar Jährchen immer konstant irgendwas von den Turtles im Fernsehen zu sehen, irgendwelche Kinofilme, irgendwelche Comic-Umsetzungen und eben dafür, dass die Turtles fast schon zu der Zeit, wo sie rausgekommen sind, eben ihrer Zeit ein bisschen voraus waren, glaube ich, haben die auch eben den Kredit gehabt, dass sie sich so lange halten können. Ja. Jeder kann sich, aus welcher Generation auch er immer kommt, was rausziehen und vor allem, wenn jetzt neue Sachen, die mit den Turtles gemacht werden, auch noch die Leute ansprechen, die damals Fans gewesen sind, na, das hast du ja eigentlich den richtigen Schulterschluss dann quasi geschafft. Na, also ich war früher riesiger He-Man-Fan. Ne? Ich kann mir heute keine einzige Folge mehr anschauen, weil es einfach alles so schlimm ist. Ja. Und awkward scheiße und alles. Aber Turtles tatsächlich kann ich mir eine Folge einfach anschmeißen und dann angucken. Und klar ist sie ein bisschen naiver, ein bisschen infantiler, die alten Sachen, die man da schaut. Aber die haben immer noch das gewisse Etwas, wo du dann dranbleiben kannst. Das ist sehr, sehr selten bei Serien so. Eine Sache, die mir bei der neuen Turtles-Generation auch aufgefallen ist, ist, dass jede Serie oder jede Folge irgendwie versucht, ein quasi ernstes Thema sehr, sehr kindlich oder sehr, sehr kind- und jugendlich gerecht zu verpacken. Also ohne, dass es plakativ wirkt. Genau, halt du hast halt gesagt, diese Baxter-Folge ist halt über Mobbing, was ein sehr, sehr ernstes Thema ist in unserer Gesellschaft. Dann hast du halt diese Facebook-Folge, wo über Freunde, ob real oder virtuell, geredet wird. Und ich sehe es jetzt gerade, es gibt eine Folge, die heißt Turtle Temper. Da geht es halt um Temperament und Wutausbrüche von Raphael. Genau. Und wie er quasi seine Brüder in Gefahr bringt, weil er sich selbst nicht unter Kontrolle hat. Und da ist es halt so, dass Meister Splinter ihm auch sagt, pass auf, wenn dich Leute mit Worten beleidigen, also die eigentliche Grundszene ist die, dass er mit den Brüdern auf dem Dach wartet und quasi einen Einsatz versaut, weil er sich nicht unter Kontrolle hat. Und dann werden sie bestraft von Splinter und er erklärt ihnen halt, dass er sich in die Mitte stellen muss und von den anderen Brüdern beworfen werden soll. Ja. Beschossen mit kleinen Gummifeilen. Und Raphael kann quasi jedem Pfeil ausweichen. So. Und dann kommt Splinter und sagt, pass auf, das gleiche jetzt nochmal, aber zeitgleich beleidigt ihr Raphael. Und Raphael wird halt sauer, ist unkonzentriert und dann ist tatsächlich auch sehr lustig, wie er dann mit 400.000 Pfeilen über dem Körper dann den Raum verlassen muss. Und so geht es dann weiter, dass ihm halt erklärt wird, hey, pass auf, wenn Worte sind erstmal nur Worte, nur wenn du sie an dich ranlässt, werden sie halt zu Waffen. Und das muss er dann quasi im Endkampf, ja, gegen den Bösewicht, wo er seine Brüder befreien muss, muss er genau das eben unterdrücken, dass er wütend wird durch Beleidigung. Wobei in der Folge ja auch noch zusätzlich der Aspekt war, Handyvideos und YouTube. Genau, das war auch noch ein ganz Popularität übers Internet. Also sie haben waren auf der Suche oder waren hinter den Krang her und dann wurden sie aber beim Kampf gefilmt von einem älteren Mann, der halt auch Raphael mit Sprüchen halt aus der Fassung gebracht hat. Und da ist es halt einfach so, dass der das Video verkaufen wollte, wirklich, um halt um sich selbst zu bereichern. Genau. Ja. Und das konnte natürlich nicht geschehen, weil das sonst jeder weiß, dass die natürlich Turtles halt existieren und auch, dass die Krang existieren. Und die Krang sind da relativ locker mit umgegangen. Ja. Die Turtles nicht, beziehungsweise Meister Splinter nicht. Und hat halt gesagt, hey, versucht das Tape wieder zu bekommen, aber macht es, geht zu ihm hin und redet mit ihm. So, das ist natürlich dann auch eskaliert und dann kam die Krang und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, also es werden sehr, sehr aktuelle Themen, das ist ja auch eine Sache, die South Park sehr gut macht, dass es sehr, sehr aktuelle Themen immer wieder irgendwie bearbeitet. Und das ist auch mein Wunsch für Staffel 2, dass sie halt vielleicht dann alle 2 Wochen kommen, aber dafür aktuellere Themen behandeln. Oder noch aktuellere Themen behandeln. Das machen sie sehr, sehr gut, unaufdringlich. Und ich glaube auch, dass die Serie einen pädagogischen Wert hat. Mhm. Also ich würde ihnen jetzt zumindest einen halbwegs pädagogischen Wert unterschreiben. Ja. Also sie sind heutzutage natürlich wesentlich cleverer, so eine Message oder Ausrichtung drin zu verbauen, als das sehr Plakative aus den 80ern, wo einfach mal, okay, jetzt hält die Folge an und wir zeigen euch irgendwas. Sagen euch, was wichtig Achtung, ist. Also. Ja, Achtung, kleiner Orko, gehe nicht in den Van vom alten Hippie dort mit rein, selbst wenn er dir Süßigkeiten verspricht. Okay, He-Man! Also so ist es nicht und das wäre ihm zu wünschen, was so den Aktualitätsanspruch angeht. Ja, aber guck, bist du bei irgendeinem Alt-Hippie wegen Süßigkeiten mit in den Wagen gegangen? Das ist eine Sache, über die ich nicht reden will. Heutzutage wären Leute wie ich wahrscheinlich der Alte. Geh nicht zu diesem Gregor. Ich hab gesagt, wie ich, nicht ich. Ja, das will ich nochmal. Und der kullert ihm eine Träne übers Gesicht. Noch speziell ausgeführt haben. Aber nee, die Serie startet am 4. Um wie viel Uhr war das nochmal? 10 Uhr. 10 Uhr. Also es ist eigentlich eine komische Zeit, so weil. Gefühlt ja, aber Sonntagmorgens um 10. Meine, macht man sich gerade fertig, um zur Kirche zu gehen. Ja. Da geht man ins Bett. Und nee, das ist für mich, also in meinen Augen, ist es eine Serie, die man sich nicht schämen muss, als Erwachsener zu sehen. Nö, das auf keinen Fall. Also überhaupt nicht. Und wenn man noch ein bisschen Leidenschaft für die Turtles, vor allem für die Turtles der 90er hat, es ist ein fantastisches. Sie wird von Folge zu Folge vor allem besser. Ja. Und das ist selten. Ja. Dass sowas passiert. Also können wir darauf gespannt sein, die ersten 12, 13 Folgen, erste Staffel und dann die zweite schon gesichert. Die zweite ist gesichert. Also. Die werden wir wahrscheinlich auch dann nach einiger Zeit hier dann synchronisiert zu sehen bekommen. Ich habe mir hier in Richtung Turtles noch 2 Sachen aufgeschrieben, die ich nochmal im Podcast dann drin haben wollte. Wir haben natürlich über die Realverfilmung und die Real-TV-Serie gedreht. Es gab auch Turtles-Konzerte. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Nee. Ich hatte eine CD, aber ich weiß nur, dass es irgendwie diesen Weihnachtsfilm gab, wo auch viel gesungen wurde. Echt? Von den und Turtles, glaube ich. Hörspiele hatte ich alle. Nee, Hörspiele gab es ganz viele und in dem Kontext, bevor ich auf die Konzerte dann eingehe, kennt ihr auch noch die Comic Alls, das gegen Drogen TV-Folge? Ja, das ist super geil. Ganz, ganz großartig. Das war irgendwie so innerhalb der 80er, da war... Gibt's auf YouTube auch. Gibt's auf YouTube bestimmt auch. Ich weiß nicht, ob es in der deutschen Version noch da ist. Die damalige Präsidentin-Gattin Nancy Reagan, von Ronald Reagan natürlich, hatte sich zum Thema gemacht, sie war gegen Drogen. Ja, und das war ihr großes Steckenpferd sozusagen und von ihr wurde sozusagen dann so eine Initiative gemacht, die ganzen Comic-Stars der 80ern zu so einem halbstündigen Comic-Film, wo alle TV-Stars zusammengekommen sind und zwei Brüder, wo der ältere Bruder irgendwie Drogen genommen hat und da sind ihm auf einmal... Gekifft war es, ne? Ja. Und da sind auf einmal dem alle Comic-Figuren erschienen, so von wegen Alf und... Ja, aber ist das die richtige Message? Was du kiffst, dann hängst du plötzlich mit deinem besten Dudes ab. Ja, es ist sehr, sehr, sehr, sehr merkwürdig, weil die Message dort ist natürlich, dass die ganzen Moralgeschichten, die dort am Ende der Folgen dann abgefeiert wurden, so quasi eine komplette Moralgeschichte, wo dann auch Alf kommt und sagt, Drogen sind scheiße, ne, und alles und auch aber einer Katzen, der und dann schnüffelt er wieder an Katzenurin. Ja. Immer so, das war auch wie bei der. Probier lieber diesen Katzen. Von den Turtles war auch einer dabei und es war Michelangelo, glaube ich, dort tatsächlich. Wahrscheinlich, ja. Ne, weil das war ja auch der Partytyp ja auch am ehesten. Ich bin auch süchtig nach Pizza. Und vor allem eigentlich so, weißt, Alf frisst Katzen und riecht dann deren Urin. Die Turtles fressen Pizza und surfen ohne, skaten ohne Schutz. Ja, und was machen die Muppet-Babys, weil die waren ja auch da. Das ergibt jetzt keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn, aber tatsächlich, eigentlich sagt das ja nur aus, wenn du kiffst, dann hast du Visionen von lauter Comicfiguren, die mit dir reden und das ist großartig. Okay, wo kriegen wir jetzt Gras? Müssen wir beim Pizzadienst dort bestellen. Ja. Aber nein, die in den USA gab es tatsächlich so eine Konzertreihe, wo Leute verkleidet in Turtles-Kostümen so getan haben, als ob sie Instrumente auf der Bühne spielen und dann vom Band Musik gelaufen ist. Da gibt es auch so ein Making-the-Band-mäßiges Video, was du in den USA kaufen konntest. Gibt es auch, glaube ich, auf YouTube dann als US-Review dann wahrscheinlich nochmal zu sehen, was aufgebaut war wie so ein typisches VH1 Making the Band Video. Okay, das ist abgefahren, weil ich habe gestern, ich hatte Karten gewonnen für das Rocky Musical gestern. Fast. Das war wahrscheinlich genau fast so schlimm. Fast so gut wie das Turtles Musical. Du hast da tatsächlich Szenen, wo die Turtles dann einsingen und sagen, nee, wir müssen das nochmal ein bisschen höher drehen vom Ton, ne, und die dann mit ihren Plastikhänden an so einer Gitarre sitzen und einfach nur draufhauen und da kommt Musik dann auf einmal aus dem Lautsprecher. Ja, also ganz, man kann auch ein Franchise tot reden irgendwie. Ganz, ganz, ganz großartig, so das zeigt aber, wie beliebt sie damals gewesen. Und eine andere Sache, da habe ich zuletzt auch vor einiger Zeit drüber gelesen, ist mir nochmal in der Recherche zu dem Podcast ins Gedächtnis gekommen. Angeblich soll ja gerüchteweise die Entstehungsgeschichte der Turtles, wie sie mit dem Us entstanden sind, verbunden sein mit Daredevil, der Comicfigur. Also für die, die nicht wissen, wer Daredevil ist, Daredevil ist ein blinder, sehr, sehr gut hörender Anwalt? Anwalt ist er, glaube ich. In einem roten Anzug mit, ich glaube, auch nun Chakos, ne? Und also Teufelsschwänzchen, oder? Genau. Also Teufelshörner? Ich bin mir unsicher. Ja, wer mit den Comics nicht bewandert ist, gab Ende der 90er oder war schon in den 2000ern ein Film mit Ben Affleck dann als Daredevil und mit dem Spin-off Elektra, dann später auch nicht allzu besonders berauschend. Aber angeblich ist die Theorie, Daredevil gibt es als Comics-Figur ja schon wesentlich länger als die Turtles und bei ihm war es so die Entstehungsgeschichte, dass er als noch damals sehender Anwalt, da ist von einem Truck ein Fass runtergefallen, ist ihm gegen den Kopf gefallen und das Fass hat dazu verursacht, dass er dann erblindet ist. Ja, und angeblich soll es so sein, dass dieses Fass, was runtergefallen ist und ihn erblindet hat, das Fass mit dem Us gewesen ist, was danach in die Kanalisation gefallen ist, dort ausgelaufen ist und dann die Turtles dann daraus entstanden sind. Und da gibt's also hat der doch irgendwas Sinnvolles in seinem Leben verbracht. Ja. Eine Sache anscheinend schon, also es gibt so Indizienbeweise sozusagen, da haben bestimmt einige findige Leute dann entsprechend die Comic-Paneele und Sätze rausgesucht. Ich glaube auch Eastman und Laird sind große Daredevil-Fans gewesen und die sich wahrscheinlich den Gag haben nicht nehmen lassen. Wir haben ja schon gesagt, dass die Turtles ja eigentlich auch als Persiflage auf Daredevil und Co. gebastelt wurden. Also ja, also da gibt es ganz sicher irgendwelche Verknüpfungen, aber blinder Aktionismus hilft uns ja nicht. Nee, und ja. Punkt. Nee, das wollte ich noch mal reinwerfen. Habt ihr denn noch Sachen, über die ihr speziell sprechen wollt? In der Serie würde ich gerne noch über zwei, drei Kleinigkeiten reden. Und zwar die Krang, so wie sie dargestellt werden, sind unfassbar lustig auch tatsächlich. Also sie sind sehr gruselig. In der ersten Episode gibt es so eine Zwischensequenz, da wo Splinter sie quasi das erste Mal sieht. Da fand ich sie sehr gruselig, weil auch der Comic, weil der Stil sich plötzlich verändert hat. Mhm. Und sie reden immer so, jeder von denen heißt halt Krang. So. Und dann reden sie halt. In dritter Person davon. Und dann so, Krang, glaubst du, dass die sich die Turtles nennen, an dem Ort, an dem Krang sich befindet, auftauchen? Und dann so, weiß ich nicht, Krang. Nee, Krang, ich bin mir unsicher, ob die sich Turtles nennen, an dem Ort, an dem sich Krang befindet, auftaucht. Fragen wir Krang. Und dann geht's halt immer so weiter. Also, man merkt halt, dass sie, ja, ist auch sehr gut geschrieben. Da fliegt ja doch das Blech weg. Da fliegt Tortenstark. Aber sowas gibt es zum Beispiel nicht, also dass sie solche Sachen sagen. Und, du weißt es ja noch nicht, die Synchro müssen wir noch erstmal hören. Genau, stimmt, das wäre jetzt echt so ein Schlag ins Gesicht. wenn sie daraus jetzt plötzlich nochmal was in. Weil da wird sie dann nicht passen, weil sie halt generell schon ein bisschen auf witziger getrimmt ist. Ja, sagen wir mal so, die Comedy, die in der Serie drin ist, ist auch gut. Serium. Eine Mischung aus Serie und Sendung. Ja. Das Serium hast du genommen. Na, jedenfalls der Humor, der da drin ist, ist halt ein anderer als halt in der alten Serie. Genau, als in den 90ern. Damals ist halt sehr, sehr viel quasi auch. Nee, heutzutage ist ja auch noch recht viel Slapstick fast schon dabei. Also, dass mal irgendwie da einer einen mitbekommt und sowas. Mir gefällt es sehr gut. Also was ich an der Serie noch echt geil finde. Man merkt es vielleicht, dass uns die Serie sehr gut gefällt. Ich glaube, das hat man mitbekommen tatsächlich, ja. Ich möchte noch eins sagen, und zwar ist das ein ganz stilistisches Ding. Die Serie hört immer auf mit einem Freeze-Frame, der dann aber in quasi so eine Art Comic-Panel umschlägt. Ja. Also dann wird das Bild auch so gelblich schwarz und es ist halt einfach so ein leicht sich bewegender Freeze-Frame. Ja, und ist ja auch gezeichnet dann, glaube ich sogar. Und das gefällt mir auch sehr gut, das ist mir auch aufgefallen. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist diese, dass du jetzt direkt bei der Entstehungsgeschichte der Turtles, also sie sind quasi zu Turtles geworden, 15 Jahre, und dann jetzt, sie entdecken die Welt. Und auch Als Teaser wurde diese Pizza-Szene, wo sie das erste Mal Pizza essen, veröffentlicht von Nickelodeon, also schon vor dem Release der Serie am 6. Oktober. Und das war schon sehr lustig. Und da merkt man auch schon, dass sie einen sehr, sehr gute Gag-Schreiber haben. Also sie sind unterwegs und dann kommt ein Pizzabote, sieht die Turtles erschrecken ihn und er fährt weg und lässt halt eine Pizza fallen. Und das erste, was sie machen, ist halt aufheben und dann so, Pizza? Ja, Pizza. Pizza? Und dann gehen sie halt aufs Dach und öffnen das. Und dann erst so, oh, ob das gefährlich ist. Und dann so, ich glaube, es ist Essen. Und dann probiert Michelangelo das. Und anhand der, also es wird halt visuell dargestellt und auch, also, beziehungsweise schon audiovisuell, mit so einem, dass ihm das schmeckt, ja. Und dann versucht das aber erstmal schön zu verheimlichen. Versucht das halt zu verheimlichen, so, ugh. So, ich glaube, ihr werdet das nicht mögen, ich kümmere mich drum. Und dann probieren sie alle und dann so, oh, das ist das Leckerste auf der ganzen Welt, bla bla bla. Weil halt am Anfang der Folge wird halt noch... Die essen ja nur Algen, glaube ich. Genau, Algen und Würmer. Und dann so, ich habe einen Kuchen gebacken. Oh, ein Kuchen. Woraus besteht der? Ja, aus Algen und Würmer. Ja. Und woraus besteht die Glasur? Möchte ich nicht sagen. Genau, möchte ich nicht sagen. Auch sehr, sehr gut. Oder aber auch so, hey Splinter, kannst du uns nochmal erzählen, wie wir vor 15 Jahren hier hinkamen? Bitte. Sehr, sehr lustig. Oh Mann. Mir gefällt das so gut. Vielleicht sollten wir es so machen, dass wir jede Folge nochmal gucken und darüber dann erzählen. Während wir die Folge gucken. Das wäre eine Option. Ja, dann machen wir unsere Audiospur, die Tim und Chris Audiospur zu den Turtles. Genau, die könnt ihr wahrscheinlich dann direkt sinken und dabei parallel laufen. Ja, das ist dann so wie die Slowakei. Und jetzt macht Michelangelo das und das ist sehr lustig. Es war aber auch, ich habe gestern mal wieder... Das war auch sehr trocken, müsst ihr es dann erzählen. Ne? Es war einmal in Amerika geguckt und da ist am Anfang eine Szene, wo glaube ich über 5 Situationswechsel hinweg und bestimmt auch 6 Minuten oder so ein Telefon klingelt. Okay. Und das ist halt relativ am Anfang. Und ich habe das mit meinem Mitbewohner geguckt und dann meinte ich so, also irgendwas stimmt ja nicht, ist das deins? Er so, nee, das ist nicht mein Klingel. Meint, das ist es auch nicht, das Haustelefon ist es auch nicht. Terrassentür aufgemacht? Nee, von da kommt's auch nicht. Ja. Und dann irgendwann natürlich der dümmste Spruch aller Zeiten, hast du die Telefonspur angemacht? Ja. Die Tonspur, Telefon. Aber tatsächlich war es im Film. Und dann kommt irgendwann im Film ein Telefon und dann geht jemand ran und es klingelt weiter. Es hat einen schon so mürbe gemacht einfach. Okay. Das ist Kunst. Ja. Kunst, glaube ich, kann man das nennen. Nee, aber ich würde sagen, wenn ihr nichts mehr Spezielles habt, wir haben uns sehr ausführlich über... Ich suche übrigens gerade die Figuren von 1988 und 1990. Einfach. Deine Käufe dann nochmal visuell dann darstellen. Ja, ich möchte das alles nochmal haben, wenn ihr da irgendwelchen Scheiß habt. Einfach mir Bescheid geben. Ach, einmal das Medium hier für private Zwecke nutzen. Ja, bitte. Ja, aber ich will ja auch, ich würde die gerne reviewen nochmal, weil ich mir jetzt aus den Staaten die neuen Figuren bestellt habe, weil die haben 12... So nach Konsistenz, Farbe und Geschmack. Genau. Lecker. Weil die haben mehr Bewegpunkte und die sind sehr, sehr gut verarbeitet. Ich habe das jetzt gesehen, die haben ihre Schutzkleidung quasi. Damit sind die Gelenke versteckt. Ah, okay. Und das ist sehr, sehr cool gemacht. Und es gibt tatsächlich, es gibt es bisher nur als Teaser-Bild, das kannst du noch nicht kaufen. Dann gibt es ein Spiel, also so ein Spielelement. Ja? Und entweder wird es von sehr, sehr kleinen Menschen bespielt oder es ist einfach arschriesig. So, und das ist locker 1,5 Meter hoch. Aber kennst du, also es gibt einen Actionfigurenhersteller, der nennt sich NECA oder NECA. Ja, die sind geil, die Sachen. Die machen halt super detaillierte, auch viel so Games-Sachen und so. Und da gab es halt zu den Comic-Turtles die Figuren, wo halt auch alle nur rote Binden haben und gleich aussehen, nur unterschiedliche Waffen haben und so. Da bezahlst du mittlerweile pro Figur so 80 Euro oder so, weil die halt einfach ultra rar geworden sind. Und April und diese, kennt ihr die noch von dem Super NES-Spiel. Wenn man im Technodrom ist, diese kleinen hundeartigen Roboter, die einen anbeißen und dann an der Hand hängen, die gibt es halt auch. Und die werden dir hinterhergeworfen, weil die keine Sau haben will. Ja, das sind auch die einzigen, die du noch bei großen Versandhäusern bekommst. Ja. Wenn du nach Turtles-Figuren guckst oder so, dann so, ja hier 3,99 €, nimm 12. Hauptsache wir haben Schreck. Wir wollen sie nicht. Aber das assoziiert halt auch niemand wirklich mit den Turtles. Und Turtles sind ja für mich die Schildkröten und das war's. Ja, es hat sich damals vielleicht gut im Kielwasser dann mitverkauft, aber heute ist es das, was noch irgendwie die coolen Sachen sind. Dann sehr gut ist auch immer, wie sie jetzt erklären müssen, was sie sind. So, weißt du, ja, diese Frösche, also wir sind Turtles. Das ist sehr lustig. Diese Frösche. Crane, die sich Turtles nennen. Hast du noch was, Tim? Nee, im Grunde genommen, also eine kleine Sache kann ich noch sagen. Früher, also wie gesagt, ich war auch sehr figurenaffin, bin ich auch heute noch, aber damals gab es noch, also um den Bogen mal ganz anders zu spannen, ich habe früher, oder die Sammlung habe ich auch immer noch, ich habe sie irgendwann wieder neu aufgebaut, Mighty Max, das waren so Spieldosen à la Polly Pocket, nur halt für Jungs, so mit Horrorszenarien. Das klingt ganz schlimm. Also das ist super gewesen. Gab es auch eine Serie und ein Super NES-Spiel, aber totale Grütze. Aber diese kleinen Miniaturwelten waren halt super. Und die gab es später auch von den Turtles. Und das war wirklich das Ding für mich. Halt diese Leidenschaft für diese kleinen Spielfiguren und dann halt in einem Turtle zum Aufklappen halt eine Welt mit kleinen Miniatur-Turtles, die man da drin basteln konnte. Für die männlichen Männer ein Diorama mit Turtles. Ja, so kann man es wirklich nennen. Kleine Dioramen. Dass man es mit dabei hat. Wir haben es am Anfang des Casts angekündigt, aber jetzt, da die Spannung sich groß aufgebaut hat, jetzt können wir tatsächlich mal wer ist unser Lieblingsturtle eigentlich hier nennen? Ich glaube, jeder hat von den vier Turtles seinen persönlichen Liebling und das können wir jetzt, glaube ich. Gleich prügeln wir uns. Mit den Waffen der Turtles oder mit Pizza im Gesicht. Also wahrscheinlich. Ich habe jetzt gerade die News gelesen übrigens, dass die Synchronsprecher bekannt sind aus die Deutschen. Okay. GZSZ-Darsteller, alles. Ja, alles der gleiche und ein Erzähler. Tim Knauer, Julius Jelinek, Nico Sablik und Tim Kreuer. Ja, Punkt. Ja. Stimmen hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Namen also TKKG zum Beispiel unter anderem. Also, oder die deutsche Stimme von Kristen Stewart wird auch mitsprechen. Okay. Als Raphael. Als Raphael, nee, als April. Als Splinter. Ja. Aber Tim, wer ist dein Lieblingsturtle? Also ich muss sagen, ich habe da quasi so eine Entwicklung durchgemacht. Früher fand ich Raphael eigentlich am coolsten. So, den habe ich auch damals immer gespielt. Sowohl bei den Figuren als auch beim Super NES-Spiel, als auch wie auch immer. Mittlerweile bin ich doch irgendwie mehr so auf Donatello gebrandet. Gefällt mir irgendwie charakteristisch besser. Und tatsächlich auch die Waffe ist irgendwie, vielleicht auch einfach, weil es die technischste von allen ist. Also der hat da keine Klinge in dem Sinne, also es wird schon gezeigt, dass er irgendwie an der Spitze eine Klinge hat, aber die benutzt er halt nie. Ist mein Favorite. Michelangelo. Nein, Donatello. Ach so. Hörst du eigentlich zu? Auch weil er so klug und schön ist, Tim? Tim hatten wir schon, Chris. Also mein Lieblings... mein Liebling damals, habe ich ja gesagt, war wahrscheinlich Leonardo wegen dieser Anführer-Mentalität. Heute würde ich auch sagen Donatello. Also Donatello und Michelangelo, ich mag eigentlich alle. So, es ist halt schwer, sich zu entscheiden. Das ist so, als wenn man sagt, ja, Mama oder Papa. Mama, Papa oder Turtle. Mapa, ja. Nee, da würde ich tatsächlich auch Donatello sagen. Ich glaube auch Donatello. Auch hat sich zu Donatello dann hingewandelt. Ja. Bin ich der Einzige, der tatsächlich noch seinen Wurzeln treu ist und tatsächlich April. Raphael dann. Ja, April war mein Lieblingsturtle, die hatte auch so viel Schuppen dann. Raphael tatsächlich auch in der Richtung, weil ich fand die Seidolche sehr cool, würde ich sagen, damals. Und er hatte natürlich dadurch. Die anderen hatten natürlich Reichweitenvorteile durch ihre Waffen. Also als jetzt Actionfilmkind der 80er habe ich mir natürlich über so einen Schwachsinn dann Gedanken gemacht. Hat sich Raphael also umso mehr getraut, mit den Seidolchen direkt reinzugehen in den Kampf. Und der Speed war natürlich auch da. Und ich glaube, es hat auch viel dazu beigetragen, dass einfach er mit den Seidolchen so wirbeln konnte in den Fingern. Das hatte irgendwie was Cooles an sich und ich glaube, das hat sich da auch festgesetzt. Ich habe ihn auch trotz der Reichweiten-Nachteile auch bei Turtles in Time dann auch am meisten genommen. Ja, also wie gesagt, echt? Da gab es halt den Wandel bei mir. Ja, Raphael, muss ich sagen, ich kann halt mit diesem Rebellentum irgendwie, das hat mich, das war immer zu Stereotyp. Fight the system. Ja, das war mir ein bisschen zu Stereotyp, der Typ. Also ich sag mal, es gibt irgendwie die zwei super coolen für mich, Raphael und Donatello, und dann gibt es Leonardo und Michelangelo, die halt auch cool sind, aber die irgendwie ein bisschen was ihrer Coolness einbüßen gegenüber den anderen beiden. Also in der neuen Serie verliert Michelangelo einfach durch die Tatsache, dass er quasi wie ein, ja, also es funktioniert halt für mich nicht ganz, weil er mir zu naiv und dümmlich wirkt. Und Donatello ist halt ein smartes und er hat auch mit die geilste Waffe. Also ich finde jetzt auch mittlerweile, dass dieser Stab oder das Bo, sehr, sehr geil auch als Kampfmittel funktioniert. Und du kannst halt sehr, sehr viel damit machen. Weil du kannst darauf rumhüpfen und weiß ich nicht, du kannst alles damit machen. Spaghetti kannst, essen. Kannst Kleidung damit aufhängen. Ja, also alles kannst du damit machen. Alles. Das ist ja universell. Das warst du Turtle von allen. Stabhochsprung kann man auch mal eben mitmachen. Ja. Und hoffentlich wird er mal 7 Fuß lang und mit Solar betrieben. Das ist der große Kampf dann Donatello gegen Son Goku oder so. Ja, aber mein heimlicher Star, also der heimliche Star ist eigentlich für mich Splinter in der Serie. Ja, also Splinter ist halt irgendwie dadurch, dass er nicht so aufdringlich in seiner Führungsposition oder väterlichen Position ist, ist er gerade auch wegen seines Humors einfach irgendwie unverzichtbar geworden. So. Ja. Was halt früher einfach da war, war passiver, glaube ich. Mhm. Also so in seinem ganzen Auftreten in der Serie, also ich meine jetzt auch ganz einfach, wie oft er erschienen ist in der Sendung. Das war halt viel seltener. Ja klar, bei 4 Turtles, alle kämpfen sozusagen um das Spotlicht in der einen Folge. Und ich glaube, heutzutage hat sich Splinter als essentieller Bestandteil der ganzen Mythologie dann so festgesetzt, dass er natürlich mindestens genauso viel Anteil an dem ganzen Storytelling und der Präsenz haben muss, speziell in den neueren Serien oder neueren Medien, wo er dann also ich gehe auch davon aus, dass es sich dahin entwickelt. Ich weiß nicht genau, ob die erste Staffel komplett fertig war, als sie den Deal hatten, die zweite zu machen. Weil darauf baut sich ja natürlich auch auf, wie der Cliffhanger der ersten Staffel ist. Oder ob sie das quasi schon fast abgeschlossen haben und jetzt die zweite Staffel neu erfinden müssen. Ich glaube, dass sich auch ein bisschen dahin entwickeln wird, dass der eigentliche Kampf im Endeffekt dann Shredder gegen Splinter sein wird und nicht die Turtles großartig involviert sind. Weil eben diese Seitengeschichte, wo er die moralischen Werte immer wieder rauszieht, also der eigentliche Kampf, wo sowohl er als auch Shredder noch Menschen waren, einen sehr, sehr großen Anteil hat an der Geschichte und auch, wie gesagt, an diesem moralischen Denken, das er vermittelt. Ja, und es müsste ja tatsächlich dahin gehen, damit hat es angefangen und eigentlich musst du den Bogen dort wieder hinspannen. Genau, genau. Und ich hoffe einfach, ich freue mich über alles, was Turtles angeht, weil da bin ich nicht so versessen, dass ich alles gut finden muss. Ich freue mich einfach nur, dass es gute Sachen gibt. Und wenn sie jetzt nochmal einen Film machen von Michael Bay, mir ganz egal. So, vielleicht würde er ja cool und ich kann mir anschauen. Ja. Hast du gesehen, also das hat mir jemand getwittert, diese Mod, ich glaube von GTA 4 oder sowas, wo sie die Turtles halt komplett rein... Ach echt? Also als Charaktere, das sieht sehr witzig aus. Okay. Nur ab dem Moment, wo sie dann Maschinengewehre in der Hand haben, ist nicht mehr so cool. Und was ich auch noch in dem Sinne kurz noch einmal empfehlen kann, ist ein sehr witziges Video. Es gibt einen Channel bei YouTube von Dorkly, also D-O-R-K-L-Y. Der macht viel so Videospiel... Sachen, also der baut halt Super Mario nach und macht da dann irgendwelche Sketche draus und sowas. Ist alles sehr schön gemacht und da gab es auch was zu dem Turtles-Ding, wo dann jemand vom Jugendamt zu Splinter kommt und fragt, ob er denn hier Teenager bei sich in der Kanalisation hat. Und das kann man sich wirklich gut mal angucken. Hello? Hello, Mr. Splinter. My name is Jerry Klein. I'm with Social Services. Oh, hello, Mr. Klein. To what do I owe this pleasure? We've received multiple reports that you're living here with 4 teenage boys. Is that correct? Ah, the boys. The jewels of my life. And these jewels, they're not related to you? Oh, heavens no. I just found them and brought them here to live with me. Alone. In the sewer. I see. Cowabunga! Hey, what's going on here? I thought we weren't allowed to talk to anybody from the outside. That's true, Raphael. You are not to go outside or be seen by anyone. Boys, how do you like living with Mr. Splinter? It's awesome. He lets us eat all the pizza we want. As long as you practice your pole work first. Right, Donatello? Oh, shut up. You have to work out, too. You make these young boys work out. Out in front of you? Oh, no, no, no, no. We work out together. Sometimes we get pretty sweaty, don't we, Master? Yes, Leonardo. Yes, we do. But Mr. Splinter, I'm sorry, but the city will not allow you to keep custody of these underage boys. Is that so? Was wir gestern, du hast mich gestern draufgebracht, in der Original VHS der Turtles war ein Pizza Hut Coupon, macht natürlich auch Sinn. Und gestern habe ich das Video das erste Mal gesehen, ist glaube ich jetzt ein Jahr alt oder ein halbes Jahr alt. Das ist ein Typ, der das Teil noch original verschweißt hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass er es einfach nochmal irgendwie verschweißen hat lassen, weil sowas machst du normalerweise nicht auf. So. Aus Angst, dass es zerfällt. Auf jeden Fall hat er das VHS-Tape und da ist halt dieser Coupon drin und er geht zu Pizza Hut und möchte diesen Coupon einlösen. Einfach und sagt diese Pizza Hut-Managerin sagt auch schon so, ah, verfallen am 31. Dezember 1991. Also vor 21 Jahren. Ein guter Mann. Ja, und die waren doch noch kulant genug und haben ihm seinen eingelöst. Pizza-Coupon eingelöst. Ja, aber also alles andere wäre auch sehr traurig gewesen. Und das fand ich auch sehr lustig. Hat jetzt nur am Rande mit den Turtles zu tun, aber da sieht man auch wieder, wie groß die Turtles damals waren. Also ich meine, wenn jeder VHS ein 20-Dollar-Coupon beiliegt für die Turtles, für Pizza hat, dann und hat das schon was zu bedeuten. Die Entscheidung, Pizza draus zu machen, ist, glaube ich, das beste Merchandising für die dort auch gewesen. Da haben sich, glaube ich, sehr viele Pizzaketten dann einfach die sprichwörtlichen Finger danach geleckt, dort das Merchandising dafür zu bekommen. Ohne Scheiß, lass gleich mal Restaurant Wagner hier anrufen und dann verkaufen wir denen die Idee. Müssen wir mal wirklich tatsächlich nachrecherchieren, aber es muss doch irgendeine Tiefkühlpizza gegeben haben in den 90ern. Ja. Vielleicht auch ein Kuchen, der aussieht wie eine Pizza. Vielleicht nehmen wir den Blümchenkuchen. Der Turtles Flammkuchen oder so. Ja. Also macht ja auch nur Sinn. Ey, ohne Scheiß, ich würde jede davon essen. Also egal, ob sie schmeckt oder nicht. Ob sie schmeckt oder nicht, und ich würde auch jede kaufen. Alle. Produziert werden. Ich setze mich direkt ans Werk und kaufe sie da. Aber dann so eine Überraschungspizza drin sind, so wie bei den Jellybeans. Ne? Du weißt nicht direkt, was für ein Geschmack bei rauskommt. Der ganze Abfall drauf von der restlichen Produktion könnte beinhalten, steht auch nur drauf. Pizzaschmand. Ja, könnte beinhalten. So alles. In unserem Werk werden auch produziert. Ja, kann Spuren von Nüssen oder Pizza enthalten. Ja. Rattengift, Rohrreiniger. Genau. Aber vielleicht auch Gummibärchen. Wer weiß das schon. Aber ja. Ich bin als Kind mal als Turtle zu Karneval gegangen. Das war, ich glaube, ich auch. Ich war der Mega-King damit. Also für mich selbst zumindest. Du dachtest, du warst der Mega-King damit. Das hat aber auch Spaß gemacht. Du hast einfach mal wahllos Kinder mit deinem Buchstab gehauen. Das war einfach nur der Besenstiel, den du mitgenommen hast. Was, du bist Schredder? Nein, ich trage eine Zahnspange. Da ein Fußsoldat. Was? Nein, ich bin ein kleines Mädchen. Ich bin ein kleines Mädchen. Bäm! Bäm in die Fresse. Aber die neue Serie zeigt tatsächlich auch expliziter Gewalt als die Serien davor. Ja. Also, wobei die aber auch geschnitten war. Ja, gut, aber geschnitten. Da waren ja die Kampfszenen. Ja, aber du kannst natürlich geschnitten hier in Europa, in Deutschland wurde ja auch viel einfach mal auf gut Glück einfach weg retuschiert. Aber ich glaube, speziell bei den 80er und 90er Serien hattest du eben, wenn du Stichwaffen oder sowas hast und dort porträtierst, eben wenig gehabt, dass Leute oder Gegenstände dann wirklich komplett durchgehackt werden. Da wurde mit dem Griff der Waffe gehauen oder so. Ne? Also ja. He-Man hat auch mit seinem Schwert nie einen durchgestochen. Der hat die Leute mit der Seite des Schwertes berührt und weggedrückt, so gefühlt. Ne? Das kannst du heute natürlich alles. Das ist eigentlich total dumm, so das Merchandise darauf aufzubauen, dass er eh nicht schlagen darf. Natürlich. Aber hier siehst du halt, also dadurch, dass es auch, wie gesagt, Alien-Roboter sind, wird halt schon gut zugehauen und viele Körperteile abgetrennt und sowas. Ist ja auch das Ding der Transformers-Filme, ne? Das sind ja auch eigentlich Gore- und Splatter-Filme, dadurch, dass es dann Roboter sind, die dann komplett zerschreddert und auseinandergerissen werden und dann so richtig Torture-Porn-mäßig draufgehalten wird, ist es okay. Natürlich. Ja. Es sei denn, man ist selbst ein Roboter. Dann findet man das nicht so geil. Also, wahrscheinlich sind die tatsächlich eher auf dem Transformers-Planeten sind die wahrscheinlich tatsächlich Torture-Porn, die Transformers. Ja, beschlagnahmt. Was guckst du denn an? Perverses Schwein. Oh nein, auf der Erde haben sie wieder drei von uns festgehalten. Ja, so Auto-Crash-Video ist dann so Faces of Death oder sowas. Destruction Derby ist auch gar nicht gern gesehen. Destruction Derby illegal. Ja, oder es gab doch mal diese Robo-Fights sogar richtig. Oh ja. Ja, stimmt. Das ist das Kinderkämpfe. Das ist das UFC dort oder sowas. Ja. Mit Kindern. Mit Kleinkindern, mit Backyard Wrestling. Ich habe heute Morgen, also wir kommen jetzt gerade vom Thema, aber es ist halt ganz okay. Heute Morgen bin ich zum Bus gelaufen. Da war ein LKW. Auf dem stand ein riesiger Bagger. Und der Bagger hatte in seiner Schaufel einen kleinen Bagger. Das war total absurd. Das war so absurd. Leider kann ich nicht schon lange genug ein Foto machen, aber das war das Absurdeste, was ich locker seit 8 Stunden gesehen habe. Exhibit kommen. I put bugger in your bugger. Because you like buggering. Was heißt Bagger auf Englisch, oder? Das ist so lustig. Weil da war dieser riesige Bagger und ich so, wow, krass, ist das groß, das Ding. Das halt auf einem noch größeren LKW stand und das war so ein Schwertransporter, der da irgendwie lang gefahren ist. Und dann dieser Bagger, einen kleinen Bagger in seiner Schaufel. Und ich habe mir gedacht, wie lustig es wäre, wenn noch ein kleinerer Bagger in der anderen Schaufel wäre. Wahrscheinlich war es auch und ich habe es nicht gesehen. Ja, und auch die Menschen, wie groß sie dann sein müssen, wenn sie damit arbeiten. Aber in der Folge gibt es ja auch, Raphael hält sich eine Schildkröte als Haustier. Ja. Das ist total abgefahren. Also das ist ja eigentlich groß. Wäre so, als wenn Tim mein Haustier wäre. Ja, das ist andersrum. So der... Oder andersrum. Die typische Disney-Art, ne? Also Goofy und Pluto sind auch beides Hunde, aber der eine Hunde. Kann sprechen, hat eine Wohnung und der andere wohnt in der Hundehütte. Run Together ist er der einzige Hund, der eine Hose tragen darf. Der eine Hose tragen will. Ja, oder muss. Nicht, oder muss. Sonst stolpert er womöglich noch über irgendwas. Ich möchte nur jedem ans Herz legen, nehmt es euch auf oder guckt es danach. Wahrscheinlich gibt es auch bei nick.de online in irgendeiner... Genau, 10 Uhr gucken und dann schlafen gehen. Ne? Ja, also Sonntagmorgens. Und ich wäre gespannt, ihr könnt ja gerne im Feedback hinterlassen, wenn ihr die Folge geguckt habt, was ihr denn darüber gedacht habt. Und die ersten beiden fangen auch schon gut an. Ich weiß nicht, ob sie nur eine Folge zeigen oder direkt die Doppelfolge. Die zeigen die ersten beiden. Okay, aber die werden, mit jeder Folge wird es auch besser, also noch besser. Also bleibt dran, wenn ihr auch nicht zu 1000% noch nicht überzeugt seid. Absolut. 25 Minuten, so was geht fünfmal weniger rauchen mit eurem Alter von 8 Jahren. Der Johansen geht 25 mal weniger rauchen. Nee, einmal weniger rauchen. Stimmt, nee, klar. So Logik. Nee, da würde ich sagen, lass uns zu dem Ende kommen. Wir haben sehr ausführlich über alles gequatscht und auch über die neue Serie gesagt. Feedback zur Serie gerne in die Comments hier mit rein. Und wenn ihr Figuren zu verkaufen habt, dann chris@gameone.de. Genau. Na, dann machen wir hier schön... Wenn ihr Polly Pocket Figuren verkauft Polly Pocket. Dann natürlich... Es geht um Mighty Max. Ja, klar. Ja. Du hast ihn danach dein Kostüm angezogen und dann war es Polly Pocket. Musst dich nicht schämen. Wir müssen jetzt rausgehen, ich muss Chris aber verprügeln. Wir müssen auf jeden Fall eine Umfrage drunter machen unter unseren Cast. Das dürfen wir nicht vergessen, welcher der beste Turtle ist, weil das würde mich mega interessieren. Ja. Machen wir einen Poll und dann gucken wir mal wieder auf. Mal sehen, wer gewinnt. Und wenn jetzt das Interview mit Kevin Eastman noch zustande kommt, wenn der Podcast dann schon online ist, dann auch gerne, wenn ihr dann irgendwelche Fragen oder so habt, auch gerne in die Comments mit rein oder unter podcast@gameone.de einfach mal rumschicken. Vielleicht finden wir ja was Schönes, was wir den netten Menschen dann ausfragen können. Schön. So, wie endet man so einen Podcast? Mit Booyakasha. Weil das ist das neue Cowabunga. Und schon die Luft raus. Ja, schon ist die Luft raus. Nee, dann lösche ich diesen Podcast. Das nimmt sich nicht mehr. Auf dem Moment habe ich mich gefreut. Oder beendet man den natürlich mit dem alten Turtles Intro. Ich bin gespannt, wie sie das neue Turtles Intro machen. Ob sie das 1:1 aus dem Englischen übernehmen. Ich glaube, das lassen sie so. Oder ob sie Frank Zander nochmal übernehmen lassen. Also, Ninja Turtles. Wohl denkt er auch an die SpongeBob-Vorlage. Das wurde dann auch eben deutsch rein piratisiert. Ja, ne? Stimmt. Oh Mann, das wäre. Stell dir vor, sie würden echt Frank Zander nochmal fragen. Das wäre so großartig. Das wäre so ein krasser Fanbonus. Wie viel Geld nimmt er denn? Oder macht er nur so Ingeborg Geburtstags-CDs? Ja, dann kauft man einfach 5 Geburtstags-CDs, hey, und schneidet das draus zusammen. Ja, also wir brauchen 28 Geburtstag-CDs. Einmal hey, dann hier, dann komm. Ja. Und dann sagt Frank Zander, ich weiß auch, woraus sie hinaus wollen, Ingeborg. Ingeborg? Ja. Yes. Wie der Typ bei der Sesamstraße, der die Buchstaben verkauft. Ja, okay. Aber stell dir vor, sie würden wirklich Frank Zander benutzen. Das wäre so ein krasser Fanbonus. Service. Ja, oder Fanservice. Ein bisschen gefühlt exhumieren, also seine Karriere zumindest exhumieren. Ich habe ein bisschen Gänsehaut bei dem Gedanken, dass er den neuen Sound, den neuen Titel macht. Aber noch nicht hier den Tag vor dem Abend loben. Mal sehen, was da dementsprechend am Sonntag auf uns zukommt. Irgendwas, was ich total hasse, Monrose oder sowas. So, ich würde sagen, Leute, guckt die Sendung, hinterlasst Kommentare, votet, wer euer Lieblingsturtle ist. Und in dem Sinne sagen wir jetzt auf 3... 1, 2, 3, Cowabunga! Und wir haben es wirklich gemacht, mega unangenehm. Wir haben es doch nicht auf 3 gesagt, aber wir waren trotzdem synchron. Das stimmt, ist es auf 3 oder nach 3? Nach 3. Also 1, 2, 3 oder 1, 2, ja, es hat geklappt. Okay. Absolut gut. Wir zeigen euch, wo es lang geht, wo wir sind, ist was los. Drüben New York City sind die Turtles riesengroß. Wir sind da. Absolut gut, sind absolut gut. apple. Yeah. Cat Blues. Crossbone. Shell at wounded knee. Heute vor 12 Jahren ist Otto Schily bei den Grünen ausgetreten, aus gesundheitlichen Gründen. Er hatte eine Birkenstock- und Marihuana-Allergie. Die innere Sicherheit bleibt Thema Nummer 1 im Deutschen Bundestag. Jetzt hat Otto Schily dem Druck der Öffentlichkeit nachgegeben und insgesamt 60 Millionen Mark für neue Teenage Mutant Hero Turtles bereitgestellt. Die aggressiven Panzertiere sollen die deutsche Polizei im Kampf gegen das Verbrechen unterstützen. Herangezüchtet werden die neuen Hero Turtles auf der Insel Amrum. Amrum gestern Morgen. Bundesgrenzschutzbeamte graben unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen Otto Schilys neue Geheimwaffe aus. Die gefährlichen Teenage Mutant Hero Turtles. Die bulligen Kampfmaschinen sind bereits kurz nach ihrer Geburt extrem aggressiv. Was glotzt denn so? Ich schlag dir die Fresse ein, du Arschloch! Ich reiß den Kopf ab und scheiß den Hals! Hey, lass mich los, du Wichser! Du scheiß Arschloch, ich hab deine Mutter gefickt!